Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merli. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu hören unter www.uncommontaste.de. Wir schreiben glorreiche 4 Monate Pause, die heute zu Ende gehen. Wir haben gerade schon den Anfang versaut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Alles hier fühlt sich an wie neu, als ob wir noch nie eine Folge aufgenommen hätten. Alter Schwede, das ist lange her. Wir haben gerade festgestellt, der 20. September ist die letzte Folge rausgekommen und heute ist der 20. Januar. Und wir werden leider nicht ganz genau dieses Schöne schaffen, dass wir am 20. Januar veröffentlichen. Das ist natürlich perfekt gewesen. Aber ja, am 20. Januar immerhin nehmen wir auf. Das heißt, genau 4 Monate ist es her, dass die letzte rausgekommen ist und wir nehmen heute auf. Es wurde so Zeit, es ist tatsächlich ganz unglaublich. ja, wir haben eine Folge für euch tatsächlich. Wie wir schon vor Monaten angekündigt haben, ist das natürlich die Jahresrückblickfolge und eine kleine Vorschau auf 2016. Wir werden versuchen, uns kurz zu halten, dadurch, dass wir aber so lange keine Folge mehr aufgenommen haben. Wer weiß, was passiert. Ich habe mir letztens auch erst noch gedacht, so, naja, Vorschau, alles, über alles hat man irgendwie schon mal geredet. Allerdings habe ich das Gefühl, wir haben die letzten Monate über so wenig geredet. Ja. Da kommt bestimmt so viel zusammen. Ja, das ist auch das Problem natürlich. Wir beiden, ich meine, wir waren beide super beschäftigt, sind es immer noch. Und das heißt, wir haben uns auch einfach nicht so oft gesprochen wie sonst. Wir haben früher zusammen gewohnt und es jeden Tag gesehen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, auch wir beiden haben einfach quasi, was Videospielkram angeht, auf jeden Fall Nachholbedarf. Mal gucken, wie sich das dann hier auswächst in der heutigen Folge. Im Notfall müssen wir tatsächlich bei der Mitte unterbrechen oder wir ziehen es halt eisern durch. Es kommt bestimmt noch Momente wie, Merlin, wie konntest du das nicht wissen? Habe ich dir das nicht erzählt? Nein, wann denn? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie wird das garantiert noch passieren sogar. Ich meine, immerhin hast du dich halbwegs aktuell gehalten. Ich war ja komplett raus, wirklich tatsächlich, für 4 Monate jetzt fast. Aber ja, da sind wir ja schon dabei. Ich meine, jetzt tatsächlich die Frage angebrachter denn je, wie ist es dir ergangen die letzten Monate, Joe? Ja, ich habe relativ viel Zeit gehabt, um erstmal jetzt nach Jobs zu suchen. Bin leider noch nicht erfolgreich gewesen, deswegen hocke ich leider immer noch zu Hause bei meinen Eltern. Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt demnächst etwas finde. Es sollte jetzt auch eigentlich nicht mehr so lange dauern, aber das bedeutet natürlich, dass ich neben Bewerbung schreiben und sich informieren wegen anderen Sachen auf jeden Fall auch Zeit hatte zu spielen. Nicht so viel, wie ich es gerne hätte, aber ich kann auf jeden Fall nicht klagen. Es hatten bestimmt andere auf jeden Fall weniger Zeit zum Spielen. Ja. Ja, aber ansonsten, wie auch manche vielleicht mitbekommen haben, jetzt auch für das neue Jahr vielleicht ganz passend, ich besitze ein neues Mikrofon, beziehungsweise ein neues Headset. Stimmt. Das sollte sich hoffentlich dann auch in einer besseren Audioqualität dann im Podcast bemerkbar machen. Also zumindest Merlin sagte mir jetzt schon, dass ich mich über Skype auf jeden Fall schon mal sehr viel besser anhöre als früher. Ja, das stimmt. Und deswegen, ja, ich habe ein neues Headset, der Podcast geht jetzt endlich weiter. Ich habe das schon wirklich ein bisschen vermisst, also wenn man dann irgendwann auch vor allem wieder zu Hause ist und dann passiert dann trotzdem dann doch recht newsworthige Sachen und man kann mit niemandem darüber reden. Ich meine, ich habe natürlich NeoGAF wie immer, aber es ist nicht das Gleiche, wenn man dann rüber zu Merlin geht und dann einfach kurz klopfen, dann einfach wieder 2 Stunden sich dann verplappert. Das hat man dann leider nicht mehr. Deswegen, ich habe den Podcast auf jeden Fall vermisst. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt wieder aufnehmen können. Ich hoffe jetzt auch dann demnächst auch wieder regelmäßiger. Ja. Und wie ist denn dir ergangen? Das ist ja vielleicht ein bisschen interessanter. Ja, was heißt interessanter? Bei mir ist wahrscheinlich einfach nur ein bisschen mehr passiert und ich hatte wesentlich weniger Zeit für Videospiele auf jeden Fall. Ich in der Zwischenzeit habe halt mich genauso beworben wie du. Ich habe einen Job gefunden. Ich bin seit September anstellig bei einer großen deutschen Videospielfirma, einem Videospiel-Publisher-Entwickler. Dazu wird es auch noch ein Disclosure auf der Website geben. Ich meine, das goes without saying, wie man so schön sagt. Aber trotzdem müssen wir uns natürlich dazu packen. Auch rein rechtlich gesehen, was ich hier äußere, ist meine komplett eigene Meinung, die nur auf ein Uncommon Taste und diesen Podcast bezogen ist. Ich bin überhaupt nicht in irgendeiner Form repräsentativ für die Firma, für die ich arbeite. Aber wir wollen da ganz genau sein. Das heißt, da wird es einfach nochmal ein Disclosure auch auf der Webseite gehen. Ich sag's jetzt auch hier nochmal. Das heißt aber, vom Prinzip her arbeite ich jetzt die letzten 1,5 Monate schon da. Wir sind ja beide im Oktober ausgezogen, haben dann beide... Du hast gerade übrigens gesagt, dass du seit September arbeitest und... Ah, das ist gelogen, das ist seit Dezember, ja, so viel ist dann da noch nicht. Nein, tatsächlich nicht, also seit Ende September sind wir ausgezogen, so. Richtig. Und seit 1. Dezember, also 2 Monate später, habe ich da angefangen zu arbeiten. Und das Problem war bisher tatsächlich, ich meine, natürlich habe ich viel um die Ohren, keine Frage, aber das Problem ist auch so ein bisschen, ich musste in der Zeit auch noch eine Wohnung suchen. Das hat jetzt alles endlich geklappt, ich habe endlich meine neue Wohnung, wir ziehen endlich um, ich habe bisher in einer Firmenwohnung gewohnt. Das heißt aber, ich hatte bisher kein gutes Internet, ich hatte super viel zu tun, eben auch mit der Wohnungssuche und jetzt ist endlich alles durch, also tatsächlich könnte es sein, dass wir jetzt endlich mal wieder regelmäßig aufnehmen können. Aber mir ging es wie dir. Also ich meine, ich hatte natürlich den Tag über mehr um die Ohren, sodass es mir nicht so aufgefallen ist, aber so am Ende des Tages war es auch so. Ich hab's total vermisst einfach. Ich habe super wenig mitgekriegt. Ich hatte, wie gesagt, kein großes Internet. Ich hatte auch nicht die Zeit. Und habe entsprechend tatsächlich die letzten 4 Monate unterm Stein gelebt, so ungefähr. Nicht nur was Videospiele angeht, sei da mal angedeutet. Überhaupt nicht nur, was Videospiele angeht. Ich habe viel zu spät, ich habe, keine Ahnung, ein paar Tage zu spät erfahren, dass Lemmy gestorben ist von Motorhead. Das habe ich an Silvester erfahren. Das war auch ganz traurig. Ich habe mich super gefreut. Joe war an Silvester hier und meine Freundin Becker. Und wir haben hier alle zusammen Silvester gefeiert. Und dann habe ich an dem Tag erfahren, dass Lemmy gestorben ist. Wusste ich nicht. Und dann jetzt letztens war es genau dasselbe. Das war noch viel trauriger sogar. Joe hat mir geschrieben, du, Alan Rickman ist gestorben. Und ich war so, nein, scheiße, echt, Alan Rickman, Kacke. Ja, genau dasselbe wie Bowie, 69 mit Krebs. Und ich so, wie, dasselbe wie mit Bowie? Ich habe nicht mitgekriegt, dass David Bowie gestorben war. Das hat mich dann richtig runtergezogen an dem Tag. Es war so, übrigens, Alan Rickman ist tot. Oh nein. Ach ja, übrigens, Bowie ist auch gestorben. Naja. Es ist tatsächlich einfach beschissen. Aber ja, es wird wie gesagt besser. Ich bin super glücklich und zufrieden. Job macht extrem viel Spaß. Fühle mich da super wohl. Von daher kann ich mich in der Sicht überhaupt nicht beklagen. Und wenn ich jetzt dann tatsächlich endlich auch demnächst in meiner neuen Wohnung bin und wir wieder richtiges Internet haben, dann gibt es auch wieder regelmäßige Folgen. Das ist versprochen. Das kriegen wir hin. Und dann wird es wieder ein bisschen besser, was das Podcasten angeht. Das haben ja auch super viele Leute uns tatsächlich geschrieben, irgendwie E-Mails und Kommentare und Facebook-Nachrichten und gepostet und hier und wann kommt endlich was. Es tut uns echt leid, kein Witz. Es wurde wirklich Zeit und jetzt sind wir endlich soweit. Und jetzt Ihr versuchen kriegt dafür wir auch eine halt. Lange Folge, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ja, jetzt, ja, doch, ja, auf jeden Fall. Kriegt auf jeden Fall eine lange Folge. Ich glaube, wir haben eigentlich beide vorgehabt, dass es kurz wird. Aber jetzt, wo ich die Liste gesehen habe, die wir schon gekürzt haben, so gut wir konnten, habe ich trotzdem das Gefühl, das würde wieder lange Ich dauern. Sag's ja immer, aber Merlin ist ja mit der Meinung, nee. Nee, so viel ist es gar Ich nicht. behaupte das jedes Mal. Jedes Mal was Neues denke ich, ah, das geht schon. So langsam, Joe, was erzählst du denn da? Es sind doch nur 15 Titel. Tja, aber wenn man über jeden 10 Minuten redet, dann ist man halt ruckzuck mal bei so 2,5 bis 3 Stunden. Was, über dieses Spiel können wir doch nicht mehr als 2 Sätze sagen. 10 Minuten später. Irgendwas fällt mir immer ein, traurigerweise, ja. Ja, gespielt habe ich tatsächlich in der Zeit aber doch ein bisschen, fällt mir gerade auf. Als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich abends dann ab und an mal, wenn ich nicht gerade nach Wohnung gesucht habe, habe ich ein bisschen Fallout 3 gespielt. Also Fallout New Vegas eigentlich, Fallout 4 noch nicht. Und so ein paar andere kleinere Titel, die ich mir irgendwie so nebenher heruntergeladen habe. Und ein bisschen für die Arbeit natürlich, also auch ohne Frage. Aber ja, jetzt langsam geht es endlich wieder los, dass ich so richtig wieder spielen kann. Gibt auch schon ein paar Titel, die ich da so im Auge habe. Aber ich würde sagen, wir steigen vielleicht einfach jetzt tatsächlich dann auch mal ein. Nach einer schönen 8-minütigen Einführung. Naja, nach 4 Monaten Pause. Ja, haben wir das jetzt auch verdient, finde ich auch. Definitiv. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir einfach ein. Wir machen, wie wir schon gesagt haben, einen Jahresrückblick und eine kleine Vorschau. Jahresrückblick werden wir chronologisch aufbauen. Wir werden, weil wir eben auch ein bisschen aussortiert haben, nicht über alles reden, was das Jahr über passiert ist. Bedeutet, wir werden nicht in jedem Monat irgendwas zu sagen haben. Wir werden nicht über jedes Thema einzeln ausführlich reden, sondern gewisse Dinge auch ein bisschen zusammenfassen. Aber es ist trotzdem eine relativ lange Liste und ich würde sagen, wir steigen einfach ein. Letztes Jahr im Januar. Glorreiche Zeiten. Eigentlich ist nicht wirklich was passiert. Und das, was passiert ist, darüber reden wir jetzt. Aber wir reden definitiv so mit der Sicht aus der Zukunft quasi. Also mit dem, im Nachhinein weiß man es immer besser. Ich glaube, damals war das tatsächlich nicht so wahnsinnig spektakulär. Aber im Januar ist die erste Episode von Life is Strange rausgekommen. Was für viele, glaube ich, tatsächlich jetzt mittlerweile so einer der großen Titel des Jahres war. Der war super beliebt, auch völlig zu Recht. Aber ich glaube, wie gesagt, damals im Januar ist das ja logischerweise für alle unterm Radar geflogen. Richtig, also es ist ja angekündigt worden, dass, als es angekündigt wurde, hieß es ja, dass viele Publisher das nicht haben wollten, bis dann Square Enix gesagt hat, okay, wir publishen das, das ist ja von den Entwicklern von Remember Me, die ja auch schon bei Remember Me damals Probleme hatten, Publisher zu finden, dadurch, dass sie einen weiblichen Hauptcharakter hatten. Und das war bei Life is Strange nicht anders und um ehrlich zu sein, das war halt auch, was viele zuerst dachten, naja, Remember Me hatte schon so gute Ansätze, aber hat halt dann doch in vielen Bereichen dann war dann vielleicht doch ein bisschen lacking. Und das Spiel sah jetzt dann am Anfang auch so aus, naja, okay, könnte vielleicht so ein bisschen so ein Telltale-Verschnitt sein, wovon es jetzt auch schon einige gab. Also es gab auf jeden Fall Spiele, die mit mehr Vorschusslorbeeren, sage ich jetzt mal, erwartet wurden als Life is Strange dieses Jahr. Absolut, ja. Und im Nachhinein haben wir es vielleicht alle auch wirklich unterschätzt, würde ich behaupten. Ja. Ich glaube tatsächlich, das, was dem Spiel sehr gut getan hat, ich fand zum Beispiel Remember Me auch total spannend. Also ich fand, das war eine total spannende Idee, cooler Story-Ansatz. Ich glaube tatsächlich, da hat man dann jetzt gemerkt, das ist ein relativ kleines Team, das noch nicht so viel Erfahrung hat und das scheitert eben an seinem Anspruch. Das war am Ende dann im Storytelling nicht ganz so gut, es hatte ein paar nette Ansätze, was Gameplay anging, aber es war, ne, wie du schon gesagt hast, letztendlich in allen Bereichen hat irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Und dann haben sie, glaube ich, einfach gesagt, okay, wir konzentrieren uns einfach auf eine Sache, die wir richtig gut machen wollen, und das war in dem Fall Storytelling. Und das, was bei rausgekommen ist, ist absolut fantastisch geworden. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, für viele so ein bisschen vielleicht sogar Game of the Year Contender definitiv gewesen. Auf jeden Fall auch einer der großen Überraschungstitel des Jahres, von denen es ja auch einige gab wieder dieses Jahr. Aber das ist wahrscheinlich definitiv einer der größten. Ich meine, Square Enix hat sich ja jetzt auch dann entschlossen, dann eine physische Version jetzt rauszubringen. Die erscheint jetzt, glaube ich, am Freitag. Auf die warte ich auch ehrlich gesagt, weil ich habe das das Spiel zu meinem Bedauern noch nicht gespielt. Dadurch, dass jetzt eine physische Version rauskommt oder dadurch, dass ich es letztes Jahr angekündigt habe, dachte ich, okay, ich warte jetzt drauf, hole mir die physische Version, alle Episoden auf einer Disc und dann werde ich mir das auch auf jeden Fall mal geben. Ja, absolut. Ich bin definitiv auch gespannt drauf. So grundlegend glaube ich tatsächlich, dass das wieder so ein Spiel ist, das sich für Episoden super gut geeignet hat, auf jeden Fall. Gleichzeitig ist es bei mir aber auch so, man freut sich immer irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin auch so jemand, ich freue mich dann immer drauf, einfach tatsächlich alles auf einmal zu kriegen. Es ist halt so dieses so, eine ganze Staffel von der Serie verpassen, dann einfach am Ende des Jahres alles auf einmal gucken in 2 Tagen. Ich habe auch noch nie ein Telltale-Spiel aktiv mitverfolgt, also Episode für Episode, ich glaube. Es war auch immer nur so im Nachhinein halt einfach alle Episoden auf einmal kaufen. Ich meine, wenn sie sich an ihre Zeitpläne halten würden, wäre es vielleicht das eine, aber. Stimmt. Ja, nicht nur vielleicht, es wäre auf jeden Fall einfacher dann, weil man dann einfach wirklich fest wüsste, dann demnächst kommt ein neues raus. Aber ja. Ja, dann im Februar kam Evolve, da werden wir nicht groß viel zu sagen, da haben wir schon ausführlich drüber geredet. Das war so ein Spiel, das mir sehr am Herzen lag, aber letztendlich war es nicht ganz so erfolgreich. Anscheinend vielen anderen Leuten nicht. Korrekt, es hat auch seine Fehler definitiv. Ich mochte es trotzdem. Aber wir gingen gleich weiter in den März und da kam dann ein Titel raus, über den wir auf jeden Fall ganz ausführlich reden müssen. Einer, den ich leider noch nicht gespielt habe, weil ich es nicht spielen konnte. Einen, den du aber ausführlich gespielt hast, nämlich Bloodborne. Ja, vorweg kann ich glaube ich schon mal sagen, Bloodborne, das war auf jeden Fall definitiv mein Game of the Year 2015. Ich war super gespannt auf dieses Spiel, alle wissen das und wir alle Hörer wissen ja auch, wir als Souls-Veteranen hatten natürlich immer noch, da hatte Bloodborne natürlich immer noch eine besondere Stelle dann irgendwie im Gamer-Herzen und hohe Erwartungen bin ich reingegangen und ich muss sagen, das Spiel hat eigentlich von vorne bis hinten komplett überzeugt. Von Atmosphäre, Level-Design, Enemy-Design, Bosse, Musik, Pacing, das Kampfsystem. Es hat eigentlich alles, was man sich von einem guten Souls-Titel erwartet, hatte dieses Spiel mit drin. Man hatte natürlich am Anfang ein bisschen Angst, dass vielleicht dieses etwas schnellere Kampfsystem, dieser Wechsel jetzt von einem etwas eher defensiveren Schwert-Schild-Stil zu einem etwas offensiveren mit Waffe und Pistole eben vielleicht dass das Spiel vielleicht ein bisschen drunter leiden könnte. Aber From hat es wirklich geschafft, dann diese bekannte Formel nochmal so frisch aufzubereiten, dem Ganzen so einen frischen Touch zu geben, dass du auch als, sag ich mal, langjähriger Souls-Spieler trotzdem am Anfang richtig Probleme hattest mit dem neuen Kampfsystem, dich daran zu gewöhnen, offensiver zu sein, nicht ganz so defensiv. Die Bosse, die dich auch wirklich dazu gefordert haben, dann auch richtig offensiv zu sein und gar nicht immer wegzulaufen. Also meistens war dann auch die Rolle vorwärts dann sehr viel wirkungsvoller als jetzt die Rolle rückwärts. Und wenn man dann erstmal drin war, also einfach atemberaubend, da merkt man auch einfach, warum natürlich ein paar Leute wegen Dark Souls 2 ein bisschen enttäuscht waren. Aber Bloodborne hat man wirklich gemerkt, da ist wirklich diese Miyazaki-DNA wieder drin. Also auch dieses Level-Design. Ja, es hat natürlich auch so ein paar kleinere Fehler. Es hat ein paar kleinere Framerate-Drops, zum Glück nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel in Dark Souls 1. Ich habe das schon wieder vergessen, wie das hieß. Bloodtown. Genau, in Bloodtown. Die Chalice Dungeons, auch wenn es eine gute Idee war, wurden mit der Zeit dann doch ein bisschen eintönig. Ich habe jetzt nur die Story Chalice Dungeons gemacht, zusammen im Coop. Ein paar super coole, exklusive Bosse, die da drunten sind. Aber ich glaube, so richtig viel, sage ich jetzt mal, Farben in den Random Generated Dungeons habe ich jetzt nicht gemacht, weil irgendwann wurde es dann doch ein bisschen eintönig. Aber dadurch, dass das auch optional ist, hatte ich das Gefühl, dass das jetzt auch gar nicht so sehr das Spiel an sich schwäler. Es war ja vor allem auch einfach ein Bonus wirklich, oder? Es war richtig, ja nicht, dass man das Gefühl hatte, das restliche Spiel hat irgendwie darunter gelitten oder hat eben deswegen weniger Inhalt gar nicht gehabt. Ja. Und wie gesagt, also ich war auch von vielen Sachen dann immer noch, selbst als alter Souls-Fan, dann immer noch überrascht, hatte mit einigen Bossen relativ viele Probleme, musste mich komplett, also umdenken teilweise, zum Beispiel als jemand, der eigentlich traditionell Dex-Builds spielt, der dann eigentlich sagt, ach, Vitality, scheiß ich mal drauf. Das funktioniert in Bloodborne nicht. Ich habe sehr viele Tränen vergossen, sage ich jetzt mal, weil ich immer gemerkt habe, okay, es funktioniert nicht. Ich muss jetzt Vitality pushen. Ich sterbe einfach nach einem Schlag und ich kann nicht blocken, also es funktioniert nicht. Ja, tatsächlich ist es bei mir so, ich habe dieses Spiel, weil es auch wieder so eins der Spiele ist, wo ich relativ sicher war, das werde ich jetzt in nächster Zeit erstmal nicht spielen können. Ich habe bei dir zugeguckt, ich habe, glaube ich, insgesamt 2 oder 3 Let's Plays gesehen, Playthroughs von Epic Name Bro, die auch wieder ganz fantastisch waren. Challenge Runs habe ich mir von ihm angeguckt, ich habe dieses Spiel tatsächlich einfach krass viel wahrgenommen. Oder es auch nur ein einziges Mal selbst gespielt zu haben. Selbst bei dir habe ich nicht einmal den Controller in der Hand gehabt. Das Spiel ist einfach entfaszinierend. Das ist halt ein Souls-Spiel, das merkt man mir persönlich. Grundlegend erstmal viktorianisches England finde ich viel langweiliger als Mittelalter. Weiß ich nicht warum, liegt mir ja vom Thema her nicht. Aber diese ganze Weird Tales-Atmosphäre, dieses Lovecraftian und sowas, weißt du? Also diese ganzen Dinge, das sind halt alles Dinge, auf die ich extrem stehe. Ich bin ein riesen Lovecraft-Fan. Und das wiederum hat mir natürlich dann wieder super gut gefallen. Riesige, unsichtbare Spinnenmonster, die an der Kirche an der Wand hängen, die man erst viel später sieht und so ein Kram. Ey, und die Dinger, oh Mann. Aber das ist halt so, also das Spiel hat schon einfach, das, tatsächlich auch, ich werde es irgendwann noch spielen. Ich meine, irgendwann werde ich mir eine PlayStation 4 anschaffen. Das steht definitiv demnächst irgendwann an. Aber trotzdem, ich habe einfach schon super viel davon gesehen. Ja, also ich habe da auch total Bock drauf. Ich find's auch total toll, dass es eben ein Souls ist, aber kein Souls. Dass sie eben gesagt haben, wir tweaken genug, wir machen da quasi letztendlich eine Art, wo Souls eben das große RPG ist, machen wir jetzt halt eben ein Action-Adventure draus so ungefähr. Wo man eben sagt, es gibt einen Spielstil, der schon relativ klar ist. Du musst aggressiver sein, du musst schneller sein, es gibt kein Blocken. Du musst ausweichen auch. Du kannst ja einfach stehen bleiben und das abkriegen, so wie man das in Dark Souls auch durchaus machen kann. Und dafür ist das Ding eben gedacht. Das muss nicht unbedingt jedem gefallen, aber das, was es eben machen will, macht es auch wieder wie Souls typisch eben quasi perfekt. Und das nächste Dark Souls wird wieder einfach ein normales Dark Souls. Habe ich total Bock drauf auf jeden Fall. Ich bin auch total gespannt. Aber klar, riesiger Titel. Ich glaube, der ist tatsächlich einfach allen Erwartungen fast gerecht geworden. Was auch bei so einem Spiel nicht gerade einfach ist. Nee. Also ich glaube, wir haben alle schon krass viel erwartet. Dark Souls war ja damals noch so ein halber Sleeper, weil Demon's Souls ja rauskam, aber die Erwartungen waren damals bei weitem nicht so hoch wie bei Bloodborne. Nee, überhaupt nicht. Und es ist nicht dran gescheitert. Ja, deswegen überhaupt Kudos an Miyazaki, dass er das dann trotzdem wieder geschafft hat, mal wieder. Absolut. Wenn man bedenkt, er hat bisher, glaube ich, erst 3 Spiele oder 4 Spiele directed. Davon waren 4, 3. Ich glaube 4. Ein Armored Core, Demon's Souls, Dark Souls und Bloodborne. Und 3 davon sind absolute Meisterwerke. Oder sagen wir mal 2 davon. Dark Souls 2, Quatsch, alle 3 sind Meisterwerke. Dark Souls 2 hat er ja nicht directed. Dark Souls 2 hat er nicht gemacht, ja. Und ja, jetzt steht 3 in den Startlöchern und alle sind wieder ewig gespannt. Nächster Titel, Pillars of Eternity. Das ist, glaube ich, tatsächlich sowas Ähnliches so fast schon. Auch so ein Spiel, das, glaube ich, natürlich logischerweise nicht so einen riesigen Hype hatte wie Bloodborne. Aber doch genug Hype, wenn man sich die Kickstarter-Kampagne anguckt. Alles, was davor passiert ist. Pillars of Eternity wurde sehr, sehr heiß erwartet. Und das ist auch so ein Spiel, glaube ich, das tatsächlich einfach den Anforderungen absolut gerecht geworden ist. Ja. Da liest man so gut wie keine Kritik. Alle sagen natürlich, das ist im Gegensatz zu Bloodborne ein bisschen mehr auch noch einfach nicht unbedingt ein Spiel seiner Zeit. Das ist halt einfach ein Oldschool-RPG. Aber das, was es machen will, macht es auch wiederum quasi perfekt. Ja, ich meine, ich habe es nicht gespielt. Ich bin ja auch nicht, ich kenne mich ja auch nicht so gut damit aus, mit diesen ganzen, sag ich mal, eher Baldur's Gate-Titeln. Aber ich glaube, du kannst ja ein bisschen mehr dazu sagen. Ich glaube, Becker spielt es ja momentan auch oder hat es gespielt. Genau, Becker spielt es momentan. Ich bin nur nicht dazu gekommen. Ich hätte es jetzt tatsächlich irgendwie jetzt auch die Zeit mal spielen wollen, aber habe es nicht geschafft. Becker spielt es gerade und ist hellauf begeistert. Tatsächlich hat ihre ganze Familie angesteckt. Das war ganz schön. Sie hat es zu Weihnachten dann gekriegt. Und an Weihnachten waren ihre ganzen Geschwister da. Und dann haben sie sich tatsächlich einfach Heiligabend noch relativ spät irgendwann hingesetzt und gesagt, so komm, wir installieren nochmal, weil die halt früher alle zusammen halt auch Baldur's Gate gespielt haben. Das ist ja so eine, auch so eine Geschwisterfamilie, die damals sich dann irgendwie Heroes und so ein Kram, 5 Stunden Heroes am Stück und so, auf dem Hotseat mit 5 Leuten. Und die haben eben auch alle Baldur's Gate quasi gespielt und dann haben sich tatsächlich hingesetzt mit ihrem einen Bruder, der heutzutage so viel keine Videospiele mehr spielt. Also der ist tatsächlich jemand, der einfach dann diese Oldschool-Spiele noch kennt, aber seitdem eigentlich nichts mehr wirklich spielt. Die haben sich zusammen hingesetzt und das ist halt einfach, also es ist Nostalgie pur einfach und besser. Und ja, ich bin super gespannt. Ich habe da extrem viel Bock drauf. Becker natürlich, als klassische Rollenspielerin, regt sich ein bisschen darüber auf, dass in der Zwischenzeit The Witcher rausgekommen ist. Dass es keine richtigen Entscheidungen mehr gibt. Dass es kein Schwarz und Weiß mehr gibt, wo man ganz klar sagen kann, wir retten ein Waisenkind oder wir erwürgen eine alte Oma. So funktioniert es nicht mehr. Mittlerweile ist halt diese ganze Entscheidungsgeschichte ein bisschen anders gelaufen. Mittlerweile merkt man ganz klar, es gibt keine richtige Entscheidung mehr. Das ist man, glaube ich, als klassischer Rollenspieler nicht gewohnt. Wie, es gibt kein Gut und Böse. Ja, genau richtig. So funktioniert es halt nicht mehr. Aber ich, also ja, ich bin auch mega gespannt. Ich habe super Bock drauf. Das steht tatsächlich bei mir ganz oben auf der Liste. Wird wahrscheinlich eines der nächsten der Spiele sein, dass ich als nächstes dann wirklich spiele. Und ja, definitiv auch, glaube ich, einer der großen Contender für Game of the Year bei vielen. Und völlig zu Recht auch. Dann haben wir noch ein paar kleinere News. Die war, was ist kleinere News? Kleinere News. Wir haben eine riesige News. Vielleicht die News. Ja, 2015. Die News. Ja. Ja, willst du vielleicht was dazu sagen oder willst du einführen? Was reden wir denn? Letztendlich, wir haben schon damals drüber geredet. Wir reden gern nochmal wieder drüber. Vor allem, weil wir das Ende noch gar nicht im Podcast beredet haben. Richtig, ich glaube auch. Also so richtig noch nicht zumindest, weil es jetzt ja auch tatsächlich gerade erst eigentlich wirklich zu Ende gegangen ist. Die ersten News über die ganze Geschichte sind im März rausgekommen. Wir sind gerade im März mit Bloodborne und Pillars of Eternity. Und natürlich reden wir von Konami und Kojima. Wir reden von dem großen Fallout, der die Videospielindustrie quasi letztes Jahr irgendwie ein bisschen in Schockstarre versetzt hat für einen kurzen Moment. Das war die Zeit, wo gerade MGS5 in aller Munde war. Letztendlich stand Silent Hills quasi bevor. Zumindest in den Köpfen. Richtig, in den Köpfen. Und dann kam eben so nach und nach die Gerüchte, Kojima und Konami werden sich trennen. Das wurde immer konkreter. Es wurde zu dem Zeitpunkt immer noch viel geleugnet. Auch Konami hat immer noch gesagt, nein, nein. Also das, vor allem, wie das auch ganz so komisch angefangen hat. Das hat damit angefangen, dass auf den offiziellen Cover und Bannern von Metal Gear Solid 5 Kojima Production verschwunden ist. Korrekt. Und um ehrlich zu sein, ich habe damals so gedacht, so, naja, passiert halt mal, ne? Also jetzt daraus zu schließen. Was ist passiert? Es war schon was Spektakuläres. Es trotzdem, war schon, aber trotzdem, du hast dir gedacht, nee, Kojima verlässt Konami? Nee. Ja. Man konnte sich besser erklären. Man hatte das Gefühl, es könnte einfach ein Move sein, dass Konami sagt, wir unifyen einfach. Also wir machen einfach, ja. Wir sorgen dafür, dass alles vom Prinzip, was von Konami kommt, gleich aussieht. Über sind dieselben Logos und so ein Kram drauf. Kojima hatte immer eine Sonderrolle. Und das war dann halt eben nicht mehr der Fall. Trotzdem natürlich, Kojima war zu dem Zeitpunkt 30 Jahre da drin. Niemand hätte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wirklich ernsthaft gedacht, dass der halt einfach die Firma verlässt. Aber so nach und nach, während des Sommers, gab es immer wieder merkwürdige Nachrichten. Irgendwie gar kein Problem, wir machen nur noch Mobile Games, wir machen gar nicht mehr irgendwie Pachinko. Große Riesentitel. Genau, Pachinko. Dann so, ach naja, vielleicht machen wir das dann doch. Ach naja, übrigens kennen wir jetzt Silent Hill. Und das war natürlich auch, Silent Hills wäre sowieso total riesig, weil es eben Guillermo del Toro, dieses riesige Auftreten auf der E3. Du meinst, auf der Gamescom war das? Ja, auf der Gamescom sogar, ja. Alles super spektakulär. Dann gibt es die ersten Nachrichten darüber, dass Konami anscheinend das Geld fehlt, dass sie sich aus dem Börsenbusiness zurückziehen und so weiter und so fort. Und am Ende war dann irgendwie relativ klar, okay, Kojima wird die Firma verlassen. Er hat ganz klar gesagt, das war, glaube ich, auch für viele super wichtig, er macht Metal Gear Solid 5 fertig, komme was wolle. Das Projekt wird er fertig machen, aber danach sind alle davon ausgegangen, dass er eben die Firma verlassen wird und das ist tatsächlich auch passiert. Darüber haben wir, glaube ich, noch geredet, dass er dann letztendlich raus war. Nee, ich glaube, darüber haben wir gar nicht mehr geredet, weil das war erst also dass er offiziell dann verkündet, dass er raus war, war, glaube ich, dann irgendwann im November oder so. Oh, okay. Ja, stimmt, du hast recht, das war irgendwie, ja, ja, Game also Awards und so ein Kram, ne? Also letztendlich war es ja dann auch so, dass es ging ja damit los, dass es ja von Seiten der Leute, die ja schon für Silent Hills bekannt waren, also Del Toro und Norman Reedus, die dann Tweets abgelassen haben, die dann schon darauf vermuten ließen, okay, da ist irgendwas im Busch. Hideo Kojima hat ja dann eigentlich sich gar nicht mehr öffentlich dazu geäußert. Dann hat Konami auch noch PT, also diesen Playable Teaser, der damals ja sozusagen in den ersten Silent Hills Trailer überhaupt geflossen ist, hat dann komplett aus dem PSN genommen. Man kann es auch nicht mehr runterladen, wenn man es in der Downloadliste hatte. Das bedeutet aber auch, dass es dann Leute gab, die ihre PlayStation 4s mit dem installierten PT für Tausende von Euro auf eBay verkauft haben. Weil es die einzige Möglichkeit war, dieses Spiel nochmal zu spielen. Und dann war es klar, nachdem Metal Gear Solid 5 draußen war, da hat man auch immer noch nichts von Konami und von Kojima gehört, aber dann ging es schon, ja, okay, es gab dann Berichte vom Nick Cave, vom Wall Street Journal, okay, der Vertrag endet dann da irgendwann, dann darf er auch wieder mit der Presse reden. Das hat dann noch zu relativ viel Unmut dann geführt, weil Kojima, der durfte nicht selbst zum Beispiel zu den PlayStation Awards in Japan, das hat dann eine Konami-Repräsentantin den Award für Metal Gear Solid 5 angenommen. Noch schlimmer war es bei den VGM, The Game Awards glaube ich, heißen die. Wo dann auch Kiefer Sutherland dann anstelle von Hideo Kojima den Award für Metal Gear Solid 5 annehmen musste und Geoff Keighley dann ein bisschen außerhalb des Skripts sich dann eigentlich schon sehr massiv darüber beschwert hat, dass Hideo Kojima gerichtlich oder beziehungsweise vertraglich oder legal verboten wurde, zur Preisverleihung nach L.A. zu reisen, von Konami. Das fand ich, also ganz ehrlich, da muss ich tatsächlich sagen, ich bin kein großer Fan von Geoff Keighley. Nicht unbedingt, weil der Typ mir super unsympathisch wäre oder sowas, sondern einfach, ich mag den halt nicht so. Aber grundlegend fand ich das tatsächlich sogar einen ziemlich coolen Move, weil man das Gefühl hatte so, eigentlich erlaubt man sich sowas nicht, aber er war tatsächlich einfach sauer genug zu sagen, das ist mir ehrlich gesagt gerade scheißegal, ich finde es unmöglich. Und völlig zu Recht auch, ich finde es auch unmöglich. Ja. Ich weiß nicht, was das Konami tatsächlich, ob das jetzt irgendwie Konami einen Zacken aus der Krone gebrochen hätte, wenn Kojima einfach nur für das Spiel, was nun mal sein Baby war, da können wir sagen, was wir wollen. Also natürlich war Konami mit Geld beteiligt, aber das ist einfach, Kojima ist Metal Gear, fertig. Ihm das quasi zu verbieten, den Preis dafür anzunehmen, finde ich auch ziemlich daneben. Ja, vor allem nachdem das Ganze eigentlich durch war. Richtig, und dann hat natürlich Konami hat natürlich getwittert, so, ja, yeah, wir haben den Award gekriegt, also den Shitstorm. Ja, auch zu Recht wieder. Ja. Und ja. Dezember war dann das letzte Kapitel tatsächlich. Kojima konnte dann auch wieder reden. Er war dann offiziell aus Konami draußen und er darf zwar nicht darüber reden, was jetzt letztendlich bei Konami Ende passiert ist, aber er hat ein neues Studio gegründet, was wenig überraschend war. Es heißt wenig überraschenderweise Kojima Productions. Ja. Super viele Leute aus dem ehemaligen Kojima Productions Team sind auch im neuen Team mit drin, darunter auch der langjährige Charakter, der Charakterartist von Metal Gear Solid, der ja auch für seine Cover Arts bekannt ist. Alle wichtigen Leute sind auf jeden Fall noch beisammen und gleich mit der Studio-Ankündigung wurde auch angekündigt, ja, sie arbeiten an einem neuen Spiel und dieses Spiel wird auf dem PC und konsolenexklusiv vorerst auf der PS4 erscheinen. Also da hat auch Sony ganz stolz erstmal ein Video gepostet, in dem die Kooperation zwischen Sony Computer Entertainment und Kojima Productions angekündigt wird. Und ja, ohne zu wissen, was es ist, muss man natürlich auch dazu sagen, nein, ist halt Kojima, ne? Also Sony, für Sony ist auf jeden Fall ein sehr guter Fang. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist einfach komplett safe. Das haben wir ja schon tausendmal gesagt, auch als wir drüber geredet haben. Es ist fast egal, was der als nächstes macht. Der wird nie im Leben Probleme finden, einen Publisher zu finden. Er wird ja nie im Leben Probleme haben, einen Publisher zu finden. Oder eben eine Kooperation. Und dieses Ganze, natürlich, der hat Leute, die arbeiten jahrelang für ihn. Die arbeiten nicht unbedingt für Konami, die arbeiten für ihn. Natürlich verlassen die mit ihm die Firma. Denen ist das scheißegal. Wenn die bei ihm wieder einen Job finden, wissen die ganz genau, die werden weiter ihr Geld verdienen. Und an AAA-Titeln arbeiten, während Konami sich mittlerweile beschlossen hat, Castlevania und Onimusha nur noch in komischen Pachinko-Spielen zu verwenden. Ja, es ist halt einfach, Konami hat zu große Probleme, ja. Deswegen, ja, letztendlich ist es alles genauso gelaufen, wie wir es quasi erwartet haben. Die Einzigen, die daran letztendlich verlieren, sind Konami. Gleichzeitig ganz interessant, mittlerweile haben wir ein paar Zahlen, mittlerweile weiß man, Nikkei hat das in Japan berichtet, dass das Spiel ungefähr 80 Millionen Dollar gekostet hat. Das ist erfolgreich war, aber nicht erfolgreich genug eigentlich für das Budget. Das heißt also, auch Konami wird sich letztendlich ein Stück weit vielleicht auch finanziell entschieden haben. Wir haben das auch schon bei Peter Molyneux zum Beispiel gesagt, bei Ken Levine haben wir es gesagt, dass man sich immer so ganz klar ist, diese großen Leute, klar, die kann man sich und muss man sich leisten und man kriegt entsprechend auch die Prestige und die Produkte, aber gleichzeitig 80 Millionen verschlingen und nicht wahnsinnig viel mehr einspielen, ist auch für eine große Firma nicht so das, womit man sich lange über Wasser halten kann. Von daher wird es auch am Ende eine finanzielle Entscheidung gewesen sein. Sie hatten finanzielle Probleme, das wissen wir. Ich denke, das haben wir auch schon gesagt, wenn es ums Finanzielle geht, dann muss man ja Konami auch keinen Vorwurf machen in dem Sinne. Nee, es ging ums Handling, wie richtig. Sie damit umgegangen sind. Also die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind mit einem Mitarbeiter, es mag zu irgendwelchen Zerwürfnissen gekommen sein, aber trotzdem gehst du nicht so mit einem Mitarbeiter um, der 30 Jahre erstens in deiner Firma war und für lange Zeit dann auch das Gesicht deiner Firma war. Also absolut. Und halt die garantiert auch eine der absolut erfolgreichsten Franchise-Produzenten. Richtig, und wenn man sich auch anschaut, was Konami in den letzten Jahren überhaupt noch produziert hat, muss man auch dazu sagen, die Fans von Konami der letzten 10 Jahre sind nicht unbedingt Fans von Konami, weil man muss ehrlich sagen, da war die Großzeit von Konami schon längst vorbei, sondern die waren alles Kojima-Fans. Also wenn Kojima also weg ist, da wird nicht viel übrig bleiben. Anscheinend brauchen sie es auch nicht. Wenn sie es im Pachinko machen, ist es eh scheißegal. Ich meine, sie sagen ja, sie arbeiten im neuen Metal Gear, aber Metal Gear ohne Kojima ist halt, als würde Nintendo, Mario oder Zelda ohne Miyamoto machen. Ich meine, irgendwann wird es wahrscheinlich auch der Fall sein. Das wäre, glaube ich, sogar einfacher, das ohne Miyamoto zu machen, als tatsächlich, ich glaube tatsächlich 99,9% von Metal Gear sind halt Kojima. Also das ist tatsächlich ganz krass, glaube ich. Aber gut, also müssen wir jetzt auch nicht mal lange darüber reden. Letztendlich ist das alles so gelaufen, wie wir es wie gesagt erwartet haben. Das Ganze ist vorbei. Kojima wird da keine großen Probleme mit haben. Traurig, dass er nicht mehr an seinen geliebten Franchises arbeiten kann. Ich glaube aber tatsächlich, er ist ganz zufrieden mit dem Metal Gear Solid 5 Abschluss. Andererseits natürlich auch für Spiele natürlich auch eine Chance, jetzt auch mal was Neues von ihm zu sehen. Das ist absolut natürlich auch. Neue Franchise, ich meine, wer weiß, was er machen wird. Ich tatsächlich bin auch jemand, der, wie das glaube ich den meisten geht, ihm auch durchaus zutrauten, wirklich was ganz anderes zu machen. Nicht so wie man hat halt einfach ne, gewisse Steckenpferde, man kennt gewisse Leute und assoziiert die ganz krass damit. Ich glaube tatsächlich, der könnte durchaus auch was komplett anderes machen als Metal Gear und damit auch sehr erfolgreich sein. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich vergebe aber trotzdem mal den Fail Award des Jahres an Konami. Ja, auf jeden Fall. Zu Recht auch. Ja, dann gehen wir weiter. Nur ganz kurz, im April kam Dark Souls 2 endlich für PC raus und ich habe es gespielt. Beziehungsweise Scholars of the First Sin kam dann. Ja, raus. Die Scholars of the First Sin Edition, ja. Die richtige Edition kam halt für den PC raus. Ich habe es gespielt, ich war enttäuscht. Mehr müssen wir, glaube ich, nicht zu sagen. Ich freue mich aber auf Dark Souls 3. Im Mai kamen dann nochmal zwei riesige Titel, wie man jetzt schon merken wird. Wir haben wirklich einfach nur die ganz großen mit reingenommen. Da kann man zu allen definitiv sagen, dass es große Titel des Jahres waren. Wahrscheinlich das größte Rollenspiel des Jahres. Nicht nur wahrscheinlich, eigentlich einfach das größte, das Rollenspiel, größte des Rollenspiel des Jahres. Witcher 3. Das ja tatsächlich auch so ein Spiel war, wo man das Gefühl hatte, das konnte irgendwann seinen Ansprüchen gar nicht mehr gerecht werden. Mit der größten Open World aller Zeiten und zusätzlich der besten Story und coolen Quests und Charakteren und alles Mögliche. Und ja. Irgendwie hat es das irgendwie hier doch eigentlich hingekriegt. Es irgendwie dieses Jahr, muss man auch sagen, ist nicht so, dass wir, dass ich sagen würde, jetzt schon mal vorab, dass es das beste Jahr der Videospielgeschichte ist, aber von den meisten hoch erwarteten Spielen, muss man sagen, haben die meisten irgendwie dann doch am Ende überzeugt, auch wenn man dann skeptisch war. The Witcher 3, Bloodborne, Pillars of Eternity und Witcher 3 war ich ja besonders skeptisch, das habe ich ja oft gesagt, dieses riesige Open World und gleichzeitig Story-Aspekte, die ja Witcher 2 und 1 ja, also dieses Open World-Feeling ja Witcher 2 und 1 nicht hatten. Ich war mega skeptisch. Ja. Zu Recht auch. Ich war es auch. Vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, und du hast es gerade schon richtig genau gesagt, eins der Spiele, wo man noch viel skeptischer war als bei den anderen. Bloodborne hatte ich das Gefühl, hatte krass hohe Ansprüche, aber gleichzeitig wollte Bloodborne nichts groß anderes machen, als sie letztendlich mit Dark Souls schon gemacht haben. Und wir wussten, dass Miyazaki das kann. Pillars of Eternity ist was komplett anderes. Das passt da fast gar nicht rein. Und auch die anderen Spiele, auf die wir noch kommen werden, sind, glaube ich, tatsächlich nicht irgendwie diese krassen Sprünge gewesen, wegen denen sie halt eben gerade super gehypt wurden. Aber Witcher 3 war ein krasser Sprung. Was wir wussten war, sie können Storytelling und sie können schöne Welt. Aber wirklich richtig krasse Open World ist mal was ganz anderes, als Witcher 2 war. Und das war tatsächlich auch ein großer Sprung. Das war dieses so, das ist ja schon fast selbst für sich, unabhängig davon, was man vorher gemacht hat, so ein kleiner Holy Grail. Richtig gutes Storytelling mit Open World. Das Spiel hat seine Probleme, 100%. Das muss man ganz klar so sagen. Und das Kampfsystem wird einfach nie wieder, nie gut werden. Das ist einfach so. Das glaube ich auch. Puristen werden sich da immer dran aufhängen. Mich wird's auch stören, wenn ich spiele. Aber das, was sie letztendlich vorhatten und das, was sie eben wollten, eine lebendige, wunderschöne Welt und trotzdem richtig gutes Singleplayer-Storytelling hat funktioniert. Und das ist schon tatsächlich ziemlich spektakulär, das muss man entschuldigen. Das ist auf jeden Fall eine Mega-Leistung, also gebührt auf jeden Fall allerhöchster Respekt. Definitiv. Ist ein bisschen schade, dass wir es beide noch nicht gespielt haben. Das ist komplett an mir vorbeigegangen auch, ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt echt irgendwie andere Dinge auch zu tun. Das steht auch noch an, ganz klar. Andererseits ist bei mir auch so ein Ding. Ich muss sagen, ich bin ein großer Rollenspiel-Fan, das ist kein Geheimnis. Ich muss sagen, ich fand auch Witcher 2 super, aber gleichzeitig, habe ich es auch in der Vergangenheit schon gesagt, ist definitiv nicht eins meiner Lieblingsspiele. Witcher 2 hat mich tatsächlich mit seinem Kampfsystem echt einfach manchmal genervt. Und deswegen habe ich Witcher 2 bei weitem nicht so gern durchgespielt wie, keine Ahnung, ein Skyrim, das auch ein beschissenes Kampfsystem hat, aber mich einfach mehr überzeugt hat. Deswegen ist Witcher 3 bei mir auch tatsächlich nicht ganz so hoch auf der Liste gewesen. Ich war super gespannt, weil ich sehen wollte, ob sie es hinkriegen. Das haben sie offensichtlich. Aber selber spielen stand für mich nie ganz oben auf der Liste. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, ich glaube, Witcher ist halt bei mir auch so eine komische Beziehung. Ich würde es super gern lieben, aber ich kann es nicht, weil ja, so ein bisschen, weil du es schon gesagt hast, es gibt dann doch im Gameplay zu viele Sachen, die mich dann wieder nerven. Auch wenn ich sehr gut erkennen kann, wie gut das Writing ist, wie schön die Welt einfach ist, wie gut die Story ist. Ja. Dafür kämpfe ich dann doch zu oft in Witcher, leider. Ja, vor allem das Problem ist halt tatsächlich so ein bisschen, auch im Zweier ging es mir genauso. Ich habe dann diese Momente, wo ich dieses Spiel absolut liebe, und das sind die Momente einfach auch so, wo ich einfach nur von Dialog zu Dialog laufe. Selbst mit Leuten, die nicht wahnsinnig relevant für die Story sind, irgendeine Nebenquest oder so ein Kram, selbst das macht einfach mega viel Spaß, die Leute, das mit den Leuten sich unterhalten und so ein Kram, und dann geht's halt los und so, okay, jetzt rennst halt 5 Minuten durch die Welt. Und die Welt ist schön, aber es macht mir gerade irgendwie keinen Spaß. Es fühlt sich nicht schnell, dynamisch oder sowas an, es fühlt sich nicht an irgendwie wie Explorer. Ich habe das Gefühl, ich komme, also weißt du, alles ist irgendwie so ein bisschen, überall ist irgendwie so ein bisschen ein ganz leichtes falsches Pacing, habe ich immer das Gefühl gehabt in dem Spiel. Und das stößt mir auf, und dann merke ich plötzlich wieder 5 Minuten lang, habe ich echt keinen Bock auf das Spiel. Und dann liebe ich es wieder 5 Minuten lang. Und dieses Hin und Her ist tatsächlich sehr, sehr irritierend für mich gewesen. Witcher 3 werde ich trotzdem spielen. Also ich habe Witcher 2 auch gespielt. Und ich habe Witcher 2 auch super geliebt, ehrlich gesagt, dann einfach eben, weil am Ende des Tages das, woran ich mich wirklich gut erinnern kann, ist die Story. Und die war toll. Und in der Hinsicht, glaube ich, werde ich von Witcher 3 am Ende auch begeistert sein. Aber letztendlich wird immer so ein kleiner fahler Beigeschmack für mich bleiben. Das, während ich spiele, werde ich es auch nicht die ganze Zeit lieben. Ganz bestimmt. Wobei, wer weiß, vielleicht gefällt mir die Open World so gut, dass ich sage, scheiß drauf, also dann verbringe ich jetzt noch weniger Zeit mit den Kämpfen, weil ich einfach noch mehr einfach nur unterwegs bin, und dann passt es schon. Wir werden sehen. Aber unbestritten riesiger Titel. Genau wie der nächste. Ja, der kam so halbwegs zumindest, kann man zumindest als halbwegs Überraschungstitel nennen. Ich rede jetzt von Splatoon. Splatoon haben wir schon, ja, dann auch als es angekündigt wurde, 2014 gesagt, endlich mal eine neue, frische Nintendo-IP in einem Genre, in dem sie sich bisher noch nicht wirklich so breit gemacht haben, aber in einer Umsetzung, die für Nintendo absolut Sinn macht. Ja. Und wir wissen, viele Wii U-Titel sind letztendlich gescheitert. Es gab ja dieses berühmte Bild von diesem Chalkboard, wo dann immer mehr Spiele, so was rettet die Wii U, immer mehr Spiele durchgestrichen wurden. Und Splatoon, muss man sagen, es hat die Wii U nicht gerettet, aber man muss auch sagen, der Wii U wird es viel schlechter gehen ohne Splatoon. Absolut. In Japan ist Splatoon, läuft so erfolgreich, wenn man sich die Zahlen anschaut. Splatoon hat sich mit jetzt schon besser verkauft als Mario Kart auf der Wii U. Es hat sich, glaube ich, in absoluten Zahlen über 1,1 Millionen Mal verkauft in Japan, bei nur 3 Millionen Konsolen. Das bedeutet, jeder dritte Wii U-Besitzer besitzt Splatoon in Japan. Was mega riesig ist. Und die Spieler, die das Spiel haben, alle gesagt, es macht super viel Fun. Es ist wirklich dieses Shooter-Genre perfekt auf Nintendo-Audience und Philosophie, sag ich mal, ausgelegt, und es funktioniert perfekt. Irgendwie kann man sagen, naja, man erwartet ja von Nintendo diese Qualität bei Spielen, aber letztendlich habe ich auch so ein bisschen erwartet, ich glaube, es könnte schon gut laufen, aber nicht so gut. Also ich habe eigentlich gedacht, so, naja, es wird wahrscheinlich laufen wie viele von diesen hochgelobten Wii U-Spielen. Es wird sehr gute Reception haben und es wird sich mäßig bis mittelmäßig verkaufen. Aber nee, es hat richtig gute Reception gekriegt und es verkauft sich wie Semmel, also wie warme Semmeln. Und ich glaube, die Wii U liegt deswegen noch in Japan, noch vor der PS4, auch wegen Splatoon, weil Splatoon einfach nicht aus den Top 10 der Verkaufscharts verschwindet. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil tatsächlich Splatoon auch so ein Ding ist, dass man irgendwie, also wie du schon gesagt hast, man hat irgendwie erwartet, dass es gut läuft, weil der Stil passte, man hat das Gefühl einfach, wie gesagt, auch so ein Genre, mit dem sich Nintendo nicht beschäftigt hat, passt gut rein. Gleichzeitig ist es halt immer noch PvP. Und das ist in Japan einfach traditionell ein kleines Problem oft. Ja. Deswegen war ich tatsächlich auch ein bisschen skeptisch so am Anfang, ob das tatsächlich funktionieren könnte. Ich meine, immerhin, es ist ja kein straightes PvP, es ist kein, ich schieß dem anderen ins Gesicht. Und man kann ja quasi schon so ein bisschen, man muss schon auf die anderen achten, aber man hat keine so ganz krasse Konfrontation. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja eher so ein indirektes Messen mit dem Verteilen der Dings und so. Ich meine, auch nicht ganz, aber ich glaube, ich weiß, was ich meine. Oder man hat nicht einfach den anderen im Fadenkreuz und ballert auf den zum Beispiel. Und ich glaube, es macht tatsächlich einen Unterschied. Und am Ende des Tages hat das einfach super krass gut funktioniert. Ich glaube, so gut wie es hätte funktionieren können, hat es funktioniert. Klar, hätte vielleicht auch noch mal mehr Konsolen irgendwie für Nintendo über die Ladentheke gehen lassen können. Aber am Ende des Tages, wie du schon gesagt hast, war es tatsächlich einfach krass erfolgreich in Japan. Und auch im Westen absolut. Auf jeden Fall auch eins der Spiele, glaube ich, das auf der Wii U gerade derzeit auch im Westen ein absoluter Renner ist. Und natürlich auch Merchandise und so ein Scheiß läuft extrem gut. Ist, glaube ich, einfach all in all ein super großer Erfolg für Nintendo. Und das auch zu Recht. Also ich, nichts, was mich, glaube ich, persönlich groß interessieren würde. Aber ich glaube gerade, das ist so auch ein bisschen was wie Mario Kart. Wenn das irgendwo rumstehen würde, ich hätte das Gefühl, das habe ich garantiert halbwegs schnell die Grundlagen drauf. Ist bestimmt komplex genug, dass man da tatsächlich einiges an Taktik investieren kann. Aber so grundlegend, glaube ich, tatsächlich hätte ich einigermaßen schnell die grundlegenden Controls drauf. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, so ein Spiel, worauf ich richtig Bock hätte, mal so einen Abend mich einfach hinzusetzen und das mit ein paar Leuten zu spielen, so. Und ich glaube, das macht halt Nintendo-Konsolen auf und dafür ist es perfekt. Also, super guter Titel definitiv. Sind wir jetzt mal gespannt, was da in Zukunft noch draus wird, wie da die Franchise draus wird. Definitiv. Vor allem, wenn man jetzt nochmal ausgeht, dass der NX vielleicht erfolgreicher wird als die Wii U. Genau, auf den NX kommen wir eh noch irgendwie. Da ist definitiv Potenzial. Da sind wir mal gespannt, was dann daraus wird, ja. Ja, damit sind wir im Mai letztendlich durch. Dann kommen wir jetzt in den Juni. Das ist dann ja auch schon quasi der große Beginn der großen Messen des Jahres. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Vorher ist aber noch ein Spiel erschienen: Batman Arkham Knight. Ja. Batman Arkham Knight ist ein bisschen schwierig. Also, das Problem ist letztendlich, Batman Arkham Knight ist ein gutes Spiel. Ist wahrscheinlich sogar ein sehr gutes Spiel. Ja. Problem ist tatsächlich einfach, dass der PC-Launch, und das sage ich nicht nur als PC-Spieler, der PC-Launch war einfach glorios verkackt. Und da sind so krass viele Versäumnisse dann im Nachhinein aufgetaucht. Wir hatten insgesamt 5 Leute, die in dieser Portierung gearbeitet haben. Wir haben nicht ein einziges Mal darauf angeguckt, was die alles auf die Buglisten geschrieben haben und haben es einfach rausgebracht. Was ja im Nachhinein ganz klar wurde, wo Mitarbeiter gesagt haben, die ganzen Bugs, die im Spiel sind, die reporten wir seit 3 Monaten. Es ist nie was dran geändert worden. Man hat einfach gemerkt, sie sind am Ende einfach Warner Bros. Das ist ins Schlingern gekommen. Sie hatten nicht mehr genug Zeit und haben dann einfach gedacht, ach, wir hauen es einfach mal raus. Und das ist natürlich glorios nach hinten losgegangen. Ich glaube, wann haben wir es gekriegt? Im September, Oktober? Ist dann letztendlich, Ja. glaube ich, eine halbwegs fertige Version rausgekommen Ja. für den PC. Und das hat das ganze Ding einfach krass überschattet. Und ich glaube, in der ganzen Videospielwelt. Was natürlich nichts daran ändert, dass die ganzen Leute, die auf der Konsole gespielt haben, super zufrieden mit dem Spiel waren. Darum geht es gar nicht, aber. Vor allem das war ja das Ding. Ich meine, schlechte PC-Ports hier oder da. Normalerweise hätte man dann erwartet, wenn es auf dem PC so schlecht läuft, dann dürfte es auf den Konsolen ja auch nicht so viel besser laufen. Aber das Gegenteil war der Fall. Auf der PS4 lief so gut, dass man das Gefühl hat, das kann die PS4 eigentlich gar nicht. Das kann eigentlich gar nicht so gut auf der Ja. PS4 laufen. Und auf dem PC läuft es einfach, ja. Gar nicht, wenn Einfach man gar genau nicht, ja. ist. Ja. Und eigentlich leben wir ja auch mittlerweile in einer Ära, in der diese, sage ich jetzt mal, die richtig schlimmen PC-Ports eigentlich vorbei sind. Also Ja. ich erinnere mich noch so, in der PlayStation 2-Ära gab es vor allem von vielen japanischen Entwicklern so halbherzige PC-Ports, die wirklich komplett nach hinten losgegangen sind, die aber niemanden damals irgendwie interessiert haben, weil damals PC-Gaming einfach wieder ein bisschen eher auf dem absteigenden Ast war, während es ja jetzt wieder relativ, also riesig wird. Und sowas wie Batman Arkham Knight in der Dimension hatte ich schon echt lange nicht mehr, dass sowas passiert ist. Also Ich meine, das Krasse ist tatsächlich auch vor daran, allem, dass ich weiß, wir haben jetzt damals schon gesagt, aber wie kommen Sie auf die Idee, naja, die PC-Gaming-Community, hauen uns einfach mal raus, die werden das schon nicht merken. Hätten sie sogar einfach gesagt, wir brauchen länger für den PC-Port, glaube ich. Tatsächlich hätten sich genug Leute aufgeregt, aber es wäre wesentlich besser gelaufen, als so wie es jetzt gelaufen ist. Ich meine, Ja. klar, hätten sie danach dann 7 Monate gebraucht, glaube ich, hätte es auch genug Aufregung gegeben. Aber das Ding raushauen und dann tatsächlich, ich meine, es gab wirklich eine Refund-Aktion. Sie haben gesagt, okay, wir geben euch euer Geld zurück, weil es schon richtig ist, das Spiel kann man so ähnlich spielen. Und das so ohne Ankündigung und dann, wie gesagt, im Nachhinein kommt raus, übrigens wussten sie das schon seit Monaten, dass die PC-Version so aussieht? Ah, schon hart. Und wenn man dann tatsächlich sowas eben hat, so wo man das Gefühl hat, so alter Schwede, wir hätten dieses Spiel als technische Errungenschaft im Kopf, ja, in der Erinnerung, wenn die PC-Version nicht gewesen wäre, weil es so gut aussah auf der PlayStation. Und dann versauen sie den PC-Port so krass, dass man das Gefühl hat, alter Schwede, das ist jetzt gleichzeitig auch noch eine technische Errungenschaft, dass das Spiel so scheiße läuft auf dem PC. Das ist tatsächlich schon ziemlich krass und sehr, sehr traurig auf jeden Fall auch. Und ich glaube tatsächlich, als er noch ein PC rauskommt, hat es auch keinen mehr so richtig interessiert. Es hat auf jeden Fall ganz krass das ganze, dem ganzen Spiel Wind aus den Segeln Definitiv. genommen. die ganze Aktion. Deswegen sage ich auch, also das ist nicht nur so, weil ich PC-Spieler bin. Ich glaube tatsächlich einfach insgesamt hat das ganze Spiel in der kompletten Spielerschaft dadurch Kraft gelitten, definitiv. Ich meine, auch die Konsolenspieler haben das ja mitbekommen. Also ja, ja. Ist und nicht so, dass wir dann gesagt haben, naja, ist uns egal, ist ja nur der PC, sondern... Ja, sie haben ganz klar gesagt, ich meine, ne, klar, uns betrifft es nicht, aber kann halt nicht sein, darf halt nicht sein. Ja, also heutzutage. Wir als Konsolenspieler wollen wir auch keine scheiß Konsolenports haben. Ja, richtig, genau, ist ja dasselbe. A la PlayStation 3 Skyrim zum Beispiel. Aber das lag ja auch eher an Sony als an Bethesda, oder? Ach, ne, naja. Ja, nicht so richtig, aber an alle beidem, sind sie, ja. Eigentlich die PlayStation 3 ist ja halt kompliziert. Der PC ist original so unkompliziert, wie es nur geht, was das Programmieren dann geht. Also, naja, wie auch immer. Letztendlich definitiv ein beschissener Start dafür. Und dann, ja, wie gesagt, dann haben wir letztendlich den Start der Messen des Jahres. Wir werden jetzt einmal mal kurz im Segment einfach auf alle Messen eingehen, auch nur kurz was dazu sagen. Wir haben über die dann damals einfach ausführlich berichtet, außer über die Tokyo Game Show. Auch über die Tokyo Game Show. Paris Game Week haben wir nicht so viel gemacht. Ah, Paris Game Week haben wir rausgelassen, ja, du hast recht. Und wir werden auch ein bisschen was zum Console War sagen, weil das einfach da gut reinpasst. Fangen wir einfach an. Logischerweise, dann im Juni war die E3 und über die werden wir auch als erstes reden. Und glorreicher Siegeszug für Sony mal wieder, hatte man das Gefühl. Ja, beziehungsweise mal wieder ist vielleicht dadurch, dass ja Nintendo eigentlich das... 2014 stimmt. gesagt haben, Nintendo war am besten. 2015 war definitiv sehr dominant von Sony. Ja. Wir haben ja schon so viel in der Folge dazu gesagt, aber ich glaube, dieses Trio von The Last Guardian, Shenmue 3 und Final Fantasy 7 ist einfach etwas, was man in Erinnerung behalten wird. Das ist in die Geschichte eingegangen, ja. Richtig, also wenn man jetzt nämlich nochmal drüber nachdenkt, wenn ich euch jetzt natürlich alle fragen würde, an was erinnert ihr euch noch von der letztjährigen E3, ist wahrscheinlich nicht das, keine Ahnung, Kamiya auf der Xbox Stage Scalebound angekündigt hat oder so, sondern oder beziehungsweise einen neuen Trailer zu Scalebound gezeigt hat, sondern das Einzige, was wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist eben diese Momente, auch dieser Game Trailers Moment von Huber, der völlig ausrastet, als Shenmue 3 angekündigt wird. Das sind die Sachen, die auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind und da hat Sony auf jeden Fall sehr viel an Publicity gewonnen. Absolut abgeräumt, ja. Definitiv. Ansonsten, ich meine, E3 war natürlich sehr interessant dieses Jahr, haben wir auch schon auf der E3 vorgesagt, deswegen werde ich jetzt auch nicht ins Detail darüber eingehen, was jetzt irgendwie auf der E3 war. Gamescom waren wir auch beide wieder unterwegs und es hat uns auch wieder sehr viel Spaß gemacht, aber wir das Gefühl hatten natürlich, die Gamescom war dieses Jahr ein bisschen kleiner als vorletztes Jahr, was daran liegt, dass die vorletztes Jahr einfach riesig war für ihre Verhältnisse. Also im Sinne von kleiner, einfach was da so passiert ist, natürlich nicht richtig. Im Sinne von der reinen Größe. Sie ist richtig. Größer gewesen als alle Jahre zuvor, wie immer. Aber du hast natürlich recht, ja. Also es ist weniger Spektakuläres passiert. Ja. Richtig. Vor allem natürlich, weil auch Sony nicht seine Pressekonferenz für Europa nicht auf der Gamescom hatte, wie sonst, sondern eben erst auf der Paris Game Week im Oktober. TGS war, glaube ich, interessant. Ich meine, TGS ist natürlich immer nur ein bisschen interessant, dass halt Sony-Sachen präsentiert werden, weil Nintendo ist gerade nicht dort. Microsoft, vielleicht, wenn ich das kurz als Anekdote reinwerfen kann, hat diese Woche einen neuen Tiefpunkt erreicht. Sie haben in Japan es nicht mal geschafft, 100 Konsolen die Woche zu verkaufen. Es sind exakt 99. Ja, da kommen wir jetzt ja gleich noch zu. Genau, und da hat Sony relativ starkes Line-Up für Japan aufgezeigt, für die PS4. Es kamen sehr viele, wurden sehr viele Sachen angekündigt aus Japan, die interessant sind, auch für den Westen. Und Paris Game Week, darüber haben wir im Podcast nicht direkt geredet, deswegen vielleicht hier ein paar Sätze dazu. Ich meine, da war auch eigentlich auch wieder eine reine Sony-Show, weil auch da Nintendo und Microsoft nicht wirklich vertreten waren. Aber Sony ist sich eigentlich seiner Linie treu geblieben, was seine Europa-Messen angeht und hat sich eigentlich stark auf Indies konzentriert, auf eher weniger bekanntere Titel oder auch auf ihre europäischen Partner natürlich. Das neue Spiel von Quantic Dream zum Beispiel, Detroit, Wild, das auch endlich wieder gezeigt wurde. Zu Horizon kam ein bisschen mehr, weil ja auch Guerrilla in Europa sitzt. Von daher, da gab es nichts groß Spektakuläres, aber auch Interessantes für, sage ich jetzt mal, andere, für Fans in der Videospielbereiche, also für ein paar Nischen, sage ich jetzt einfach mal. Und PSX war ja auch noch Sony-eigene Messe, auch mit einigen Überraschung eigentlich, erster Final Fantasy 7 Trailer zum Beispiel, zum Remake, aber ansonsten natürlich auch nichts mega Besonderes. Also man hat schon das Gefühl gehabt, Sony hat dies ja wirklich komplett auf die E3 gesetzt. Hat es aber trotzdem geschafft, dann über diese vier Pressekonferenzen dann sehr viel Content zu haben und ich meine auch Microsoft, die will ich jetzt gar nicht außen vor lassen. E3 waren sie vielleicht sehr im Schatten von Sony, aber auf der Gamescom, da hatten sie ja die Bühne für sich alleine. Backwards Compatibility war auf jeden Fall interessant. Und auch noch so ein paar andere kleinere Ankündigungen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, das Jahr war schon sehr dominiert von Sony, was Messen jetzt angeht. Absolut, ja. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, also das ist jetzt halt, Sony hat auf der E3 so ziemlich abgeräumt, Die Pressekonferenz von Microsoft auf der E3 war nicht mal schlecht, überhaupt nicht. Hätten wir ein normales Sony-Jahr gehabt, hätten wir wahrscheinlich gesagt, okay, die waren ungefähr beide gleich gut. Und Sony hat einfach tatsächlich ein Stück weit gewonnen und auch schon für das ganze Jahr. Man hat das Gefühl gehabt, das ist immer noch so ein bisschen die Nachwehen davon gewesen, als man dann irgendwie so mit einer vielleicht leicht rosa-roten Brille dann auf die anderen Sachen geguckt hat. Insgesamt war es ein Jahr von Sony, das einfach alles war grundsolide, bis auf die E3, die war richtig krass gut. Und dazu muss natürlich auch sagen, eigentlich haben ja die großen Exklusivtitel vor allem im Holiday, also im Vorweihnachtsmarkt, ja eigentlich gefehlt bei der PS4. Außer Bloodborne, absolut. Until Dawn, so als kleiner Geheimtipp, aber ansonsten nicht so viel. Also viel Multititel auf jeden Fall und trotzdem haben sie auf jeden Fall sich deutlich besser verkauft, also die PS4 als Xbox One, obwohl die Xbox mit einem Halo 5 und Forza und Rise of the Tomb Raider auf jeden Fall sehr viel mehr exklusives Material für den Vorweihnachtsverkauf hatte, absolut. Konnten sie die PS4 verkaufszahlen technisch trotzdem nicht einholen. Und ja. Deswegen auch vielleicht ein ganz guter Statusübersicht. Also Sony hat angekündigt oder hat verkündet, dass sie jetzt ungefähr 36 Millionen Konsolen weltweit verkauft haben. Was krass viel ist, weil nicht krass. Mal die PS2 waren in dem gleichen Stadium so weit wie die PS4 jetzt. Und das, wo viele sagen würden oder wo viele meckern würden, obwohl die PS4 No Games hat. Die Xbox, dann weiß ich so ganz genau, sie haben lange keine offiziellen Zahlen mehr rausgegeben. Man schätzt aber auf ungefähr 18 Millionen. Mhm. Und die Wii U, habe jetzt keine genauen Zahlen, aber die Wii U ist im Westen auf jeden Fall hat sich durch Splatoon stabilisiert. In Japan auch auf jeden Fall, aber ja. Die Wii U spielt natürlich momentan keine so große Rolle mehr. Ja, das stimmt. Also ich meine, man muss auch tatsächlich nochmal dazu sagen, man muss aber dazu, ja, also letztendlich, Sony hat einen extrem guten Job gemacht. Microsoft hat geholfen, ganz klar. Die Verkaufszahlen, letztendlich die Prognose hätte man so stellen können, nachdem das Ganze von beiden an den Start gegangen war, weil Microsoft einfach den Start glorios verkackt hat. Und seitdem hat sich das Ganze so weiterentwickelt. Microsoft, muss ich sagen, hat es relativ gut hingekriegt, sich ein bisschen abzufangen. Definitiv. Kinect ist rausgeflogen, es ist billiger geworden, sie haben viel dafür getan, um sich wieder zurück in die Gunst der Spieler zu arbeiten und das hat auch zum Teil gut funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert sogar. Also seit Spencer Head of Xbox ist, hat sich das Image auf jeden Fall gebessert. Man hat auch das Gefühl, sie sind sehr viel kompetitiver, aber es ist einfach zu spät. Vor allem natürlich in Kerngebieten wie gesagt, Japan ist sowieso völlig abgefahren. Es gibt sogar Gerüchte, dass sie sich vielleicht demnächst komplett aus dem japanischen Markt zurückziehen werden. Also die Xbox One dann sofort in Japan einstellen werden. Was Sinn macht, wenn man nicht mal 100 Konsolen in der Woche verkauft. Vor allem muss man auch dazu sagen, und das ist ja auch sowieso noch so eine zusätzliche Geschichte, Sony war krass erfolgreich, krass, viel erfolgreicher, als man sich jemals gedacht hätte, obwohl ihr eigener Heimatmarkt scheiße ist. Ja. Es läuft extrem scheiße für Sony in Japan, wie für alle Home-Konsolen. Letztendlich außer die Wii U, die sich wie gesagt schon so ein bisschen gefangen hat. Durch ein, zwei Spiele. Aber vom Prinzip her hat Sony einfach das Ganze hingelegt und das ohne ihren stärksten Markt quasi Japan. Und das ist tatsächlich nochmal richtig krass, wenn man bedenkt, dass in Japan, klar, Japan ist ein kleines Land, aber trotzdem, wenn man bedenkt, dass in Japan theoretisch nochmal so verkauft hätten, wie sie zum Beispiel damals die PlayStation 2 verkauft haben, würden sie noch besser dastehen. Richtig, wenn man nämlich bedenkt, ich glaube, die PlayStation 4 verkauft sich in Japan momentan langsamer als der GameCube. Es steht einfach richtig scheiße um den Markt da und trotzdem haben sie es geschafft, tatsächlich so ein krass gutes Jahr hinzulegen. Und das ist einfach doppelt beeindruckend. Deswegen, das muss man immer wieder dazu sagen, man muss auch relativieren. Microsoft hat mittlerweile einen guten Job gemacht, um sich wieder zu fangen. Und Microsoft arbeitet gut daran und tatsächlich geht es auch besser, definitiv. Also auch die Verkaufszahlen haben sie erholt. Aber Sony hat halt einfach echt richtig, richtig, richtig von Anfang an alles richtig. Und das merkt man, ganz klar. Also Sony hat eindeutig die derzeitige Generation gewonnen. Das wird sich vielleicht noch mal im Laufe der Generation ändern. So richtig dran glauben, 100% tue ich nicht. Aber es kann schon sein, dass irgendwie Microsoft irgendwann noch mal wirklich signifikant aufholt. Dem können wir aber noch 2-3 Jahre geben, bis es überhaupt passiert. Zumindest den amerikanischen Markt schätze ich noch als sehr kompetitiv ein. Ich glaube, Europa sieht die Sache durch. Ja, das ist ja das Problem. Also ich glaube auch tatsächlich. Also die Sache ist vom Prinzip durch. Ich würde nicht für die ganze Konsolengeneration jetzt sprechen wollen. Ich glaube schon, dass sie das vielleicht nochmal ein bisschen mehr einpendeln kann. Ich meine, der NX könnte natürlich das Ganze ein bisschen vielleicht aufmischen, je nachdem, was es wird. Das können wir natürlich an der Stelle noch nicht sagen, aber ist eh die Frage, ob der NX dann als diese Generation oder als nächste eigentlich schon de facto gelten wird oder nicht. Aber das ist eine andere Frage. Ich würde sagen, da reden wir nachher nochmal drüber. Insgesamt auf jeden Fall, ja, definitiv, Konsolenkrieg hat Sony dieses Jahr gewonnen. Allgemein zu den Messen und E3, du hast alles schon super zusammengefasst, wir haben ausführlich drüber geredet. Genauso würde ich es auch sagen, wie gesagt, Sony hat es halt einfach dieses Jahr sehr, sehr gut gemacht. Mit einer Konferenz und die anderen waren alle auch mindestens gut genug, um eben mithalten zu können. Und da hat Microsoft tatsächlich ganz minimal abgestunken, aber auch tatsächlich nicht durch eigenes Verschulden, sondern weil Sony halt einfach 3 Ass im Ärmel hatte. Und die haben sie halt auf der E3 in 1 rausgeholt und dann ist halt die Welt untergegangen für manche. Und so ist es halt gewesen. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir sind dann im Juli, mitten im Sommer. Und dann kommt eins dieser Spiele, das auch so nach und nach tatsächlich sich zu, ja, einem der großen Favoriten des Jahres irgendwie gemausert hat, ohne dass irgendjemand damit gerechnet hätte. Und das ist Rocket League. Ja. Ach, Rocket League. Das Lustige ist ja, es gab ja ein Spiel von den Rocket League-Machern, das ja eigentlich letztendlich das gleiche Spiel ist, nur halt älter und nicht ganz so ausgereift, was anscheinend auch schon unter Insidern mega beliebt war, das aber kein Schwein kannte. Und zwar wahrscheinlich auch, weil der Name einfach, ja, keine Ahnung, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, aber das Spiel heißt Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Also der Vorgänger sozusagen. Soll anscheinend auch schon mega gut gewesen sein. Das gleiche Spielprinzip, aber niemanden hat es interessiert. Und jetzt haben sie Rocket League rausgebracht. Und ich glaube natürlich, ein Element oder ein Faktor für den Erfolg ist, es kam mit Launch auch im PS Plus für die PS4. Ja. Und ich glaube, ich war auch einer derjenigen, der, keine Ahnung, Rocket League, weiß nicht. Dann habe ich im NeoGAF diesen Thread gesehen von ein paar Enthusiasten, die gesagt haben, ich habe die Beta gespielt, ich habe diesen Vorgänger gespielt. Es ist absolut super, lade ich es sofort runter und spiele. Ja, keine Ahnung. Aber es gibt super viele Leute, die sagen, es ist super cool. Ein paar GIFs angesehen, so, sieht schon ganz cool aus. Halt, Fußball, ein Auto. Kann ich schon was mit anfangen, theoretisch. Runtergeladen, das macht schon ganz schön viel Spaß. Dann haben es noch ein paar andere Kumpels, die mit mir Final Fantasy spielen, haben es dann auch runtergeladen, weil sie auch Plus haben. Wir haben angefangen, zu dritt zu spielen und dieses Spiel macht unfassbar viel Spaß. Also es ist einfach der Wahnsinn. Du glaubst nicht, wie viel Spaß macht. Du denkst, naja, es ist halt Autofahren und Fußball. Es ist eigentlich super simpel, aber es macht so viel Spaß. Wahnsinn. Also ich hab's mittlerweile, glaube ich, auch, weiß nicht, wie viele Stunden gespielt. Also wenn wir nicht Final Fantasy spielen, super oft kommt es dann vor, so, ey guys, wanna play Rocket League? Sure. Und dann fängst du an, um 10 Rocket League zu spielen. Einer sagt, ja komm, so 2 Stunden kann ich machen. Dann bist du im Skype, du redest und laberst, während du Rocket League spielst, weil du das relativ gut machen kannst, also in so einer Art Trance, sag ich mal. Und dann ist schon 4 Uhr. Also wie oft ich das schon hatte, einfach 6 Stunden in der Rocket League gespielt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich 6 Stunden Rocket League gespielt habe. Dieses Spiel macht einfach super viel Laune. Und anscheinend war, und viele andere, die ist genauso ergangen. Also durch PlayStation Plus reingeschnuppert und die kamen nicht mehr wieder raus. Und mittlerweile hat es über 9 Millionen Spiele anscheinend. Was man dazu auch sagen muss, was auch ganz cool ist, es hat Cross-Plattform zwischen PC und PS4 auch. Mhm. Sodass natürlich die Spieler, die Playerbase noch viel größer ist. Und es macht einfach super viel Spaß. Also definitiv die Überraschung für mich des Jahres. Wusste nicht mal, dieses Spiel existiert. Ich habe es am Tag, als es rausgekommen ist, in PS Plus erst erfahren, dass es dieses Spiel gibt. Und es hat sich zu einem der besten Spiele für mich dieses Jahres gemausert. Also und ist auch jetzt im E-Sports, versucht jetzt auch Fuß zu fassen. Es gibt super viele Leute, die sich jetzt auch Rocket League anschauen, auch Twitch und also so. Also völlig zu Recht auch. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Also ich kann zu dem Titel fast nichts sagen. Ich habe nur mitgekriegt, dass der anscheinend super awesome ist und ich habe natürlich schon Partien davon gesehen. Ich habe mich aber nicht ausführlich damit beschäftigt und habe selbst tatsächlich noch nicht ein einziges Mal gespielt. Ich habe nicht mal einmal mit dir irgendwie bei dir auf dem Bett gesessen und gezockt. Ich weiß gar nicht, das ist einfach nicht passiert. Von daher keine Ahnung, aber tatsächlich, und das ist halt die Sache, ich kenne mich gut im E-Sports-Bereich aus, ich beschäftige mich da krass viel mit und das ist tatsächlich eins dieser Themen, das dadurch habe ich dann eben relativ viel auch davon mitgekriegt. Erstmal, das Spiel lässt sich krass gut gucken. Es sieht spektakulär aus, wenn irgendwas Cooles passiert. Man merkt von Anfang an, es sieht ein Stück weit smooth und dadurch einfach aus, aber man hat von Anfang an das Gefühl, das kann nicht einfach sein. Ey, diese Sprünge, diese Bälle in der Luft. Ja. Ich krieg das fast nie hin, also es ist super schwierig. Genau, und du hast von Anfang an das Gefühl, da spielt jemand, das ist ja immer das ganz Wichtige, dass man eben, und das ist ja zum Beispiel auch so ein ganz minimales Problem, das vielleicht League hat, dass eben das Ganze ein bisschen abstrakt ist, dass man nicht unbedingt als Zuschauer, wenn man sich selber spielt und dadurch funktioniert League natürlich so gut, weil es so krass viele Spiele hat, verstehen es genug Leute, um es zu gucken, wohingegen Rocket League super intuitiv funktioniert, das heißt, du brauchst keine riesige Playerbase, damit Rocket League als E-Sports-Spiel funktioniert, weil E-Sports lebt nicht unbedingt davon, E-Sports braucht keine 50.000 Profis, die brauchen 50 Profis und es kann trotzdem gut genug funktionieren und es können 100.000 Leute gucken. Deswegen glaube ich auch für Rocket League gerade ist das eine super gute Möglichkeit, tatsächlich sich irgendwie zu etablieren. Ich bin ganz, ganz gespannt, was da nächstes Jahr passiert. Wenn da erstmal ESL und sowas mit drin sind und das Ganze gepusht wird und sowas, ich glaube tatsächlich, das könnte richtig, richtig cool werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, muss ich auch sagen. Zu einer ganz traurigen Nachricht noch, die natürlich jetzt alle so erwartet haben auch, die im Juli noch passiert ist. Satoru Iwata ist gestorben. Der Präsident von Nintendo. Wir haben da schon ganz ausführlich drüber geredet, als es dann damals passiert ist. Wir haben quasi eine kleine Eulogy auf ihn gehalten. Haben ihm, glaube ich, tatsächlich eine ganze Folge gewidmet. Ja. Und haben einfach über sein Leben geredet und sein Schaffen, vor allem eben bei Nintendo. Ein extrem beeindruckender Mensch. Wir wollen das nicht alles nochmal recappen. Ich glaube, wie wir schon gesagt haben, haben wir das damals gut getan. Und ich glaube, auch jeder, der sich irgendwie mit der Videospielwelt beschäftigt, hat da genug quasi drüber erfahren. Wir wollen vielleicht einfach nochmal so ein bisschen über Nintendos Jahr reden. Wir haben jetzt ja gerade schon ausführlicher quasi so ein bisschen über Sony und Microsoft geredet. Und das war natürlich einer dieser Schläge für Nintendo, die das Jahr nicht unbedingt besser gemacht haben, das eh schon nicht ganz so krass gut lief. Ich meine, sie haben mit Splatoon endlich mal wieder Erfolg. Sie haben auch das erste Mal seit 2 Jahren wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das heißt, es ging bergauf, aber die Wii U, mit der hatten sich halt einfach doch glorios verhoben. Klar, und man hat auch gemerkt, dieses Jahr ist so ein Übergangsjahr für die Wii U. Wir haben mit Splatoon und mit Xenoblade und auch Super Mario Maker noch so 3 größere Titel in diesem Jahr gehabt. Man muss aber sagen, viele von diesen Filler-Titeln, wie zum Beispiel Super Mario Tennis, was super scheiße gewesen sein soll. Vielleicht eines der schlechtesten Nintendo-Spiele, die sie seit langem rausgegeben haben. Ich glaube, mit der Critic-Schnitt von 50 oder so. Ich glaube, sowas hat man lange nicht mehr gesehen. Man das merkt stimmt. schon, dieses Jahr ist ein Übergangsjahr für Nintendo. Sie haben noch die restlichen Spiele, die sie jetzt irgendwie für die Wii U in Entwicklung haben, kommen jetzt noch raus, aber man spürt an allen Ecken und Enden, der NX, was auch immer es sein wird, kommt bald. Und dann kommt Zelda nächstes Jahr und Star Fox. Richtig. Und im Handheld-Bereich, wir haben zwar den neuen 3DS, den New 3DS, dieser Name. Da haben wir ausführlich schon drüber geredet. 3DS rausgebracht, muss auch dazu sagen, was vielleicht auch noch so ein kleineres Erdbeben, zumindest auch in Japan verursacht hat, war auch die Ankündigung, dass sie in den Mobile-Markt reingehen werden. Und es sollte eigentlich schon Ende des letzten Jahres stattfinden, wurde aber wieder verschoben. Wir wissen alle, dass alle Nintendo-Aktionäre zumindest super gespannt drauf sind, weil als sie es angekündigt waren, ist die Nintendo-Aktie in die Höhe gesprungen wie noch was. Und wir wissen ja, wie kompetitiv der Handymarkt in Japan ist. Und das war so einer dieser großen Sachen, wo man wusste, okay, Iwata mit diesem Schritt leitet er auf jeden Fall eine neue Ära für die Firma ein. Es könnte für die Firma absolut wichtig sein, in diesem Markt Fuß zu fassen, wenn sie, auch wenn Sony aus dem Handheld-Markt rausgeht, Mobile ist ein so großer Konkurrent für Nintendos Handheld-Sparte, dass da müssen sie irgendwie auch ihren Teil davon abhaben. Und das war für ein riesiger Schritt und ich glaube, wir alle haben eigentlich erwartet, dass sie diesen Schritt auch mit Iwata gehen werden. Ich meine, am Anfang des Jahres gab es viele Stimmen von wegen, Iwata soll zurücktreten, wir brauchen jemanden Neuen bei Nintendo, der irgendwas macht. Und Iwata hat immer gesagt, er bleibt es und wird diesen Wandel irgendwie mit zusammen oder mit ihm werden sie diesen Wandel vollziehen. Hat er auch Gehälter gekürzt und so weiter für sich. Und deswegen war natürlich auch sein plötzlicher Tod, vor allem auch nach der E3, die ja bei vielen Nintendo-Fans extrem schlecht weggekommen ist. Ich meine, das haben wir auch bei der E3-Folge gesagt, dieses Metroid, was mega in die Hose gegangen ist und eigentlich nichts gezeigt, was in irgendeiner Weise interessant ist. Und im Nachhinein waren natürlich auch viele so, der letzte Tweet, den Iwata eigentlich abgegeben hat oder das letzte Lebenszeichen von ihm war eigentlich, dass er sich für die E3 entschuldigt hat. Und das ist echt schon traurig, weil wenn man so überlegt, er hätte schon gerne diesen Wandel mit Nintendo auch übernommen. Und, zumal er jetzt, auch das muss man auch dazu sagen, jetzt im Nachhinein, wenn er noch am Leben wäre, doch auch, glaube ich, einiges an Lorbeeren ernten würde. Natürlich haben wir einen etwas weicheren Blick auf ihn und sind nicht so kritisch, weil er jetzt eben gestorben ist. Trotzdem, der Wandel, der jetzt stattfindet und den wir alle für super spannend halten, den hat Iwata mitgestaltet. Und wenn das jetzt sehr erfolgreich wird mit der Mobile-Sparte, was ich mir persönlich sehr gut vorstellen kann, dann, glaube ich, würde Iwata wieder als der große Retter dastehen und das erlebt er eben nicht mehr. Also er hat jetzt quasi die harte Zeit irgendwie erlebt und jetzt, wo er dann vieles irgendwie an Reformen und neuen Dingen auf den Weg gebracht hat, kann er nicht mehr daran teilhaben, wenn es erfolgreich wird. Was wir natürlich nicht wissen, aber... Genau, also wir wissen ja nicht, vielleicht wird nächstes Jahr vielleicht das Jahr von Nintendo wieder, also... Richtig. Also es ist schon traurig, aber klar, also das Jahr für Nintendo lief nicht besonders gut. Die letzten letzten zwei, drei Jahre liefen alle nicht besonders gut, aber... Das Jahr hat, finde ich, hoffnungsvoll für Nintendo geendet. Und das ging eben auch letztendlich dann damit los mit der Ankündigung von Mobile und so. Das nächste Jahr wird spannend. Große Titel, der NX steht bevor, Mobile-Markt, sind wir gespannt, was daraus wird. Das Jahr könnte wieder richtig, richtig gut für Nintendo werden. Und ich meine, klar, neues Zelda. Brauchen wir nicht zu sagen. Neues Zelda sind wir alle super gespannt drauf. Und tatsächlich finde ich Star Fox Zero auch immer noch ziemlich interessant. Und natürlich den NX, aber da reden wir dann auch später nochmal drüber. Und noch eine weitere große News, die wir damals dann auch behandelt haben. China hat seinen Markt für Konsolen geöffnet. Nicht irgendwie im Sinne von alle Tore auf, macht was ihr wollt. So krass war es dann doch nicht. Aber trotzdem, sämtliche Konsolen dürfen verkauft werden. Spiele müssen genehmigt werden. Und das macht das Ganze natürlich wieder wesentlich schwieriger. Aber grundlegend, Xbox One und PlayStation 4 dürfen werden in China verkauft. Genau, wir haben ja auch ein Hauptthema dem Ganzen gewidmet, das heißt, wir müssen das jetzt auch nicht nochmal ausbaldowern, aber ich würde schon sagen, Also wir haben es auch damals schon gesagt, China ist ein sehr interessanter Markt, ist auch ein sehr besonderer Markt. Nochmal anders als irgendwie Europa, USA und Japan. Auch anders als Südostasien, auch wenn da schon relativ viele Gemeinsamkeiten da sind. Und es ist immer noch gespannt abzuwarten, wie gut jetzt die Konsolen jetzt ankommen. Also wir haben es ja damals schon gesagt, Sony verkauft sich wie erwartet besser oder PlayStations verkaufen sich wie erwartet besser als Xboxen. Aber ob sich Konsolen da jetzt wirklich einen größeren Marktanteil in dem doch sehr vom PC-dominierten Land jetzt sichern können, das bleibt abzuwarten. Aber es ist ein erster wichtiger Schritt, sowohl für China als auch für alle anderen Publisher und ja, Konsolenhersteller. Und es wird abzuwarten sein, ob auch China als Markt, nicht nur als Markt, sondern auch als ja, Gestalter in der Videospielindustrie irgendwie weltweit Fuß fasst mit. Auch das haben wir ja im Hauptthema angesprochen. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Ja, definitiv super spannend. Und wir haben halt eben jetzt auch schon riesige Märkte, ne? Also ich glaube, wir sind dieses Jahr, haben sie, glaube ich, gesagt, man erwartet, dass ganz knapp China, was Umsätze angeht, die USA überholt. Wir haben mit Tencent quasi die größte Firma des Universums, die jetzt ja mittlerweile auch komplett Riot aufgenommen haben. Und wie viel Geld Riot produziert im Jahr, das wissen wir. Von daher der chinesische Markt super, super spannend, definitiv. Und das war halt ein wichtiger und nötiger Schritt dafür. Jetzt überspringen wir ein paar Monate, weil da nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Ein paar Monate ein, den August. Und Beziehungsweise gehen da war direkt in die. Gamescom, aber das haben wir ja schon jetzt Ich wollte gerade sagen, abgehandelt. da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und jetzt startet eigentlich die richtig heiße Phase des Jahres, weil jetzt kommt tatsächlich dann noch einiges. Und das geht im September dann auch schon los. Mit einem der Hochkaräter. Auch darüber haben wir schon mal ansatzweise gesprochen. Wir werden es wahrscheinlich auch dazu nicht mehr wahnsinnig viel sagen, aber MGS5 kam dann im September endlich raus. Ja, MGS5. Ist ganz komisch. Also MGS5 ist ja auch einer dieser großen Game of the Year Aspiranten, sage ich mal, und auch Contender. Und ich glaube, die meisten waren auch sehr positiv davon angetan vom Spiel. Was ich als Nicht-Kenner von Metal Gear allerdings feststellen musste, nicht für das, was man es eigentlich erwartet hätte, nämlich für die Story. Normalerweise würde ich sagen, ja, viele Zwischensequenzen, wenig Gameplay. Das Gameplay ist gut und es ist solide, aber eigentlich spielen es alle nur für die Zwischensequenzen und die Story. Und letztendlich, was ich irgendwie so im Tenor gehört habe, war, die Story ist irgendwie enttäuschend, aber das Gameplay ist mega geil. Die Open World funktioniert anscheinend gut, aber die Story hat anscheinend darunter gelitten. Ich habe keine Ahnung, weil ich kenne mich mit Metal Gear überhaupt nicht aus. Aber es ist schon komisch, dass ein Spiel für etwas erwartet wird, am Ende dann trotzdem gut rauskommt, aber für genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwartet hat. Tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich irgendwie, Metal Gear Solid hat ja letztendlich im Nachhinein trotzdem noch einen schweren Stand. Wir haben vorhin schon mal ganz, ganz kurz drüber geredet. Es war zu teuer für das, was es letztendlich verdient hat. Es war viel Hype darum. Zu Recht auch, aber das war, glaube ich, einer von diesen Titeln, wo wir alle wussten, der wird sich deswegen nicht krass gut verkaufen. Und so war es ja am Ende letztendlich auch. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade, aber ansonsten, keine Ahnung, das war eins dieser, er das erste letztendlich, wo das heißt, erste ist ein bisschen übertrieben, letztendlich fand ich auch Metal Gear Solid 4 damals schon ganz interessant. Aber das erste Mal, dass ich wieder das Gefühl hatte, ich mag Kojima nicht so wahnsinnig gern, ich mag auch seinen Stil nicht, aber trotzdem ist es irgendwie geil. Also wenn man dann so diese ganzen Trailer sieht, wir haben ja ausführlich über den ersten Trailer dazu geredet, wie er dann eben da steht und sein Gesicht und das Blut im Gesicht und so ein Kram Asche und die. meinst. Ja, das Hä? Blut auch und die Asche, die er sich ins Richtig, Gesicht. Blut war es ja, das ist ja immer so rumgeschnitten Ja. worden. Und dazu die Musik und alles, es war einfach irgendwie, es ist irgendwie schon auch geil. Also irgendwie macht es einen auch an. Gleichzeitig, ja, natürlich. Ja, das Spiel ist eben einfach, es ist kein großes Mainstream-Spiel. Kann es nicht sein. Ist allein schon vom Gameplay her nicht. Ich glaube, es überzeugt irgendwie auf ganzer Linie viele Leute, die es lieben, und der ganze Rest der Welt ist halt ein bisschen außen vor. Wenn man jetzt noch kein Metal Gear Solid-Fan ist und schon seit Jahren spielt, dann wird man es vielleicht auch schon nie wieder werden. Und das ist auch in Ordnung so. Über Dinge wie Quiet brauchen wir da, glaube ich, gar nicht reden, über die man sich zu Recht auch aufregen kann und wahrscheinlich auch sollte. Das ist wie ein Tarantino-Film. Das ist so gewisse, also das funktioniert einfach für ein gewisses Publikum. Tarantino wird wahrscheinlich letztendlich, auch wenn das natürlich mit Tarantino ein bisschen schwerer Vergleich ist, weil der, glaube ich, doch schon ein bisschen Mainstream erfolgreicher auch noch vielleicht ist. Aber ich glaube, so grundlegend funktioniert es schon. Tarantino wird jetzt irgendwie nie irgendwie den größten Erfolg irgendwie an den Kinokassen feiern, aber der hat einfach sein festes Publikum und der ist Kult und das funktioniert halt, obwohl es letztendlich Filme sind, die man vor 40 Jahren wahrscheinlich so gedreht hätte, nicht heute. Und Metal Gear Solid hat einfach auch ein bisschen was Anachronistisches. Das ist halt irgendwie so ein Titel, der existiert jenseits von Design und Zeit und Raum und Videospielen und Filmen und ist einfach sein eigenes Ding. Ist halt Und das Kojima, ist ne? cool. Deswegen hast du auch Ja. gesagt, Metal Gear ist zu Ja. 99% Kojima. Und das macht's einfach aus. Und das muss man, glaube ich, nicht tatsächlich für sich privat subjektiv mögen, um es faszinierend zu finden. Weil ich persönlich mag es, glaube ich, nicht so wahnsinnig, obwohl es sogar so ein Stealth-Ding ist, was mir vielleicht sogar gefallen würde, aber irgendwie allein die Faszination reicht aus. Ich finde irgendwie, das ist ein fantastisches Spiel, ohne dass ich das groß vorhabe zu spielen. Nächster Titel, einer der drei großen, die Nintendo letztes Jahr so ein bisschen in den Arsch gerettet haben. Ich glaube sogar tatsächlich der, der wirklich nochmal angekurbelt hat, was die Verkäufe angeht. Ja, Splatoon war mehr auf jeden Fall. Aber ja. Mario Maker, ich meine, ganz mal abgesehen, dass ich immer noch der Meinung wäre, für das Mario-Jubiläum wäre ein richtiges Mario-Spiel noch angemessen, ist Mario Maker auf jeden Fall eine Hommage an die Anfänge und an Super Mario als Gesamtes. Gebt den Leuten, die Mario über alles lieben, das Werkzeug, um selbst Mario-Levels zu bauen. Und ganz ehrlich, und es ist tatsächlich einfach auch noch richtig gut gemacht. Also das muss man auch mal dazu sagen. Das Spiel ist also für das, was es eben sein will, ist es fast perfekt. Es ist super intuitiv und einfach. Und das Touchpad ist so gut dafür. Genau, richtig. Du kannst in so kurzer Zeit richtig, richtig coole und vor allem auch komplexe und schwierige Levels bauen, ohne dass es einen großen Aufwand bedarf. Dafür ist, ich meine, das ist ja auch einfach Mario. Brauchst du ja auch nicht viel für letztendlich. Um ein kompliziertes Level zu bauen, brauchst du nicht mehr als, keine Ahnung, ein paar Tunnel mit Pflanzen und ein paar Goombas und dann bist du ja schon quasi in the money. Man muss sich ja nur 1-1 anschauen. Die bekannteste Welt ever. Richtig. Oder das bekannteste Level ever. Richtig. Und das funktioniert einfach und genau dafür eignet sich eben auch die Wii U. Das Touchpad, das einfach da sitzen in, wie gesagt, in kürzer Zeit. Es gibt so viele Videos im Internet, du kannst es komplett einfach gucken. Da setzen sich zwei Leute nebeneinander, du guckst ihnen 5 Minuten dabei zu, wie sie das Level bauen und dann wetten sie darauf, wer als erstes schafft, versuchemäßig quasi das Level des anderen zu schlagen. Das ist einfach geil und das kann man auch total verstehen. Ich spiele seit Jahren kein Mario mehr und trotzdem sitze ich davor und sage, ich hätte da voll Bock drauf. Es ist so nostalgisch und so schön. Natürlich hast du recht, ein richtiges Mario wäre auch cool gewesen, aber insgesamt war es schon ein sehr würdiger Titel zum Jubiläum. Definitiv. Der fast so Mario-Faszination von, also 30 Jahre Mario-Faszination oder 40, die es wahrscheinlich schon mittlerweile sind. Ich glaube, 30 sind's. Ja, 30 sind's, ne? Ja. Fast ist quasi perfekt. Und dann noch so ein Titel, zu dem ich nichts sagen kann. Und du immerhin etwas, aber auch nicht wahnsinnig viel. Undertale. Ja, ich glaube, Undertale ist so das große Indie, die große Indie-Überraschung des Jahres. Ich denke, alle PC-Spieler, die diesen Podcast hören, werden auf jeden Fall mit Sicherheit schon von Undertale gehört haben. Es hat ja mittlerweile schon innerhalb von 3 Monaten ein Kult-Following, was ja unglaublich ist eigentlich. Mhm. Undertale, dieses RPG mit einem fantastischen Soundtrack übrigens, wie ich ja auch schon in meinem Soundtrack-Post, den ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen möchte. Können wir noch mal ein bisschen Werbung für machen. Weil ich werde nicht so viel über Soundtracks reden können. Ihr seht ja schon, die Folge ist ja jetzt schon sehr lang. Aber für die, die es interessiert, auf dem Blog habe ich auf Nachfrage eines unserer Hörers mir die Zeit genommen, mal so eine Soundtrack-Highlights des Jahres 2015 zusammenzufassen, auch mit Hörproben. Das heißt, jeder, der daran interessiert ist, der sollte sich das doch bitte mal durchlesen und anhören. Ja, das ist so ein bisschen schön explodiert auf so, hey, was waren eigentlich deine besten Soundtracks des Jahres in so einem Kommentar, wo man dann noch so angefangen hat, im Kommentar zu schreiben und plötzlich war es so, ach, Merlin, übrigens, ich werde es dann doch einfach richtigen Post draus machen. Ja, kein Problem, habe ich schon erwartet, mach einfach. Ja, genau, und Undertale ist, also ich habe es halt selbst nicht gespielt, weil ich natürlich nicht so viel am PC spiele, aber was ich also mitbekommen habe, RPG-Altersschule, was irgendwie an die alten Mother- bzw. Earthbound-Spiele erinnert, mit sehr vielen, sage ich jetzt mal, unorthodoxen Spielelementen, mit dem die Sachen, die man machen kann. Man muss nicht mit gegen Gegner kämpfen. Es gibt auch unterschiedliche Art und Weisen, Konflikte zu lösen. Es gibt super viele verschiedene Endings, die von du rettest die Welt bis ich vernichte die Welt reichen. Irgendwie alles ist dabei. Du hast super viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Dieses Spiel hat unfassbar viele memorable Characters und Monster. Und ja, ich weiß nicht, für mich kam das so aus dem Nichts. Als es dann schon riesig war, habe ich erst gemerkt, so, okay, was ist das? Was? Warum ist das so riesig? Warum redet jeder drüber, der irgendwie was mit PCs zu tun hat? Mhm. Irgendwie in den Game of the Year Award Threads wird das überall erwähnt. Du denkst, okay, was zum Teufel ist das? Und ja, so geht's mir. Ja, vor allem, du bist ja sogar der PC-Spieler. Ja, aber das ist tatsächlich so, es ist rausgekommen im September, wo es noch keiner auf dem Radar hatte, wo ich es noch hätte mitkriegen können, aber wo es einfach noch nicht so groß war. Und im Oktober, November, wo es dann so plötzlich ein bisschen explodiert ist, hatte ich schon wieder nichts mehr mit Videospielen am Hut, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich bin daher genauso wie du, wir sind da einfach drin. Das war schon immer so, aber durch den Podcast ist es auch noch mehr so geworden. Ich hänge einfach tagtäglich auf irgendwelchen Videospielseiten rum. Tue ich halt einfach. Ich bin irgendwie bei Game Trailers, ich gucke irgendwie mal durch gewisse Foren durch und so ein Kram. Ich bin auf den einschlägigen Newsseiten. Gewisse Dinge habe ich einfach auf dem Schirm. So, das läuft einfach so. Ich kriege einfach immer mit. Auch wenn ich nicht mitkriege, wenn David Bowie stirbt, normalerweise kriege ich zumindest mit, was in der Videospielwelt passiert. Und ich war so raus, dass tatsächlich dieses Spiel bis eigentlich vor 1-2 Wochen komplett unter meinem Radar geflogen ist. Ich habe davon nichts mitgekriegt tatsächlich. Deswegen kann ich auch nichts dazu sagen, aber jetzt, wo ich weiß, was es ist, bin ich natürlich entgespannt. Also ich meine, klingt halt wie ein Traum für mich. Von daher, ja, das wird definitiv von mir auch garantiert noch gespielt werden. Ich bin auch super gespannt, mich damit mehr ausführlicher zu beschäftigen. Ich habe nicht mal einen Trailer gesehen. Wie gesagt, ich weiß da nichts drüber. Ich habe auch gerade mal gesehen, also es hat einen 93er Schnitt auf Metacritic, hat sich eine 500.000 Mal auf Steam verkauft. Boah, vor allem für ein kleines Indie-Spiel. Ja. Ist das sehr ordentlich. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich kann halt zurzeit noch nichts dazu sagen. Also für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, wir sitzen im selben Boot, keine Sorge. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle werden sagen, Merlin, mein Gott. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich wissen es alle und sagen so, alter Schwede, ey. Das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Egal, was passiert, das kriegt man doch mit, ja. Ist vielleicht auch so irgendwie, die letzten Monate war ich halt raus. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir in Oktober, bevor dann der große November bevorsteht. Im Oktober etwas, was wir, glaube ich, einfach hauptsächlich mal erwähnen, was auch erwähnt werden muss, wo wir aber, glaube ich, nicht viel zu sagen werden, ist eben Halo 5. Halo 5 Guardians. Das ist rausgekommen. Das war nicht, sage ich jetzt mal, der größte Erfolg aller Zeiten. Aber war natürlich trotzdem grundsolide und ich glaube tatsächlich einfach eines der besseren Halos. Also auch da gibt es ja durchaus, auch bei den Fans, ganz klare Tiefpunkte der Serie. Und ich glaube, Halo 5 ist insgesamt sehr gut angekommen. Ich meine, das kann man ja auch daran sehen, dass Oktober, ich glaube, eines von zwei Monaten war, in denen sich die Xbox One in Amerika tatsächlich besser verkauft hat als die PS4. Genau, ja. Und ich glaube, wir alle wissen, es kann nur an Halo 5 gelegen haben. Ja, es muss an Halo 5 gelegen haben. Weil ich glaube, das einzige PS4-exklusive Spiel, was im Oktober erschienen ist, ist die Uncharted Collection. Das sind drei Spiele, die schon mal auf der PS3 erschienen sind. Also ja, nicht wirklich viel Konkurrenz. Zu Halo 5 kann ich ehrlich gesagt selbst überhaupt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wie gut der Multiplayer angekommen ist zum Beispiel. Was ja bei Halo anscheinend ja immer wichtiger ist als der Singleplayer, wie bei vielen Shootern. Aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Das muss ich jetzt sagen. Also ich weiß zum Multiplayer tatsächlich auch nichts. Ich habe das, was ich weiß, ist, dass tatsächlich der, du hast völlig recht, das ist ein bisschen wie bei Call of Duty, viele kaufen sich für einen Multiplayer. Ich weiß, dass der Singleplayer trotzdem ganz gut angekommen ist. Also, dass es mal wieder so ein Singleplayer war, man hat ja auch das Gefühl gehabt, sie haben sich damit relativ viel Mühe gegeben. Diese ganze Master Chief-Geschichte ist ja auch dann doch, ich meine, ich habe immer das Gefühl, sie machen mehr draus, als es letztendlich ist, aber ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, denen es am Herzen liegt. Und ich glaube, für die war das auch. Ja, man kann einfach so einen Jahresüberblick nicht machen, ohne das zu erwähnen. Und deswegen haben wir es hier auch quasi der Vollständigkeit halber getan. Beim nächsten Spiel ist es ein bisschen so ähnlich, aber tatsächlich kann man da jetzt mal auch wirklich was ein bisschen mehr zu sagen, habe ich das Gefühl. Nicht wegen dem Spiel an sich, sondern wegen dem, was es mal wieder geschafft hat. Denn dann sind wir im November und dann kam gleich schon so ungefähr das erfolgreichste Spiel des Jahres und wahrscheinlich der letzten 10, 50 Jahre. Call of Duty Black Ops 3. Alle Jahre wieder kommt ein Call of Duty. Black Ops 3, wie man es schon am Titel hört, ist nicht mal irgendwie so eine super innovative neue Version, sondern einfach das dritte Titel von der Black Ops-Reihe. Alle, glaube ich, hatten Bock drauf wegen dem Multiplayer, wie das immer der Fall ist. Man hört immer wieder spektakuläre Dinge über den Singleplayer und am Ende ist er eigentlich scheiße. Und dann kommt Call of Duty Black Ops 3, das tatsächlich nichts krass groß anders macht als die anderen Titel. Und sich dafür aber in, was haben sie, in drei Tagen, glaube ich, nach dem Launch, haben sie 550 Millionen Dollar verdient weltweit. Ja. Was völlig wahnsinnig ist. Das ist tatsächlich so, dass sämtliche anderen Sachen, die in dem Jahr rausgekommen sind, und das ist alles, das ist Filme, Musik, Bücher, alles, was im Jahr rausgekommen ist, nichts hat nicht nur ansatzweise diese Zahlen erreicht. Nicht mal Star Wars? Bei Filmen bin ich mir nicht sicher. Doch, ich glaube schon. Ja, mehr als Star Wars. Oh, wow. Also es hat tatsächlich einfach, also in drei Tagen halt, ne? Also in der ersten Woche vielleicht nicht mehr, aber in den ersten drei Tagen haben sie so krass viel Geld verdient, wie sich eigentlich niemand, ich meine 550 Millionen Dollar in drei Tagen, muss man sich mal reinziehen. Die erste Woche wird sich das wahrscheinlich ähnlich, also das hat auch wahrscheinlich, ist nicht so viel langsamer geworden. Die haben vielleicht mittlerweile eine Milliarde Dollar verdient, ist natürlich übertrieben, aber alter Schwede, das ist krass viel Geld. Insgesamt haben sie mit der ganzen Franchise 10 Milliarden Dollar bislang schon verdient. Das ist halt einfach völlig abgedreht. Zum Spiel, glaube ich, müssen wir nichts sagen. Das war erfolgreich, ein Stück weit auch zurecht. Und es war anscheinend auch eines der besten Call of Duties der letzten Jahre. Ja, wenn man absolut, das auch. Aber trotzdem, es ist einfach nur ein Call of Duty und ich glaube, erwähnen hauptsächlich muss man es, weil es halt einfach alle Rekorde gebrochen hat. Und ganz ehrlich, 550 Millionen Dollar, die hätten halt alleine mit dem Titel, hätten sich halt so, weiß ich nicht, nochmal ein paar Marquen kaufen können oder so. Und es ist schon echt einfach ziemlich abgedreht, definitiv, was die in drei Tagen verdient haben. Aber du hast völlig recht, klar, also jetzt ohne so runterzuspielen, das ist anscheinend auch wirklich einfach das beste Call of Duty, was es seit langem gibt. Ich meine, wurde ja auch so gehypt, weil die Entwickler dahinter anscheinend ja auch die besseren Call of Duties immer gemacht haben. Mittlerweile. Also früher war es ganz klar so, dass Infinity Ward. Infinity Ward waren diejenigen, die dann damals Modern Warfare 1 gemacht haben. Ja. Genau, also Modern Warfare 1, wo dann letztendlich Treyarch so ein bisschen die waren, die dann sowas wie World of War gemacht haben, was alle gut fanden, was aber eher weniger Multiplayer war und so. Aber nachdem dann ja auch die beiden Infinity Ward-Chefs letztendlich gegangen sind und sowas, ist jetzt Treyarch doch einfach schon so das beliebtere Studio. Das hat sich ein bisschen gewechselt. Außerdem rausgekommen, so ein weiterer Titel, über den wir, glaube ich, nicht viel sagen können, wollen, müssen. Rise of the Tomb Raider. Für mich völlig unterm Radar geflogen, dass das jetzt plötzlich so spektakulär war. Ja, du hast es vorhin schon zusammengefasst, er war halt einfach in jeder Hinsicht besser als der Vorgänger. Beziehungsweise, ich habe das mit zu dir gesagt, ich habe es nicht im Podcast noch nicht erwähnt. Nee, natürlich nicht. Ja, also die Leute, die es gespielt haben gemeint, dass es auf jeden Fall in jederlei Hinsicht besser ist als der Vorgänger. Dass man auf jeden Fall das Spielprinzip, was man jetzt mit dem Reboot eingeführt hat, auf jeden Fall konsequent weiterentwickelt hat und jetzt mittlerweile auf dem Stand ist, wo man wirklich sagen kann, dass es ein sehr gutes Spiel geworden ist. Kommt jetzt natürlich darauf an, wenn du natürlich nicht Fan des ersten Reboots warst, dann wirst du wahrscheinlich auch das Spiel nicht so mögen. Ich hatte ja durchaus mit dem Tomb Raider Reboot meinen Spaß, jetzt nicht mega viel, aber ich könnte schon mir vorstellen, dass ich das irgendwann auch mal spiele, wenn es dann irgendwann für die PS4 rauskommt. Das Spiel hat natürlich darunter gelitten, dass es Xbox-exklusiv war. Die Verkaufszahlen waren sehr viel geringer als das, was der Vorgänger jetzt verkauft hat. Und man geht eigentlich davon aus, dass die, es dann erst richtig mit den Verkaufszahlen losgeht, wenn jetzt auch demnächst, ich glaube in ein paar Wochen erscheint es auf dem PC und Ende des Jahres dann auf der PS4 erscheint. Aber weiß ich nicht, ob es sich das für Square Enix so gelohnt hat. Ich weiß natürlich nicht, was im Deal alles mit drin war, aber es hat auf jeden Fall sehr stark darunter gelitten. Auch natürlich, weil es zeitgleich mit einem Spiel erschien, was wir gleich als nächstes besprechen. Ja, absolut. Also tatsächlich glaube ich auch, dass das große Problem war so ein bisschen die Achillesferse, war eben der Deal mit Microsoft. War vielleicht zu dem Zeitpunkt, als sie den Deal geschlossen haben, nicht so absehbar. Ich weiß nicht, wie alt diese Vereinbarung schon ist. Aber am Ende des Tages steht die PlayStation, steht die PlayStation wesentlich besser da, beziehungsweise steht die Xbox One einfach nicht so wahnsinnig gut da. Und wenn du natürlich dann dadurch ganz krass den Markt beschneidest, und zwar beschneidest du ihn quasi, sagen wir mal so, um die Hälfte, das macht natürlich einen krassen Unterschied. Also dann brauchst du tatsächlich, damit das Ganze auch erfolgreich wird, fast irgendwie 100% irgendwie Anbindung und an die Leute, und das funktioniert nie im Leben. Ist natürlich dann einfach in der Hinsicht schwierig. Ich glaube, das wird definitiv im Laufe der Zeit jetzt wird es besser werden. Wenn es erstmal für die PlayStation 4 rauskommt, wird sich das schon noch rentieren, aber es ist nicht dieses so direkte Finanzspritze und nicht gleich einfach instant erfolgreich. Trotzdem natürlich immerhin, das Spiel ist einfach definitiv in jeder Hinsicht besser als der Vorgänger, und das ist ja schon mal was Schönes. Ich habe mich an so vielen Dingen am Vorgänger gestört, dass ich da nicht so mega gespannt drauf bin, ehrlich gesagt. Ich habe mich da jetzt leider auch, wie gesagt, das ist jetzt diese ganze Phase, ich weiß gar nicht, wie viel mehr es jetzt auch wieder Tomb Raider ist, wie viel mehr tatsächlich man einfach in Tombs ist und die raided. keine Ahnung. Das wäre das, was mir persönlich wichtiger wäre. Weniger Geballer, weniger merkwürdiges Leute umbringen und dafür vielleicht ein bisschen mehr wieder so Exploration und sich durch Gräber rätseln. Keine Ahnung, ob das der Fall ist. Das wäre dann definitiv für mich ein bisschen interessanter. Mal schauen, wie es jetzt läuft, wenn es eben für die PlayStation den PC kommt. Ist jetzt ja nicht mehr lange hin. Zumindest für den PC. PC wird noch ein bisschen dauern. Das ist schon für PS4 wird es noch ein bisschen dauern. Aber klar, zusätzlich überschattet von dem nächsten Spiel, und zwar Fallout 4. Und das ist jetzt ja auch so ein Ding, war zu erwarten. Fallout 4 hatte tatsächlich, und das war ja auch einfach super geschickt gemacht von Bethesda, das haben wir auch damals gesagt, dieses Ankündigen und ein paar Monate später kommt es raus, funktioniert halt dann irgendwie auch, kann man nicht immer machen, aber in dem Fall hat es, glaube ich, sehr gut funktioniert. Der Hype war frisch, der Hype war da, alle wollten unbedingt dieses Spiel haben. Und es ist ja auch gleich von Anfang an, hat sich super gut verkauft. War gleichzeitig auch mit Enttäuschung verbunden. Das Spiel ist definitiv nicht ohne seine Kritik davon gekommen. Es ist ein bisschen altbacken. Nicht im Sinne von wie vor 40 Jahren, sondern eher wie im Sinne von wie vor 5 Jahren. Aber gerade die Unterschiede merkst du natürlich vielleicht sogar manchmal ein bisschen krasser. Es ist eben kein Pillars of Eternity. Vor allem, wenn es natürlich in dem Jahr erscheint, dem Witcher 3 zum Beispiel rauskommt. Ja. Ich glaube, dass Fallout 4 auch darunter gelitten hat, dass, was ich vorhin schon also als Theme ein bisschen rausgegeben habe, Fallout 4 ist so eines dieser ganz großen Titel, die Erwartungen nicht ganz erfüllt haben, während zum Beispiel in Witcher 3 die Erwartung erfüllt hat und aufgezeigt hat, wie Open World und Storytelling zusammen funktionieren. In dem Moment hast du natürlich mal Fallout 4, wo sich auch viele Fans sagen, naja, das hat halt leider auch nicht dieses Dialogsystem, wie es zum Beispiel in New Vegas hat, was Obsidian damals gemacht hat, sondern es ist super simpel und irgendwie haben wir das Gefühl, das passt irgendwie gar nicht mehr so in diese Open World Feeling rein. Ich habe schon das Gefühl gehabt, Fallout 4 hat sich gut verkauft. Aber wenn man sich die Rezeption der Spiele anschaut, waren doch viele irgendwie auf einem gewissen hohen Niveau enttäuscht. Ja. Und ich glaube, in so einem Jahr, wenn es letztes Jahr erschienen wäre, vor einem Witcher 3, in einem Jahr, in dem nicht so viel los war, in dem nur sowas wie Dragon Age Inquisition raus war, ich glaube, Fallout 4 wäre sehr viel besser angenommen worden von der Spielerschaft als jetzt. Ja, also das war das, was ich auch so ein bisschen damit sagen wollte. Deswegen, also ich meine, ein Pillars of Eternity, das eben funktioniert, weil es eben altbacken ist, aber dadurch halt auch einen gewissen Retro-Charme hat, wo man ganz klar merkt, es ist jetzt irgendwie kein Eingeständnis an irgendwas, sondern schlicht und ergreifend, so wollen wir das Spiel haben. Ist natürlich ein Fallout 4, das sich vom Prinzip her spielt wie ein Fallout 3, eben gerade deswegen nicht mehr zeitangemessen. Wenn sie es eher spielen würde wie Fallout 1, wäre es wieder was ganz anderes, aber Fallout 3 ist halt eben noch nicht so wahnsinnig lange her und man hat einfach das Gefühl, die Industrie hat sich weiterentwickelt und das hätte Fallout 4 einfach auch tun müssen vielleicht. Und man weiß ja, dass Bethesda das kann. Also wenn man zum Beispiel einen Sprung sieht von einem Oblivion zu einem Skyrim, dann merkt man ganz klar, krass, da ist super viel passiert. Natürlich, und das stimmt absolut, in einem Jahr, in dem eben der Witcher 3 rauskommt und plötzlich neue Standards setzt, was das angeht, ist natürlich dann einfach auch schwierig. Ich weiß sogar nicht, ob super viele Leute diesen Anspruch an Fallout 4 hatten. Ich glaube, da gab es noch ein paar andere kleine Dinge. Ich glaube gar nicht, dass man den Anspruch hatte, aber wenn man, glaube ich, das Spiel, wenn man Witcher 3 gespielt hat und das dann erstmal so wahrgenommen hat, nimmt man wahrscheinlich dann Fallout 4 natürlich auch ganz anders wahr. Dann erkennt man vielleicht Schwächen, die man vorher gar nicht erkannt hätte. Ja, absolut. Und ja. Ja. Also ich meine, vom Prinzip her, man merkt es halt so ein bisschen daran, gerade kam heute die Nachricht, beziehungsweise so ein kleines Gerücht auf, dass Obsidian, die eben Fallout New Vegas gemacht haben, im Auftrag damals für Bethesda, und alle sind sich einig, Fallout New Vegas war definitiv, was eben sowas wie Storytelling und sowas angeht, definitiv das Beste im Fallout, was Bethesda bislang gemacht hat, dass eben Obsidian gern Fallout 5 machen würde. Das ist ein Gerücht, ob da jemals was draus wird, keine Ahnung. Die ersten Leute haben gleich spekuliert und gesagt, wow, Traum, Bethesda und Obsidian arbeiten einfach zusammen. Das Spiel ist ausnahmsweise nicht total verbuggt und weird, so wie das meistens bei Obsidian-Spielen der Fall ist und dafür liefert halt eben Obsidian die Story und alles andere. Dann könnte das richtig cool werden, wird nie was draus werden, aber man merkt eben daran eben auch, wir waren von Fallout 4 enttäuscht, wenn wir jetzt hören, Obsidian macht Fallout 5, das würde uns richtig gut gefallen. Und das ist ja nicht so das beste Zeichen quasi dafür. Aber ich glaube tatsächlich insgesamt, ja, es ist Meckern auf hohem Niveau. Also ich glaube nicht so, dass es da jetzt tatsächlich, es gab keinen großen Shitstorm darüber, dass Leute gesagt haben, wow, das ist ja völlig daneben. Nee, ich glaube, es liegt, es ist einfach nur im Schatten von den anderen großen Spielen, die halt dieses Jahr Ja, rausgekommen sind. absolut. Man hätte noch ein bisschen mehr sich erhofft von dem Spiel tatsächlich. Definitiv. Ich bin gespannt drauf, ich werde es auf jeden Fall noch spielen. Ich bin ein riesen Fallout-Fan, ich habe, wie ich gerade gesagt habe, New Vegas nochmal wieder gespielt. Und das nicht nur eben, weil ich einfach Obsidian Storytelling mag, sondern einfach, weil ich alles an Fallout mag. Ich mag die Welt, ich mag die Atmosphäre. Ich mag die Waffen, das ganze Spielsystem. Ich mag die neue Art und Weise, wie sie eben das Wettsystem umgesetzt haben und so. Also insgesamt bin ich ja ein Fallout-Fan, deswegen werde ich auch den Vierer spielen. Noch ganz kurz, wir sind jetzt auch gleich durch quasi mit dem Jahr, bevor wir dann zum Ausblick kommen auf 2016. Star Wars Battlefront können wir natürlich auch nicht drum rum und müssen das definitiv noch erwähnen. Da gab es ja viel Kontroverse drum, da haben wir auch viel drüber geredet über das Spiel. Jetzt ist es raus und letztendlich habe ich das Gefühl, ja, es ist weder schlimmer geworden, als man irgendwie befürchtet hat, noch ist es irgendwie besser geworden, als man sich erhofft hat. Es ist einfach genau das, was man letztendlich erwartet hat. Es ist anscheinend definitiv noch mal ein bisschen besser geworden, was Karten und so angeht. Sie arbeiten wohl viel dran und patchen es auch. Hätte man jetzt auch erwartet. Das sind halt letztendlich immer noch DICE und die können gewisse Dinge dann doch schon sehr gut. Und alles, was man jetzt eben groß an Kritik daran auszusetzen hätte, das wusste man vorher. Geschichten wie zum Beispiel vielleicht ein bisschen Klassenbalancing, aber vor allem sowas wie keine Raumschlachten, kein komplett frei bewegbarer AT-AT. Solche Geschichten, das wussten wir vorher alles. Und das ist genauso im fertigen Spiel drin. Trotzdem ist es super erfolgreich. Also so ist es nicht. Ja, ich denke mal, es ist auch dann auch auf der Star Wars-Filmwelle dann auch mitgeschwommen, wie Absolut, ja. erwartet. Und wie gesagt, ich habe es jetzt auch nicht mehr so lange so sehr mitverfolgt. Also ich weiß gar nicht, wie jetzt die letzten Zahlen waren, aber ich denke mal, dass es sich für EA auf jeden Fall rentiert hat. Ja, das definitiv. Und wo wir gerade dabei sind, man kann auch dazu sagen, ich habe auch den neuen Star Wars schon gesehen. Grundsolider Film. Ist zwar nicht unser Metier, aber kann man ja auch mal am Rande erwähnen. Ich bin da reingegangen und habe erwartet, dass das scheiße wird. Nicht unbedingt, weil ich wirklich geglaubt habe, dass das scheiße wird, sondern weil ich von Anfang an gesagt habe, das Potenzial ist da, dass das scheiße wird und dann erwarte ich das lieber und bin deswegen nicht enttäuscht. Ist nicht so, dass ich jetzt gerade krass überrascht wurde und gesagt habe, wow, der beste Film aller Zeiten, aber es ist schon ein okayer Film, ein guter Film. Für die, die noch nie Merlin über Filme am Reden hören, wenn er sagt, grundsolide, ist das schon durchaus gut. Das ist eigentlich ist irgendwie komisch, weil ich habe das Gefühl, Merlin ist bei Filmen noch kritischer als bei Videospielen, obwohl du dich eigentlich noch viel mehr mit Videospielen beschäftigst als mit Filmen. Ist auch so, ich bin bei Filmen ganz krass kritisch, weil ich da viel weniger Toleranzgrenze habe. Ich bin bei Filmen mittlerweile tatsächlich so, und das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich eben sehr viele Videospiele konsumiere. Bei Filmen bin ich tatsächlich mittlerweile super komisch anspruchsvoll geworden, weil ich so selten Filme gucke, dass ich das Gefühl habe, wenn ich es endlich mal mache, dann soll es auch ein richtig guter Film sein. Und dann mäkel ich tatsächlich an allem rum. Und tatsächlich muss ich auch sagen, es hat mich auch ein bisschen selbst überrascht, dass ich doch eigentlich ganz zufrieden mit dem Star Wars-Film war. Tatsächlich war nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte. Ich habe mich darauf eingestellt, schon in stundenlangen Diskussionen einzuerklären, warum der Film scheiße ist. Du hast wahrscheinlich schon Argumente zurechtgelegt, so wie erkläre ich Becker am besten, dass der Film scheiße ist? Nein. Ja, so ungefähr. Und ich habe meine Kritikpunkte, die habe ich auch ausführlich erklärt in diversen Gesprächen, aber insgesamt hat der Film sich einfach, als ich bin rausgekommen, war zufrieden. Von daher, da kann ich mich nicht groß beschweren. Okay, und letzter Titel, über den du jetzt nochmal schön ein bisschen ausführlich reden kannst, ist Xenoblade Chronicles X. Ja, ist ja auch einer dieser großen Wii U-Titel, die jetzt sozusagen so langsam dann auch den, ja, den Abgang der Konsole, sage ich mal, einleiten. Xenoblade Chronicles X als Nachfolger von Xenoblade Chronicles auf der Wii natürlich heiß erwartet, das ja von vielen als das beste JRPG der letzten Generation angesehen wird. Und ich denke, dass die westliche Rezension sich ungefähr der mit der japanischen deckt. Es ist schon wirklich noch ein sehr gutes JRPG. Es ist mir sicher auch eines der schönsten Spiele, die es auf der Wii U gibt. Außer Charaktermodelle? Ja, unmöglich. aber die Welt... Es sieht wunderschön aus. Also man glaubt nicht, dass die Wii U dazu fähig ist, aber die Welt sieht wunderschön aus. Eine super schöne Open World mit super coolem Monster-Design, super coolen Welten auch, oder beziehungsweise super coolen Arealen auch einfach. Und wenn man dann in einem Mech dann über diese Areale fliegen kann, ist einfach super cool. Das Spiel hat aber seine Schwächen, die der Vorgänger nicht so hatte. Also was vielen Leuten nicht so gefallen hat, ist diese sehr viel stärkere Queststruktur, dass man nicht so das Gefühl hat, dass es so... Das erste Xenoblade war anscheinend auch nicht so storybasiert, aber die Story war auf jeden Fall schon stärker im Vordergrund. Man hatte immer diesen roten Faden im Spiel, obwohl das Spiel super viele Sidequests hatte und so. Das hat man das Gefühl, dass der Nachfolger so ein bisschen mehr von diesem klassischen Open-World-Problem heutzutage irgendwie leidet. Es gibt super viel zu tun, aber man hat irgendwie nach einer Weile irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen tedious wird. Und ich habe eher das Gefühl, weil ich habe das zwar noch nicht zu Merlin so direkt gesagt, aber Open-World-Fatigue ist definitiv etwas, was in diesem Jahr auch oft angesprochen wurde. Und weswegen ich auch sagen würde, das müssten wir auf jeden Fall irgendwann auch nochmal detaillierter besprechen. Weil es ist ja auch aufgefallen, von den Spielen, die wir jetzt auch erwähnt haben, also von den großen Spielen, waren sehr viele Open-World. Und dass es da mittlerweile so eine Art Fatigue gibt, ist da verständlich. Und Xenoblade scheint eben da auch dahingehend wieder ein paar Probleme zu machen. Was für mich persönlich, als jemand, der das Spiel natürlich nicht spielen kann, besonders enttäuscht hat bei Xenoblade, muss ich sagen, ist der Soundtrack. Der erste Xenoblade-Soundtrack war fantastisch. Der hat natürlich auch so ein kleines Dream-Team, also mit Yoko Shimomura, die ja für Kingdom Hearts, Street Fighter und Mana bekannt ist, und Mitsuda, der Chrono Trigger gemacht hat, war das natürlich ein super cooles Team. Der Nachfolger, der ist der Soundtrack von Hiroyuki Sawano, der ist vor allem für seine Anime-Soundtracks bekannt, die durchaus beliebt sind, aber die durchaus kontrovers diskutiert werden, und ich mag seinen Stil ehrlich gesagt nicht so sehr. Irgendwie sehr viel Elektro, bisschen Rock mit komischen Liedern, mit komischen deutschen Lyrics. Vielleicht kennen einige Leute als den Komponisten von Attack on Titan zum Beispiel. Und er ist nämlich der Typ, der immer mindestens einen Vocal Track im Spiel hat, der deutsche Lyrics hat. Nur dass A, Grammatik komplett nicht stimmt und B, man eh nicht erkennen kann, dass es deutsch ist. Ach, ich liebe das so sehr. Und wenn man dann zum ersten Mal denkt, so, das Lied, weiß nicht, um was geht's eigentlich? Dann guckst du auf die Lyrics und denkst so, wie, das soll deutsch sein? Ich habe das schon 5-mal gehört. Nie wäre mir eingefallen, dass das deutsch sein könnte. Oh, schön. Ja, also, ja, ich war auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht vom Soundtrack, das war ein bisschen doof, aber... An sich war es trotzdem ein sehr grundsolides JRPG anscheinend. Und auf jeden Fall soll es sich auch lohnen, das dann zu spielen. Mal sehen, vielleicht komme ich ja irgendwann mal dazu. Ja, so eine Wii U ist ja dann definitiv auch irgendwie vielleicht mal... Oder ein NX, wenn der backwards compatible ist. Zum Beispiel, ja. Also grundlegend zu Xenoblade Chronicles kann ich quasi auch nicht wirklich was sagen. Wir haben schon oft genug über die Charaktermodelle geredet. Davon abgesehen ist das Spiel tatsächlich einfach super schön. Ich mag immer noch auch diese... Ich meine, es ist nicht so meine Mech-Ästhetik in dem Spiel, aber so grundlegend sieht es super cool aus. Die Monster sehen super cool aus, auch die Welt definitiv. Was du angesprochen hast, was tatsächlich sehr, sehr spannend ist, ist definitiv die Open-World-Fatigue. Das passt gerade zu diesem Jahr sehr, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Das hat man das Gefühl, es ist eben so diese Zeit irgendwie, wo eben nicht, wie es damals vielleicht eine Zeit lang beim Genre war, wo man dann eine Zeit lang so krass viele nicht Multiplayer, sondern einfach Shooter hatte, First-Person-Shooter vor allem, die dann irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast waren, wie es eine Zeit lang mit Themen zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg war. Ist das tatsächlich auch etwas, was man tatsächlich gerade merkt und zu Recht auch, wo tatsächlich mittlerweile in jedem Genre irgendwie, egal fast was du spielst, irgendwie eine Open-World dabei ist. Außer das macht gar keinen Sinn. Und da sollten wir tatsächlich vielleicht nochmal ausführlich drüber reden. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Definitiv können wir es gleich mal merken. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich da auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, insgesamt aber ein ganz guter Abschluss einfach auch nochmal für Nintendo für das Jahr. Und dadurch, dass, wie wir es schon vorhin gesagt haben, das auch mal wieder ein Jahr war, wo Nintendo schwarze Zahlen geschrieben hat, glaube ich, insgesamt ganz versöhnlich geendet. Für uns, glaube ich, insgesamt auch, um es kurz ein bisschen zusammenzufassen, 2015 hat man das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, sehe ich subjektiv irgendwie schlechter an, als es eigentlich ist. Du hast es vorhin schon gesagt, wir hatten tatsächlich ganz viele krasse Hochkaräter dabei. Wir hatten einen durchschnittlichen quasi Wertungsschnitt, den wir seit Jahren schon nicht mehr hatten. Wir waren super lange tatsächlich im Wartemodus so ein bisschen auf super viele Titel, die dann dieses Jahr auch erschienen sind. Und die ganzen letzten Jahre haben wir immer das Gefühl, okay, langsam kommt es. Und 2015 war eigentlich das erste Jahr, wo tatsächlich einfach super viel plötzlich da mal auch aufgetaucht ist, was wir jetzt seit Jahren erwartet und vermutet haben. Das sind Dinge wie zum Beispiel eine absolut legendäre N3-Pressekonferenz von Sony. Das sind Dinge wie zum Beispiel Witcher, der jetzt endlich rausgekommen ist, Witcher 3, wie gesagt, auf den alle super, super gespannt waren. Das ist Splatoon, das ist Bloodborne. Es ist Metal Gear. Es ist Metal Gear auf jeden Fall. Ein Fallout 4 ist dabei auch nochmal mit dabei. Auch ein Star Wars Battlefront definitiv, egal wie es im Nachhinein aufgenommen wurde. Batman Arkham Knight, also... Ja, das sind einfach große Titel dabei und das war insgesamt ein extrem gutes Jahr für uns Videospieler, kann definitiv man nicht anders sagen. Vor allem muss man auch dazu sagen, ich meine, wenn man jetzt ein bisschen so die persönliche Note noch reinkommt, weil du das ja auch angesprochen hast, ich bin ja nicht mal der Typ, der jetzt die meisten von diesen großen Blockbuster-Spielen spielt, vor allem die westlichen und auch im Nischenbereich, also auch im japanischen Bereich, war durchaus auch dieses Jahr wieder einiges dabei, was super cool war, was mir auch sehr, sehr gefallen hat. Ich meine, um so ein bisschen auch so einen persönlichen Jahresrückblick zu machen, ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, die meisten großen Spiele, die wir jetzt hier erwähnt haben, habe ich selbst gar nicht gespielt. Ich war natürlich eher mit so Sachen beschäftigt wie, keine Ahnung, die Final Fantasy 14 Erweiterung, die super war. Meine erste MMO-Erweiterung, mit der ich super viel Spaß hatte und auch immer noch habe. Das sind dann so Visual Novels wie Steins Gate oder JRPGs wie Tales of Systeria. Und ich habe dieses Jahr, obwohl ich nicht so viele Spiele gespielt habe, die dieses Jahr rausgekommen ist, wirklich super viele gute Titel gespielt. Was natürlich auch daran lag, dass ich aus meinem Backlog, glaube ich, einige große Perlen rausgepickt habe. Ich führe ja mittlerweile Listen darüber, wie viel Geld ich für Spiele ausgebe, wie viele Spiele ich eigentlich spiele. Deswegen habe ich da einen ganz guten Überblick drüber. Und ich habe ungefähr 2 Spiele pro Monat gespielt, so ungefähr 23 Spiele durchgespielt. Darunter auch solche, ja, alten Klassiker, die ich erst jetzt gespielt habe, wie halt Final Fantasy Tactics, ein Persona 3, es ist ein Castlevania Symphony of the Night. Majora's Mask als Re-Release auf dem 3DS. Ich habe Yakuza 3, also als mein erstes Yakuza gespielt und super viel Spaß gehabt. Also kann man dahingehend schon sagen, dass für mich persönlich das Videospieljahr 2015 auf jeden Fall sehr erfolgreich war. Ich denke auch, wenn ich dann nächstes Jahr dann anfange, mich dann mit dem Backlog von diesem Jahr zu beschäftigen, wie das ja irgendwie jedes Jahr läuft, wird mir auch auffallen, wie gut dieses Jahr gewesen ist. Ich meine, ich habe meinen Fill gehabt, sage ich mal. Also Bloodborne, wie gesagt, über alles erhaben. Definitiv mein Lieblingsspiel des Jahres und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Definitiv, ja. Also ich meine, bei mir ist es ähnlich. Ich habe tatsächlich auch einmal am Backlog gearbeitet. Bei mir ist es ja ähnlich letztendlich gelaufen wie bei dir. Ich habe ja auch am Anfang des Jahres irgendwie, es ist jetzt ja wieder genau ein Jahr schon her, aber drüber geredet, was ich mir damals alles dann im Winter- bzw. Weihnachtssale gekauft habe bei Steam. Super viele alte Titel, die ich unbedingt schon mal spielen wollte, die ich dann auch tatsächlich angefangen habe zu spielen. Das war ein Shadowrun zum Beispiel, was natürlich nicht so wahnsinnig alt war, worauf ich aber super gespannt war und super viel Bock hatte. Auch sowas wie die alten Darksiders und so. Bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch das Gefühl, es war erfolgreich, war spielemäßig ein super erfolgreiches Jahr für mich. Ich habe tatsächlich auch viele von den Großen verpasst. Das lag aber auch daran, dass einfach vieles dann gegen Ende des Jahres rausgekommen ist, wo ich einfach dann auch nicht mehr gespielt habe, wirklich. Und definitiv, glaube ich, einfach auch persönlich einfach Sachen dabei waren, die mir halt einfach wichtig waren, denen ich viel Spaß hatte, die eben auch nicht so groß mainstreamig sind. Das ist zum Beispiel auch sowas wie zum Beispiel mit dir Final Fantasy spielen irgendwie. Das war unser erstes gemeinsames MMO quasi und das war ja auch irgendwie ziemlich cool. Ich bin da in der Hinsicht quasi ein alter Hase. Ich habe ja wirklich fast alles gespielt mittlerweile, was irgendwie so MMO-technisch in den letzten Jahren relevant war. Ja, es ist ganz komisch, weil ich habe letztens erst auch drüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl, ich spiele jetzt Final Fantasy XIV schon seit Ewigkeiten, aber ich raid auch erst seit diesem Jahr. Also so Raiding im MMO hatte ich ja vorher auch noch nicht und beziehungsweise seit letztem Jahr. Wir sind jetzt schon 2016. Wir sind schon 2016, ja. Von daher, also ja, hat auf jeden Fall super viel Bock gemacht. Ja, definitiv. Das muss man definitiv sagen. Und jetzt aber auch 2016 wird super spannend. Ich habe das Gefühl, 2016 wird es ein paar Spiele geben, an denen ich nicht drum rumkomme, sie zum Launch zu spielen. Ganz im Gegensatz zu diesem Jahr, wo einfach viele Titel eben dabei waren, außer jetzt zum Beispiel Evolve, bei denen ich von Anfang an wusste, das werde ich nicht unbedingt zum Launch spielen. Eben wie zum Beispiel The Witcher 3, wie ich schon gesagt habe. Ich bin kein großer Batman-Fan. Manche Titel, die ich auch gar nicht spielen konnte, wie zum Beispiel Bloodborne, die ich sonst gespielt hätte. Aber jetzt dafür im nächsten Jahr erwarten mich mindestens, falls jetzt schon 3, wenn nicht sogar 4 Titel, die ich zum Launch spielen werde, muss, weil es einfach nicht anders geht. Und auf die können wir auch gleich mal eingehen. Ich würde sagen, ich glaube nämlich, mir geht es da auch ähnlich, weil du hast nämlich gerade gesagt, 2015 war so das erste Jahr, wo es richtig anfängt und ich glaube 2016 ist das erste Jahr, wo wir auch zum ersten Mal in dieser Generation die Früchte der japanischen Entwickler zu spielen bekommen und das ist der Grund eigentlich, warum ich das Gefühl habe, auch ich werde 2016 sehr viel mehr Day One kaufen müssen. Ganz einfach deswegen, weil ich schon seit Ewigkeiten teilweise auf diese Spiele warte. Ja, also bei mir sind jetzt tatsächlich auch, also auf dieser Liste wirklich einige dabei, wo ich 100% weiß, also die werde ich zum Launch spielen. Oder kurz danach, also auf jeden Fall zeitnah und definitiv noch im selben Jahr. Aber ja, fangen wir einfach mal an. Also 2016 grundlegend, bevor wir uns komplett wieder verrennen. 2016 grundlegend erwarten uns, glaube ich, erstmal, also wir reden jetzt, würde ich sagen, erstmal über die grundlegenden Sachen, die uns erwarten. Dann gehen wir auf die Spiele ein, das ist ein etwas größerer Teil. Erstmal wird 2016 ganz klar Jahr von Virtual Reality. Da sind wir jetzt in 2015 nicht drauf eingegangen, obwohl das ein Riesenthema war. Und man kann eigentlich sagen, 2015 war auch schon das Jahr der Virtual Reality. Aber vor allem wurde 2015 ganz, ganz, ganz, ganz viel über Virtual Reality geredet. Aber in 2016 wird es eben losgehen und Virtual Reality wird kaufbar sein. Das Oculus Rift steht in den Startlöchern, das ist nicht mehr weit entfernt. Das Vive, beim Vive sieht es ähnlich aus. Project Morpheus, haben wir noch keine genauen Daten zu. Beziehungsweise PSVR. Oder PSVR, wie es ja mittlerweile heißt, ja. Wird wahrscheinlich aber auch 2016 kommen. Das heißt also, dieses Jahr wird es dann konkret. Dasselbe gilt so in Anführungsstrichen für Augmented Reality. War letztes Jahr noch ein bisschen kleiner als Virtual Reality. Man weiß auch noch nicht so genau, wann da die ersten Devices kommen. Insgesamt aber definitiv auch ein großes Thema. Und ich glaube tatsächlich einfach, das kommende Jahr wird eben das Jahr. Beziehungsweise dieses genau Jahr. Dafür. Also in dem Sinne kommendes Jahr als das, was jetzt noch vor uns liegt. Das sind natürlich, wie gesagt, gerade das Oculus Rift und das Vive, beziehungsweise dann eben Sonys Projekt. Wir haben über das Oculus Rift gerade in letzter Zeit schon wieder gehört. Wird wahrscheinlich teurer werden, als wir uns das vielleicht ein bisschen erhofft hatten. Beziehungsweise wir wissen bereits, dass es teuer ist. Ja, immer gut, ja. Wir wissen ja immer noch nicht so ganz konkret letztendlich, aber ja. Also ich meine, ich habe es ja getwittert, weil wir haben ja noch nicht im Podcast darüber gesprochen, aber wir wissen ja mittlerweile, das Oculus Rift wird ab März ausgeliefert werden und der Retailpreis war in Amerika $600. Waren es $600? Ich glaube, es waren $600. Und in Deutschland oder in Europa mit Versandkosten mindestens €740. Ja, und das ist eine ganz schön Hausnummer. Ich weiß nicht, ich habe Merlin das geschrieben. Ich sage so, ja, $599. Und ich glaube, $599 war bei uns so, ja, es ist ungefähr vielleicht $100 mehr, als wir gedacht haben, aber schon irgendwie im Erwartbaren. Ja. Und dann habe ich geschrieben, aber es sind €699. Und dann meinte Merlin so, ach, wie immer halt. Und dann meinte ich so, nee, $1 ist nicht $1, €1. Ich so, oh, ich habe $599 gelesen. Was? €700? Ja, ich finde es tatsächlich für den europäischen Markt so happig. Ich verstehe nicht, warum es teurer wird. Echt nicht. Da alles dahingestellt. Klar, wir haben alle gehofft, dass es einfach irgendwie 400, 500 kosten wird maximal. Weil eben Facebook dahinter ist und Facebook offensichtlich super interessiert daran ist und einfach die Kohle hat, um das zu backen ohne Ende, um zu sagen, wir pushen das so weit, bis es eben so günstig ist, wie es geht. Es ist gerade noch so an der Grenze zu rentabel verkaufen. Offensichtlich ist diese Grenze höher, als wir vielleicht alle ein bisschen gehofft und erwartet haben. Und jetzt merken wir es eben, dass es tatsächlich dann aber keinen internationalen festen Preis gibt, den eben eine Sony, Microsoft, letztendlich ist fast alles eigentlich 1:1 Dollar zu Euro. Wobei wir immer noch schlecht damit wegkommen, muss man sagen. Und momentan ist sogar fast gut, weil wir fast Parität zumindest haben. Ja, richtig, richtig. Aber nur die letzten Jahre war das sogar schon eigentlich beschissen. Ja. Und jetzt ist es auch noch so, dass wir nicht nur einfach 1:1 Dollar zu Euro haben, sondern nein, wir bezahlen sogar tatsächlich einfach €100 mehr. Und wo ich sagen würde, $600 ist noch so eine Grenze, die man nehmen kann, sind $700 plus. Beziehungsweise $600 sind ja ungefähr €550 oder so. Das heißt, wir zahlen locker €200 mit Versand drauf. Richtig. Und da muss man noch dazu bedenken, bei einem, sagen wir mal, das hätte 500 Euro gekostet, 600 Euro gekostet, das ganze Ding. Da könnte man sagen, okay, da kommen jetzt wahrscheinlich nochmal, ne, weil wir ja im Idealfall auch diese schicken, ne, Controller, die sie dazu haben und so ein Kram, bestellt man sich das noch dazu. Die sollen, glaube ich, 65 kosten oder so. Man bleibt auf jeden Fall unter €700. Aber wenn wir jetzt schon bei 740 mit Versand sind und dann kommen dann noch die Controller mit dazu, dann musst du Druck und beachten. Und es ist auch noch nicht ganz klar, von wo sie es verschicken, weil es könnten auch nochmal Zollkosten dazu kommen, wenn sie es aus Amerika verschicken. Also das wäre dann nochmal 19% Mehrwertsteuer. Das wäre echt. Und du brauchst ja auch, und manche Leute werden ja auch ihren PC noch upgraden müssen, damit das. Ja, das ist halt das Problem. Wenn ich das Gefühl habe, das Ding kostet, sagen wir mal, wie gesagt, wir landen am Ende bei €650. Dann habe ich das Gefühl, okay, das geht, dafür kann ich mir kein PC bauen. Aber für €800 kann ich mir mindestens Mittelklasse-PC bauen. Und das geht einfach nicht. Das ist einfach schlicht und ergreifend zu viel. Dann habe ich so eine Zeit lang oder so einen Moment kurz gedacht, so, könnte die Chance für Valve sein, wenn das Vive irgendwie halbwegs konkurrenzfähig ist mit dem Preis. Das heißt, das Vive kostet ungefähr dasselbe. Dann würde das bedeuten, dass theoretisch das Vive eigentlich gewinnen müsste und könnte. Einfach aus dem Grund, dass das Vive letztendlich mehr bietet. Aber das sieht schon wieder nach Pustekuchen aus, denn so wie wir das jetzt von HTC gehört haben, sieht es eher danach aus, als ob es entsprechend einfach, so wie wir es ursprünglich auch erwartet haben, einfach teurer wird als Oculus, weil es eben noch ein bisschen mehr bietet. Und sie wollen auch als Premium-Produkt wahrgenommen werden. Das hat HTC auch schon öfter gesagt. Das heißt, bei einem Vive rechne ich sogar mit fast 1.000, wenn nicht sogar 1.000. Und das ist tatsächlich einfach echt hart. Also tut mir leid, ich habe da jetzt schon oft genug auch drüber gelesen und ich bin niemand, der jetzt tatsächlich irgendwie hinter den Kritikern steht, die sagen, VR wird so ein Ding wie 3D oder Motion Control. Bin ich überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, VR kann wesentlich mehr sein. Ich glaube auch, dass das werden wird. Aber trotzdem, die Leute haben ganz klar kritisiert und gesagt, tut mir leid, auf welchem Markt und für wen soll denn das groß interessant sein, wenn du das Doppelte bezahlst wie für eine Konsole? Und sie haben absolut recht. Ich könnte mir alle drei Konsolen mittlerweile, glaube ich, sogar davon kaufen. Du kannst dir davon einen richtig guten Fernseher und eine Konsole kaufen. Nur, was du nur für Peripherie quasi bezahlen müsstest. Wenn du das Vive kaufst, sogar mehr. Da könntest du sogar beide Konsolen, also wahrscheinlich alle drei aktuellen Konsolen und einen Fernseher kaufen. Für nur das Vive. Also es ist tatsächlich einfach echt kritisch. Ich habe das Gefühl, es hat die Grenze zu, das ist okay vertretbar und könnte deswegen immer noch erfolgreich sein, überschritten. Ich habe das Gefühl, $1,000 ist ein Price Point, gerade für das Vive auch, von dem ich nicht glaube, dass viele Leute bereit sind, den zu zahlen. Das Oculus bin ich jetzt mal gespannt. Ganz ehrlich, für 500 € kann jemand, der gutes Geld verdient, ihm noch sagen, das gebe ich für ein Gadget aus. 800 € irgendwann nicht. Ja, es wird echt kritisch. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt tatsächlich und PSVR ist halt auch noch die Frage. Also da gehe ich halt davon aus, dass das zumindest... Das muss billiger werden. Das muss billiger werden. 100%. Das wird auf jeden Fall, muss es billiger werden. Aber ich rechne trotzdem mit 500 mindestens. Lass es 500 sein, ist immer noch in Ordnung. Klar, die meisten Leute haben gehofft, dass 350 werden oder so ein Scheiß, aber ganz ehrlich, lass es 500 sein. Gerade im Vergleich wird es dann noch wesentlich okayer erscheinen. Wenn das Oculus 500 kosten würde, könnte wahrscheinlich Sony nicht mehr 500 verlangen. Trotzdem, Sony wird es billiger machen, weil sie ganz genau wissen, dass es sonst nicht funktionieren wird. Sony muss es an seine Käuferschaft loswerden. Und ja, also trotzdem insgesamt, und wie ich es gerade jetzt schon gesagt habe, damit kann man das Ganze ja schon fast auch ein bisschen beenden. Ich glaube trotzdem 2016 wird das Jahr der VR. Ja, definitiv. Es kommt halt erstmal in die Wohnzimmer, das ist erstmal das Wichtigste. Ja. Über Preise und so weiter, darüber lässt sich jetzt sehr viel diskutieren, aber wir sind mittlerweile dieses Jahr so weit, dass wir sagen können, okay, jetzt geht es endlich los. Die ganzen Spekulationen über, wie wird es sein, wie wird sich der Spielemarkt entwickeln, all das wird dieses Jahr endlich in Gang kommen. Wo man wirklich dann endlich dann auch Fakten hat und nicht nur Spekulationen. Und darauf bin ich super gespannt. Ich auch. Und ich würde auch immer noch sagen, klar, es ist mir definitiv zu teuer. Ich bin immer noch theoretisch bereit, mir eins zu kaufen. Ich möchte jetzt tatsächlich dann einfach die konkreten Preise haben. Ich möchte sehen und auch eine Begründung haben, warum es so anstrengend und teuer ist, den Scheiß aus den USA zu importieren. Ganz ehrlich, derzeit ist es sogar noch so, bei dem derzeitigen Dollarkurs, das selbst zu importieren wäre viel billiger, als es quasi auf dem deutschen Markt zu kaufen und dann trotzdem Versandkosten zu bezahlen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt drauf, wie das laufen wird, ob sich das nicht tatsächlich nur noch irgendwie regeln lässt. Ich habe das Gefühl, sie müssen dafür einen gewissen Festpreis haben, den sie in Europa verlangen können, der in Euro ist, der ohne Zoll und solchen Scheiß ist. Das müssen sie eigentlich irgendwie einrichten können, anders funktioniert es einfach nicht. Wenn du nie sicher sein kannst, wie das Ding durch den Zoll kommt, wenn du nie sicher sein kannst, wie lange das Ganze dauert und so ein Kram, sie brauchen dafür einen festen Price Point, wo sie sagen können, so viel kostet in Europa, fertig. Irgendwie müssen sie das hinkriegen. Aber ich bin immer noch interessiert daran. Das hat sich nicht geändert. Also ich bin auch immer noch bereit, tatsächlich dafür dann auch Geld auszugeben. Ich habe immer noch Bock drauf. Also schauen wir jetzt mal. Augmented Reality lassen wir so ein bisschen außen vor. Es gibt die HoloLens und wir sind alle, glaube ich, sehr gespannt drauf, was daraus wird. Ja, wie das letztendlich dann der Fall sein wird, ist schwierig. Magic Leap ist immer noch super interessant. Auch das ist ja tatsächlich eins dieser großen Secrets so ungefähr, wo keiner so genau weiß, was das eigentlich letztendlich werden wird, was ja eben auch Augmented Reality sein soll, wo ja die wildesten Gerüchte darüber existieren, was das eigentlich letztendlich ist. Und die haben, irgendwas 540 Millionen oder so ein Kram, hat Google investiert. Das Ganze wurde jetzt anscheinend von einem weiteren Investor auf mittlerweile 800 Millionen Dollar ausgeweitet. Also auch die kriegen Geld ohne Ende und von dem haben wir noch nichts gesehen. Das muss also vielversprechend sein, wenn Google so viel Geld reinpumpt. Da kommt also garantiert 2016 auch nochmal was sehr Interessantes zu. Ich würde sagen, jetzt erstmal für uns als Gamer ist natürlich logischerweise VR. Erstmal ist es näher dran, einfach zeitlich gesehen und zweitens auch, glaube ich, ein bisschen interessanter. Und dann als letztes Ding natürlich noch den Nintendo DX. NX. Ja. Das ist auch noch dieses große Fragezeichen. Ich habe es ja schon vorhin bei Nintendo gesagt. Wir alle wissen, Nintendo befindet sich momentan in dieser Übergangsphase, wo man schon weiß, okay, jetzt das Letzte kommt jetzt noch für die Wii U raus und dann kommt endlich das Neue. Wir wissen nicht, wann sie es ankündigen werden. Wir wissen auch nicht, wann es genau erscheinen wird. Aber alle gehen eigentlich davon aus, dass Nintendo es dieses Jahr ankündigen und veröffentlichen muss. Nächstes Jahr ist zu spät. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass 2016 außer Zelda und Star Fox nix sonst da ist. Das muss einfach irgendwas sein. Ja. Und wir haben so viele Fragen. Was wird es genau sein? Ist es eine Home-Konsole? Ist es ein Handheld? Ist es beides? Ist es vielleicht auch irgendwas mit Mobile? Ist es vielleicht irgendwas mit Mobile? Ja. Wie wird das Accounts nehmen? Was für ein Controller wird das haben? Wird es eher eine konventionelle Konsole werden? Wir alle wissen, Nintendo steht so ein bisschen vor so einem Scheidepunkt. Und irgendwie habe ich da zwar das Gefühl, ich weiß, was es sein wird, weil es Sinn macht für Nintendo, aber wir wissen auch ganz genau, dass Nintendo meistens nicht Sinn macht. Auch wenn es im Nachhinein dann vielleicht doch Sinn macht. Okay, ich widerspreche mich jetzt vielleicht ein bisschen, aber... Ich glaube, man weiß, was du meinst. Aber ja, es hat Nintendo. Es kann alles passieren, es kann super komisch sein, es kann super unerwartet sein. Es kann auch genau das rauskommen, was erwartet wird, wir wissen es nicht. Aber genau das macht es so spannend. Ich glaube, wir alle wissen, dass Nintendo als Firma, selbst wenn es einen Rückschlag oder wenn es einen Misserfolg gibt, was Konsolen angeht, Nintendo hat so viel Kraft, Energie und Ressourcen, dass sie immer sehr stark zurückkommen können. Und ja. Deswegen auch dieser Disclaimer, die PS4 steht momentan vorne, aber wer weiß, was der NX anrichten könnte, je nachdem, was das sein wird. Und deswegen wird das, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich hoffe mal, dass wir dann auch im Frühjahr irgendwie dann noch irgendwann es ein Event vielleicht gibt, in dem Nintendo es vorstellt, weil wenn sie Ende des Jahres erscheinen wollen, dann müssen sie zumindest so langsam zumindest anfangen zu verraten, was es eigentlich ist und was wir ungefähr erwarten. Sie müssen langsam die Werbetrommel rühren. Das richtig, weil E3 ist auch schon in 5 Monaten. Und es kann mir keiner erzählen, dass sie, wenn sie dieses Jahr noch eine neue Konsole veröffentlichen, nicht auf der E3 ihre Konsole groß präsentieren wollen. Und erst auf der E3 anzukündigen, ist zu spät, glaube ich. Wenn es dieses Jahr noch kommen soll. Ja. Es ist tatsächlich super, super spannend. Gerade weil man eben, wenn das jetzt eine neue Sony-Konsole wäre, wäre das ganz anderes. Wir hätten ein viel klareres Bild davon, was es werden wird. Nintendo, das NX könnte tatsächlich alles sein. Das könnte tatsächlich einfach wieder so ein weirder Handheld-Handy-Hybrid werden. Es könnte eine High-End-Konsole sein. Es könnte eine High-End-Konsole mit einem 3DS-mäßigen Controller dazu sein, den man gleichzeitig als Handheld benutzen kann. Es könnte was ganz anderes sein. Am Ende ist es eine Steambox. Es könnte, kein Scheiß, selbst das würde ich Nintendo zutrauen. Dieses Ding ist deswegen so spannend, weil es wirklich alles sein kann, weil es ein komplett formloses Teil ist, das man mit allen Erwartungen und Hoffnungen füllen kann, die man möchte. Deswegen sind auch die Diskussionen darüber so lustig, weil so viele Spekulationsdings, du wirst nie so viele verschiedene Theorien zu einer Konsole finden, wie zu einer neuen Nintendo-Konsole. Absolut, ja. Es wird absolut spannend und deswegen sagen wir auch ganz klar, wir haben jetzt die letzten Jahre viel negativ über Nintendo geredet, zu Recht auch. Ich würde nie sagen, dass wir die unnötig gebasht haben. Ich würde immer sagen, es gab grundlegend Kritik, die man äußern konnte. Wir haben immer auch wieder gesagt, gewisse Dinge laufen trotzdem nach wie vor bei Nintendo, aber wir haben oft genug nicht nachvollziehen können, was sie tun. Diese Kritik kam nicht nur von uns, sondern von vielen. Gleichzeitig haben wir Nintendo nie abgeschrieben und ich bin immer noch eigentlich im Herzen ein großer Nintendo-Fan und das könnte tatsächlich richtig, richtig spannend und cool werden. Und ich freue mich drauf auf jeden Fall. Das könnte tatsächlich einfach den Markt noch mal komplett aufräumen. Mal sehen, was draus wird. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Spielen über. Wir werden einige ein bisschen ausführlicher bestimmt besprechen. Einige werden wir kürzer besprechen. Und bei manchen machen wir nur reines Name-Dropping. Das liegt zum einen daran, dass es halt Titel sind, über die wir schon ausführlich gesprochen haben. Und manche andere Titel auch einfach, wo wir fast noch nichts zu sagen können, weil wir nichts drüber wissen. Wir gehen jetzt erstmal über die Titel. Noch dazu, wir werden auch nicht alle großen Spiele, die rauskommen, irgendwie aufzählen. Also, falls euer Meisterwartetitel nicht drunter ist, der möge das bitte verzeihen. Im Notfall schreibt uns nochmal Kommentare, wir schreiben nochmal was dazu, aber ja, wir haben nicht die Zeit tatsächlich und den Platz heute. Vor allem, weil 2016 aussieht, als könnte es mal wieder. 2016, ja, definitiv. Und wie ich das gerade schon gesagt habe, ich werde das auch gleich nochmal zu den Spielen sagen, die ich mir auf jeden Fall zum Launch kaufen werde. Wir legen auch gleich mit einem los von den Spielen, wir gehen jetzt erstmal durch die Spiele durch, von denen wir schon Release Termin zumindest haben. Oder eben zumindest einfach schon mal einen konkreten Monat und danach gehen wir dann durch die wir so lose haben. Ganz klar, nächster großer Titel, der erscheinen wird, ist The Division. Das steht im März an. Wir haben derzeit eine krasse Medienoffensive. Wir haben super viele Previews. Es gibt Videos, es gibt Erklärungen, es gibt alles Mögliche schon. Insgesamt, glaube ich, gibt es definitiv einen gewissen Grad an Ernüchterung. Und ich glaube tatsächlich, dass war zu erwarten. Wir haben oft genug drüber geredet und ganz klar gesagt, das Spiel, ja, ich hatte bis zum Ende und habe immer noch ganz krass viel Hoffnung. Trotzdem könnte das super nach hinten losgehen. Eine gewisse Ernüchterung ist zu verstehen. Das ist kleiner letztendlich, als es gedacht war. Sieht vielleicht doch nicht ganz so gut aus und. Aber der Kern des Spiels sind das, worauf ich richtig Bock hatte. Diese Art der Welt, das MMO-mäßige, das Zusammenspiel, das scheint trotzdem ziemlich gut zu funktionieren. Und das ist alles, was ich haben will. Und deswegen werde ich dieses Spiel auch spielen. Und es wird wahrscheinlich auch tatsächlich einfach eins von denen sein. Also ich werde es auf jeden Fall zeitnah kaufen. Ob ich es zum Launch kaufe, weiß ich noch nicht. Ich hadere noch ein bisschen mit mir. Eigentlich hätte ich gerne die Beta nächstes Wochenende gespielt, aber die kann ich nicht spielen, weil da mache ich meinen Umzug. Deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht vorbestellt. Trotzdem, ich habe immer noch Bock auf das Spiel und ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich glaube, mittlerweile brauchen wir nicht mehr viel drüber reden. Wir haben in der Vergangenheit ganz krass viel drüber Ja. geredet. Wir haben immer wieder es auch angesprochen, wenn es irgendwie möglich war. Und mittlerweile gibt es ganz viele Informationen. Wenn euch das Spiel interessiert, dann habt ihr die wahrscheinlich alle schon gesehen. Wenn nicht, dann geht jetzt los und guckt sie euch an. Jeder kann sein eigenes Bild machen. Tatsächlich bin ich super glücklich und zufrieden, dass es dieses Media Blowout gab. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es so ähnlich läuft wie zum Beispiel Watch Dogs und man einfach ein Embargo hat bis 2 Tage, bevor es rauskommt. Da kommt es raus und alle sagen, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Sie sind ganz krass offensiv damit und präsentieren so viel wie möglich. Und das stimmt mich sehr, sehr versöhnlich. Klar, gewisse Dinge können durchaus enttäuschen, aber ich glaube, sie sind sich relativ sicher, dass gewisse Dinge im Spiel gut genug funktionieren, dass sie das machen können. Und das Gefühl habe ich derzeit auch. Und deswegen glaube ich, könnte es echt cool werden. Ich habe jetzt schon einen Haufen Leute, die das ebenfalls spielen werden. Ich freue mich drauf. Ja, ich glaube, Ubisoft hat aber den Media Blowout ein bisschen zu. Der kommt ein bisschen spät, habe ich das Gefühl. Ja. Wir Sie haben den hatten. Hype mal wieder scheiße gehandhabt. Der Hype hat sich eigentlich relativ gut gehalten, auch über die erste Hälfte des Jahres hatte ich das Gefühl, dann ist einfach nichts mehr passiert. So einfach gar nichts. Ja. Das Spiel ist komplett vom Radar verschwunden, auch von den vielen Spielern. Und sie jetzt zurückzuholen, wenn man auch noch. Klar, die Downgrade-Debatte ist natürlich wieder am Laufen. Ja. In so einem Umfeld jetzt wieder Hype oder anzuheizen, ist sehr schwierig. Vor allem, wenn du jetzt auch demnächst dann, also vielleicht natürlich nicht in unmittelbarer Nähe, aber zumindest einen Monat später dann noch Spiele hast, die sehr viel größeres Interessen jetzt momentan erregen als The Division, habe ich das Gefühl, dass auch Ubisoft da das Marketing vom Zeitraum her oder vom Zeitpunkt her auf jeden Fall hätte besser handhaben können. Absolut, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Das haben sie in letzter Zeit immer wieder mit gestruggelt. Man hat immer das Gefühl, sie sind nicht so ganz sicher, was sie jetzt eigentlich vorhaben damit. Und das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Absolut richtig. Sie kommen jetzt plötzlich auf einmal um die Ecke, nachdem es zu lange ruhig war, kommen sie mit super viel Material um die Ecke. Und sie hätten wissen müssen, dass nachdem, wie groß der Hype vorher war, auch da Enttäuschung herrschen wird. Und das ist einfach ganz schwierig, wenn man ganz lange nichts hört und dann hört man etwas, was einem nicht gefällt. Bin ich auch der Meinung. Mir ist das persönlich alles relativ egal. Das, was ich von dem Spiel haben wollte, habe ich das Gefühl, das kann es zu einem gewissen Grad zumindest mir auch noch bieten. Und deswegen werde ich es auch spielen und ich freue mich drauf. Aber das ist definitiv, ja, das ist halt so ein MMO, das spielen wir zum Launch und fertig. Und das wird bei mir auch so sein. Im April geht es dann gleich weiter mit einem Hochkaräter, auf den ich auch nicht lange warten kann. Also auch den werde ich mir wahrscheinlich dann irgendwie ziemlich zeitnah geben. Dark Souls 3. Ja, wir haben es ja beide auf der Gamescom gespielt und während Merlin zwar der Meinung war, dass es nicht viel schneller ist und ich schon das Gefühl hatte, dass es auf jeden Fall merklich schneller ist, bin ich trotzdem sehr gespannt darauf, wie sich Dark Souls 3 jetzt am Ende spielen wird, vor allem nachdem ich jetzt Bloodborne gespielt habe. Weil wir haben es auf der Gamescom schon super ausführlich besprochen, deswegen werde ich das jetzt hier nicht nochmal anstoßen, aber ich bin gespannt, wie sich Dark Souls 3 zumindest auch im Vergleich zu Dark Souls 2 spielt, natürlich auch in Relation zu Bloodborne, was sie aus Bloodborne mitnehmen, was sie aus Dark Souls 2 vielleicht wieder weglassen, vielleicht wieder sich auf die alten Sachen beziehen, auf aus Dark Souls 1 vielleicht, je nachdem. Also es gibt super viele Möglichkeiten, die sie haben, aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass selbst wenn, also das sage ich jetzt, obwohl ich nicht skeptisch bin, selbst wenn es so enden sollte wie Dark Souls 2, das ist eine Enttäuschung auf hohem Niveau, weil ich das trotzdem das Gefühl habe, es wird auf jeden Fall zumindest sehr viel Spaß machen, weil ich auch mit Dark Souls 2 sehr viel Spaß hatte, auch wenn es seine Schwächen hatte. Deswegen, ich glaube auch, dass ich fast nicht drum rum komme, Dark Souls zum Launch. Vor allem deswegen, weil du ja auch schon gemerkt hast, wenn man nicht beim Launch bei einem Souls-Titel mit dabei ist, dann geht irgendwie auch schon relativ viel von der Faszination. Also nicht komplett flöten, aber man will ja auch irgendwie dabei sein mit der Community, wenn man diese ganzen Sachen eben für sich zum ersten Mal Es gibt entdeckt. einfach so krass viel rauszufinden und so krass viel eben gerade. Das erste Playthrough macht einen super riesigen Unterschied. Ich habe es ja damals bei Dark Souls 1 tatsächlich auch einfach geschafft, obwohl es schon so lange draußen war, mich überhaupt nicht mit zu beschäftigen und einfach komplett frisch reinzugehen. Aber trotzdem, ja, also es macht ganz viel aus, einfach von Anfang an dabei zu sein, ja. Bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich habe tatsächlich irgendwann an gewissen Punkten in Dark Souls 2 wenig Spaß gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab für mich Levels, die einfach scheiße waren. Die waren schlecht designt, die haben mir nicht besonders gut gefallen, die hatten keine coole Atmosphäre. Storytechnisch war Dark Souls 2, und das ist eben das, was ich an Dark Souls fast mit am meisten geliebt habe. Klar, das ist eigentlich vom Prinzip her für das, was man machen will, ein perfektes Spiel. Und es macht unendlich viel Spaß, es zu spielen. Und das sieht man auch daran, wie viele Stunden und Stunden ich da reingesteckt habe und wie viele Charaktere ich in diesem Spiel gespielt habe. Und wie viel ich ausprobiert habe und geskillt habe und PvP gemacht habe, alles Mögliche. Trotzdem, was mich in Dark Souls fast noch am meisten faszinierte, das ist schon eine Aussage darüber, wenn ich schon sage, das Spiel ist fast perfekt und trotzdem muss ich sagen, die Welt fasziniert mich noch mehr als das Spiel. Das ist eben die Welt in der Storytelling. Ich liebe das. Ich finde Dark Souls in der Hinsicht super einzigartig und extrem fantastisch. Und das ist tatsächlich etwas gewesen, was in Dark Souls 2 mir 100% gefehlt hat. Und nicht 100%, es hat immer noch seine ähnlichen Ansätze gehabt, aber es war nicht bei weitem nicht so brillant wie Dark Souls 1. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in Dark Souls 3 ganz klar erwarte, wo eben derjenige, der dafür auch verantwortlich ist, eben Miyazaki wieder mit dabei ist, glaube ich tatsächlich, dass Dark Souls da richtig super werden könnte. Ist nicht so, dass ich jetzt komplett übergehypt bin und mich deswegen letztendlich enttäuschen werde. Ich glaube schon, ich habe da realistische Erwartungen dran. Aber ich bin auch super gespannt drauf. Also ich, gerade nachdem eben Dark Souls 2 für mich dann doch definitiv auch nicht nur eine Enttäuschung auf hohem Niveau, sondern einfach auch eine Enttäuschung war. Und ich im Nachhinein doch schon relativ unzufrieden mit gewissen Dingen war, habe ich sehr viel Lust auf Dark Souls 3. Im Mai kommt der Mirror's Edge. Haben wir auch schon ausführlich drüber geredet. Mehr, glaube ich, können und brauchen wir da auch gar nicht zu sagen, als wir schon gesagt haben. Wir beide sind große Mirror's Edge 1-Fans und ja, da kann eigentlich fast nicht mehr viel schiefgehen. Richtig, also die einzige Skepsis, die wir halt haben, ist, dass vielleicht möglicherweise zu viel gekämpft werden könnte. Andererseits, das habe ich ja auch damals schon gesagt, Trailer können da immer ein bisschen schwierig sein, weil man natürlich auch aufregende Trailer machen möchte, dass man nicht drum rumkommt, da auch ein bisschen Action zu zeigen. Ich bin einfach mal so optimistisch zu sagen, dass DICE weiß, warum Mirror's Edge so beliebt war. Und es war ganz bestimmt nicht wegen der paar Szenen, wo man aber doch mal eine Pistole in der Hand hatte. Nee, definitiv. Ich glaube es auch alles, was ich bislang gesehen habe, ich habe das damals angemerkt beim Trailer und das habe ich auch so empfunden. Aber du hast absolut recht, klar. So ein Trailer zeigt man einfach immer ein bisschen mehr Kampf, weil es halt eben aufregend und spannend ist und so. Ich glaube tatsächlich, das ist im Endeffekt nicht unbedingt eine Entscheidung, die das Ganze irgendwie braucht. Ich glaube auch ein reiner Wallrunning-Trailer hätte super gut funktioniert, weil eben das letztlich das ist, das, was das Spiel ausmacht. Das Gefühl, die Geschwindigkeit und so weiter. Trotzdem, ich bin auch immer noch gespannt drauf. Ich glaube, es wird total super. Das wird eins der Spiele sein, das ich mir, glaube ich, nicht zum Launch kaufe, weil ja, so sehr bin ich da auch nicht hinterher. Aber das werde ich definitiv dieses Jahr auch garantiert spielen. Nächster Titel, ganz klar auch ein Launch-Titel, es sei denn, das wird noch irgendwie jetzt dann tatsächlich über das, was wir jetzt noch erfahren werden, bevor es rauskommt, sich dann doch noch irgendwie in wir wollten zu viel und haben zu wenig geschafft irgendwie entwickelt, sonst werde ich es auch zum Launch kaufen, No Man's Sky. Da haben wir jetzt ja auch schon, ich meine, als es damals das erste Mal irgendwo aufgetaucht ist, konnten wir schon nicht mehr aufhören, darüber zu reden, über die Möglichkeiten, die das bieten würde, wenn sie es tatsächlich so hinkriegen, wie sie es vorhaben. Extrem spannend. Ich glaube, No Man's Sky, muss ich aber auch mittlerweile sagen, man merkt auch, die Skepsis in der Community ist einfach größer geworden. Absolut. Und wenn man vorhin jetzt Witcher 3 erwähnt hat, muss ich sagen, No Man's Sky, die Erwartungen sind riesig. Vielleicht für ein Indie-Spiel so riesig wie noch nie zuvor auf ein Indie-Spiel. Ja. Und ja, das, was sie machen wollen, klingt fast noch verrückter als Witcher 3. Ja, und Witcher 3, das haben wir vorhin schon gesagt, Witcher 3 klang schon mega verrückt. Und deswegen gleichzeitig super gespannt drauf und gleichzeitig ist die Grundskepsis bei mir durchaus da, dass das mega in die Hose gehen könnte. Ja, super gut zusammengefasst, so geht's mir auch tatsächlich. Ich glaube immer noch irgendwie daran, dass auch da in dem Fall, der erste Trailer war geil, der war super geil, es hat total viel Spaß gemacht und als man dann gehört hat, was die damit vorhaben, dachte man so, total mindblowing, dass sowas tatsächlich passieren könnte. Es ist zu lang her. Also es war damals völlig klar, dass sie noch Ewigkeiten brauchen werden. Es ist zu früh angekündigt. Das war ja auf der VGX, als ich in Japan war. Das hast du ja zusammen mit Henrik geguckt. Das ist Ewigkeiten her. Für ein westliches Spiel ist auf jeden Fall lange. Ja, und man weiß noch nicht mal, ob sie es überhaupt rauskommt, ob sie es hinkriegen oder. Und so richtig weiß man, das ist ja auch das Ding, man hat jetzt schon Gameplay gesehen, aber so richtig so, wie wird die Langzeitmotivation sein? Also was wird man denn da machen? Klar, du wirst einfach das Exploration wird ein großer Bestandteil sein, aber wird sich das im Spiel halten oder wird sich das relativ schnell langweilig werden? Also so viele Fragen, die man zu diesem Spiel hat. Und auch die Zufallsgeneration, ne? Das wird ja alles zufallsgeneriert, letztendlich das ganze Ding wird irgendwie procedural immer weiter erweitert, das ist alles cool, aber wenn du immer wieder dasselbe machst und das Gameplay relativ reduziert ist und einfach du dann irgendwann noch das Gefühl hast, okay, durch die Zufallsgeneration kommen halt dann auch öfter mal wieder gleiche Planeten raus, dann ist das Original nach 10 Minuten nicht mehr unterhaltsam. Also da sind so viele offene Fragen tatsächlich und deswegen habe ich auch das Gefühl, als ich das erste Mal gehört habe, hat mich das Gefühl, bei Witcher 3 hatte man das Gefühl, es ist einfach super schwer, das durchzuziehen. Bei No Man's Sky hatte man das Gefühl, technisch ist das doch gar nicht möglich. Das war so der erste Gedanke, so von wegen so, sie erzählen es jetzt, klingt wie das, was machen wir in 10 Jahren, aber doch nicht jetzt gerade. Vor allem, weil du das Gefühl hast, ja klar, ich mach mal das Universum im Spiel. Wenn das so einfach wäre, warum hat es noch niemand gemacht? Richtig, und vor allem, wie kann es sein, dass ihr ein winziges Studio irgendwo in London seid und mit 15 Leuten daran arbeitet und halt einfach immer noch ein Indie-Budget habt und tatsächlich etwas schafft, was irgendwie für mich persönlich technisch unmöglich klingt für eine Firma wie EA. Ist ja immer alles da dahingestellt, ne? Wer weiß, wenn EA hat wahrscheinlich die Kohle, vielleicht könnte EA es auch, sie wollen es bloß investieren, weil es ein großes Risiko ist, was auch immer. Am Ende des Tages, oder sie haben einfach eine so brillante Skript dafür geschrieben, dass halt einfach funktioniert. Trotzdem, ich bin skeptisch und habe das Gefühl, das wächst einfach immer und immer mehr, weil es einfach schon so lange her ist, dass ich das erste Mal was davon gehört habe. Man wenige neue Infos kriegt, ich habe das Gefühl, dieses Jahr auf der E3 ankündigen und es kommt vielleicht Anfang nächsten Jahres, hätte viel besser funktioniert. Diese durchgehende Aufregung wegen diesem Titel macht ihn auch ein bisschen kaputt. Für ein Indie-Spiel auf jeden Fall. Also. Ja, gerade eben für ein Indie-Titel, ja. Ganz schwierig. Ja, genau. Und dann nächster Titel, glaube ich, bei Joe auch mit ganz oben auf der Liste ist Final Fantasy 15. Ja, also ich habe ja schon gemerkt, wir kommen jetzt bei den Titeln an, die für dieses Jahr angekündigt wurden, aber noch kein ja, fixes Release-Datum haben. Und Final Fantasy Oft 15 nicht macht mein da den. Release Window, ja. Beziehungsweise die meisten haben den. Ich glaube, alle Titel, die wir hier in der Liste haben, haben auf jeden Fall ein Release-Window mindestens 2016, aber mehr nicht. Ja, stimmt, ja, Und Final Fantasy 15, wir wissen, im März werden wir endlich wissen, wann es erscheint. Sie haben jetzt auch, also Square Enix hat jetzt auch in den letzten Wochen nochmal bestätigt, ja, wir werden im März verkünden, wann es kommt und es wird auf jeden Fall 2016 sein. Das heißt, es gibt eigentlich keine Zweifel, dass dieses Spiel dieses Jahr noch erscheint. Und ja, Final Fantasy 15. Wenn wir darüber reden, dass No Man's Sky zu früh angekündigt wurde. Ich Ja. meine, to be fair, wir wissen, Final Fantasy 15 ist erst seit 3 Jahren in der Entwicklung, also für das Spiel, wie es jetzt letztendlich dann erscheinen wird. Die ganze Versus-Geschichte, das wissen wir mittlerweile auch, ist mittlerweile Vergangenheit. Sie werden ein paar Teile übernehmen, aber das Spiel, so wie es dieses Jahr erscheinen wird, ist erst seit 3 Jahren in Entwicklung. Das heißt, ja, Ändert ja aber letztendlich ändert nichts nichts daran. daran, richtig. Ich bin natürlich mega gespannt drauf, weil es ein Final Fantasy ist, aber natürlich die Skepsis ist definitiv da. Ich habe gesagt, dass die Demo, die ich letztes Jahr ja gespielt habe, durchaus positive Signale gesendet hat. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel mehr Sorgen, bevor ich die Demo gespielt habe, aber es waren natürlich noch Probleme da. Und es sind natürlich noch sehr viele offene Fragen. Es ist schön, dass das Team mittlerweile so transparent ist, dass man ungefähr weiß, okay, das Projekt läuft auf jeden Fall gut, wie es momentan läuft. Es wird dieses Jahr auf jeden Fall erscheinen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel am Ende sein wird. Das einzige Problem, was ich halt eben sehe, ist, wenn du ein Spiel hast, das eben als Versus 13 angefangen hat, sehr viele Entwicklungsprobleme hatte, jetzt irgendwie als 15 fast schon zweimal rebootet wurde, nachdem man jetzt auch noch zum Beispiel Charakterdesign nochmal geändert hat, auch Kampfsystem anscheinend auf Fanfeedback nochmal ein bisschen geändert hat, ist halt die Frage, wie viel am Ende als Gesamtpaket bleibt. Also werde ich das Gefühl haben, dass ich hier ein komplettes, so geplantes Spiel habe, oder habe ich das Gefühl, es ist irgendwie, ja, dieser Geschichte des Spiels irgendwie entsprechend oder der Entwicklung des Spiels entsprechend, dass ich das Gefühl habe, naja, irgendwie passt das Ganze so nicht zusammen. Fakt ist auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall zum Launch spielen, weil es ein Final Fantasy ist. Ich bin mega gespannt vor allem auf den Soundtrack. Das ist da eigentlich der Punkt, bei dem ich am wenigsten Sorgen habe. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch für uns oder als Fan von Final Fantasy, dass dieses Spiel einfach erscheint. Dieser Elefant im Raum ist schon viel zu lange im Raum. Und ich habe ja schon öfter auch im Podcast verlauten lassen, dass ich das Gefühl habe, dass Square Enix momentan auf einem sehr positiven Weg ist, seitdem sie CEO gewechselt haben. Und ich glaube, Final Fantasy 15 ist so das letzte Relikt aus der WADA-Zeit, das einfach raus muss. Und ich habe das Gefühl, 16 wird nicht diese, also ich bin einfach mal Optimist und sage, 16 wird nicht diese Geschichte haben. Ja, ich will einfach, dass es draußen ist. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich erwarte jetzt erstmal nicht, dass es das beste Final Fantasy aller Zeiten wird, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es gut genug wird, um zumindest 13 vergessen zu machen. Ja, hast du alles super gut zusammengefasst. Das sind halt die Titel, die Dinge, über die wir schon die ganze Zeit geredet haben, immer wieder, wenn wir über das Spiel geredet haben. Ich habe auch das Gefühl, Square Enix macht eine positive Entwicklung durch. Auch ganz klar auf der E3 dieses Jahr, letztes Jahr so gewesen, dass man das da ganz klar gemerkt hat, wie damit im Allem umgegangen wird. Sind wir jetzt mal gespannt. Also ich habe auch das Gefühl, Final Fantasy 15 kann sehr, sehr gut werden, könnte aber tatsächlich auch noch so ein bisschen an diesem ganzen zersplitterten Entwicklungsvorgehen quasi noch irgendwie zerbrechen. Ist natürlich nichts, was ich groß spielen werde. Ich weiß, es kommt auf jeden Fall auch auf PC. Ich weiß gar nicht, ob es gibt, wird es zeitgleich Beziehungsweise, gelauncht? nee, es ist noch nicht, es gibt nichts Offizielles für den PC. Also es gab letztens eine Okay. Fehlübersetzung, was verwundert, Ah. also oder was hätte darauf hindeuten sollen, dass es auf dem PC läuft, weil sie gesagt haben, unsere fertige Beta- oder Alpha-Version läuft jetzt auf dem PC. Aber Ah. damit, das haben Leute einfach nur aus dem Kontext gerissen, weil Tabata noch gesagt hat, naja, alle Spiele, die auf die Konsole entwickelt werden, laufen erstmal auf dem PC. Ja, Und natürlich. das wurde dann eben falsch weitergegeben. Also es gibt noch nichts Offizielles für den PC. Ich bin mir ziemlich Okay. sicher, dass es für den PC erscheinen wird, aber ich glaube, an dieser Stelle kann man den zeitgleichen Release auf jeden Fall ausschließen. Aber ich bin mir ziemlich Ja, sicher, das dass es auf definitiv, jeden ja. Fall kommen wird. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, also ich meine, ich bin auch so lange raus, letztendlich ist auch egal, wer weiß, ob ich spielen würde oder nicht, aber ich habe auch das Gefühl, das könnte schon gut werden und wahrscheinlich muss einfach wirklich aus dem System raus, damit man halt eben ein bisschen mehr in die Zukunft noch gucken kann, wenn man eben komplett frei ist von Altlasten, so ein bisschen. Nächster Titel, auch da können wir leider nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich glaube, da sind wir auch beide super gespannt. Der kommt hoffentlich erst, wenn ich im Zweifelsfall auch irgendwie schon ein Gerät besitze, auf dem ich das dann spielen kann. Das ist einer der Titel, wo ich mir fast sicher bin, dass der verschoben wird auf 2017. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ja, wir reden von Horizon Zero Dawn. Haben wir jetzt ja auch schon ausführlich darüber geredet, auf der Gamescom das erste Mal so richtig entdeckt und Trailer gesehen und übertrieben begeistert gewesen. Was heißt, nicht so richtig entdeckt. Ich meine, wir haben ja auch schon auf der E3 den Trailer gesehen und fanden es super. Aber ich glaube, da ist das Ganze auch nochmal angekommen, weil man da tatsächlich auch konkret dann nochmal Spielszenen gesehen und das Gefühl hatte, es könnte echt richtig geil werden. Super gespannt drauf immer noch. Viel mehr mittlerweile wissen wir dazu eigentlich nicht. Sodass jetzt auch nicht viel mehr dazu gesagt werden kann, habe ich das Gefühl. Nee, also man hat auch der Paris Game Week dann auch so ein bisschen fast ähnliche Spielszenen gesehen, ein bisschen abgeänderte Sachen, aber an sich so viel Neues haben wir nicht gesehen. Aber wir haben es ja damals auch auf dem Gamescom-Bericht gesagt. Also das, was man bisher vom Gameplay gesehen hat, sieht sehr vielversprechend aus. Man weiß, man muss bei Guerrilla vielleicht ein bisschen aufpassen, Anführungszeichen, weil ihre bisherigen Spiele oftmals vielleicht grafisch sehr gut waren, aber spielerisch nicht so. Andererseits habe ich auch immer das Gefühl, man muss Entwicklern vielleicht auch mal die Chance geben, sich in einem neuen Genre zu probieren. Vielleicht war Guerrilla einfach nie gemacht für Ego-Shooter. Sage ich es einfach mal so, aber... Ja, vor allem war ja auch immer so die Sache, dass man schon das Gefühl hatte, Guerrilla hat auch einen ganz klaren Auftrag. Und da ging es eben nicht darum, dass diese Spiele irgendwie spielerisch brillieren, sondern gerade der letzte Titel war halt ganz klar dafür, zeigt, was die PlayStation 4 kann. Ja. Und das haben sie ohne Frage haben sie das hingekriegt, absolut. Ja. Das war super beeindruckend. Ist es bis heute noch so ein bisschen, auch wenn das Spiel natürlich am Ende natürlich nicht ganz so krass aussah, wie es in den Trailern aussah, aber trotzdem, das war der Auftrag, das haben sie auch erfüllt. Man hat, wie gesagt, ein bisschen das Gefühl, das haben wir auch schon öfter mal gesagt, dass das vielleicht so ein kleines Liebesprojekt ist, dass das etwas ist, was sie schon seit Jahren machen wollten. Ja. Jetzt haben sie so ein bisschen die Sporen verdient und dürfen einfach mal machen, ohne dass es dazu irgendwie einen gewissen Rahmen gibt oder gesagt wird, wir wollen mit dem und dem Titel das und das verkaufen, sondern so, macht einfach mal ein Spiel und dann gucken wir. Und deswegen, glaube ich, könnte das tatsächlich einfach, weil es eben nicht auch so ganz klar darauf ausgelegt ist, im Notfall lasst das Gameplay ein bisschen zurück und es muss einfach gut aussehen, dass sie es tatsächlich hinkriegen können, weil auch gerade eben dafür, dass das eben letztendlich riesige Grafikdemos waren, waren dann die meisten Spiele von Guerrilla eben trotzdem immer noch einfach durchaus gute Spiele zum Teil. Von daher bin ich da total gespannt drauf. Nächster Titel für mich definitiv auch, wenn das nächstes Jahr kommt, Must Buy. Beziehungsweise dieses Jahr. Ich glaube, auch das ist ein Titel, der sehr großes Verschiebungspotenzial hat. Absolut. Mass Effect Andromeda. Nach wie vor, wir wissen nichts darüber. Die einzigen Informationen, die wir haben, sind von einem geleakten potenziellen Survey. Wir kennen die Geschichte, wir wissen, dass das in der Vergangenheit auch schon mal passiert ist und dass sich letztendlich als vieles als wahr herausgestellt hat. Kann auch immer noch sein tatsächlich, dass der Survey echt war und dass auch vieles davon zu dem Zeitpunkt, als der Survey gemacht wurde, war. Kann sein, dass am Ende das Spiel trotzdem komplett anders aussieht. Wir wissen wirklich einfach noch sehr, sehr wenig darüber, aber es ist halt Mass Effect und ja, ich habe das Gefühl, das wird einfach irgendwie super werden. Kann natürlich auch noch enttäuschen, aber ich bin auf jeden Fall endgespannt. Ich bin ein riesen Mass Effect-Fan, habe ich schon ganz oft gesagt. Ich finde, es ist eine der besten Spielereien der letzten Jahre, hands down. Das konkurriert für mich ganz klar irgendwie da oben auf meiner Top 3 irgendwie mit Dingen wie zum Beispiel Dark Souls und meinen All-Time-Favorites wie zum Beispiel Elder Scrolls. Mass Effect ist einfach ein Stück weit brillant gewesen, hat seine Fehler, aber ja, insgesamt trotzdem ganz, ganz wichtig auch, dass Mass Effect passiert ist für die ganze Industrie. Es hat vieles verändert und ich habe einfach Bock drauf. Aber ja, gute Chance, dass das nicht dieses Jahr mehr kommt und dann schauen wir einfach mal. Aber das wird auch so einer. Deswegen, also ich meine, mittlerweile, letztes Jahr hatte ich nicht einen einzigen Titel, mittlerweile sind wir bei Titel Nummer 3 angekommen, den ich zum Launch spielen werde, wenn er dieses Jahr noch kommt, wenn nicht, dann eben nächstes Jahr. Riesig auf jeden Fall. Und vielleicht hast du es bis dahin ja sogar auch geschafft, dass du mal die ersten 3 durchgespielt hast. Ja, ich besitze ja 2 und 3 im Plus, nur 1 nicht. Ja gut, 1 kostet wahrscheinlich... Ja, 1 könnte ich mir für 3 Euro oder so kaufen, theoretisch, ja. Wenn ich... Ich meine, ich weiß, du bist nicht so ein Science-Fiction-Fan und so und Third-Person-Shooter... Third-Person-Shooter geht ja sogar. Ja, ich weiß, aber nicht unbedingt dein Lieblingsgenre. Trotzdem, also Mass Effect, irgendwann muss ich dich da nochmal zu zwingen. Also das ist einfach schon, das muss man irgendwie gespielt haben. Es ist schon auch ein modernes Meisterwerk, definitiv. Und ich glaube, egal, ob man Science-Fiction mag oder nicht, also das macht so viel mehr aus, auch das Spiel. Ich glaube, das würde dir... Aber ich meine, das ist ja, steht ja eh außer Frage. Und darum geht es ja hier auch gar nicht. Am Ende des Tages, ja, Andromeda, ich glaube, da geht es der ganzen Videospielwelt gleich. Alle sind super gespannt, was da letztendlich draus wird. Ohne Commander Shepard, ja. Ja, und der nächste Titel, genau dasselbe für dich. Ja, nicht genau dasselbe, man weiß viel mehr, aber ja, trotzdem. Über Nier Automata weiß man schon ein bisschen mehr. Und ja, ich habe auf der E3, als es angekündigt wurde, schon viel dazu gesagt. Deswegen möchte ich auch nicht zu viel dazu verlieren. Aber ich bin immer noch... ein halbes Jahr nach der Ankündigung immer noch total baff, dass dieses Spiel existiert. ein Spiel, das sowohl von Kritikern als auch von in Verkaufszahlen sich nicht wirklich positiv verkauft oder verkauft hat, in beiderlei Hinsicht. Aber in Fankreisen, in Nischenfankreisen super beliebt ist, bekommt ein Nachfolger von Platinum Games, die viele wissen, ich bin ein riesiger Fan von denen für ihre Actionspiele, mit dem gleichen Storywriter, mit dem gleichen Komponisten für den Soundtrack, exklusiv für die PlayStation 4, in einer Zeit, in der man eigentlich das Gefühl hat, japanische Publisher werden keine großen Risiken mehr eingehen, kommt dieses Spiel raus und befindet sich in Entwicklung. Ja, ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen, umso mehr hat es mich gefreut, dass man auf der Paris Game Week auch bereits mehr zu dem Titel gesehen hat. Nach der E3 war ja viel davon die Rede, ja, Square Enix hat jetzt wieder viel angekündigt und das wird jetzt alles erst in 20.000 Jahren erscheinen. Ein erster Gameplay-Trailer zu Nier schon auf der PGW hat man so nicht erwartet, hat aber nur dazu gesorgt, dass mein Hype noch größer geworden ist, weil man dazu im ersten Mal nochmal richtig Gameplay sehen konnte. Und ja, es sieht einfach aus wie die perfekte Mischung aus Platinum Games und Nier. Und es gibt wenig Spiele momentan, muss ich ehrlich sagen, auf die ich mich mehr freue als auf Nier. Also ich würde sogar sagen, ich freue mich mehr auf Nier als auf Final Fantasy XV. Was für einen großen Final Fantasy-Fan für mich auf jeden Fall sehr spektakulär ist, aber ich fand Nier total gut, obwohl es seine Schwächen hatte mit seiner altbackenen Grafik und so, aber diese Kombination mit Platinum, wenn das rauskommt, ich muss das, glaube ich, auf jeden Fall Day One haben. Super, super gespannt drauf. Ja, also ich bin ja jemand, der dann auch komplett peripher von Nier betroffen ist, eben über dich eigentlich auch nur und entsprechend da nichts zu sagen kann, aber klar, ich kann halt einfach alleine als Videospieler, als jemand, der eben ähnliche Situationen schon erlebt hat, das einfach nur rein vom Gefühl her einfach so komplett verstehen, dieses so, und dann man denkt, es kommt nie wieder raus und dann kommt es doch irgendwie und ich weiß, wie rar es manchmal ist, kleine, ja, Kleinode, die man eben wie, ja, die nie so erfolgreich waren, wie sie es verdient hätten und deswegen leider für immer irgendwie in der Versenkung verschwinden. Wie spektakulär das ist, dass tatsächlich dann irgendwie ein großer Publisher sich die Zeit und das Geld nimmt und auch nicht nur sagt so, wir machen jetzt nochmal so halbherzig einen winzigen Titel draus oder sowas, weil wir Franchise noch rumfliegen haben, sondern nein, wir versuchen wirklich tatsächlich einen würdigen Nachfolger zu schaffen. Das passiert so gut wie nie, also von daher kann ich das total nachvollziehen, dass man da total gespannt drauf ist und sich total drüber freut. Von daher, ja, wird bestimmt super werden. Persona 5, auch so ein Titel, von dem ich keine Ahnung habe. Das ist allerdings ein bisschen was anderes als bei Nier. Da habe ich das Gefühl, da würde ich tatsächlich vielleicht ganz gerne mal einen von spielen, so Persona 4 Golden oder so, mir mal von dir irgendwie schnappen und auf der Vita vielleicht mal irgendwie durchspielen. So, ich habe mir ja für ganz wenig Geld eine Vita TV gekauft. Vielleicht kann ich dir das ja mal leihen mit Persona 4. Ja, siehst du sowas zum Beispiel, also da hätte ich definitiv auch mal Bock drauf, ich bin ja grundlegend dran interessiert, definitiv, es klingt ja echt auch irgendwie ganz wie ein super interessantes Konzept und so und na gut, über 5 haben wir auch schon ausführlich geredet, ne? Ist natürlich auch so ein Also Titel. Ich werde jetzt auch nicht so viel sagen, deswegen Persona 5 definitiv mein absolutes Most Wanted 2016, eigentlich auch schon fies lang her, dass angekündigt wurde, aber ich bin guter Dinge, dass es dieses Jahr endlich soweit ist, alles was wir bisher davon gesehen haben, selbst der Trailer, also den Trailer, den wir auf der TGS gesehen haben zur Verschiebung, hat mich eigentlich nur noch gespannter auf dieses Spiel gemacht, obwohl ich eigentlich dachte, das geht eigentlich nicht mehr. Also die Erwartungen sind riesig. Wenn man auch mal anschaut, ja. NeoGAF hat es zum zweitmeist erwartetes Spiel 2016 gewählt. Und klar, NeoGAF ist nicht die Allgemeinheit. Aber trotzdem, auch im NeoGAF ist normalerweise eigentlich eher so, dass die großen westlichen Spiele eher groß erwartet werden. Dass Persona 5 es so weit geschafft hat, zeigt mir eigentlich, dass das auf jeden Fall etwas größer Titel wird und die Erwartungen riesig sind und ich hoffe, dass sie nicht an diesen Erwartungen brechen, aber ich habe das Gefühl, das Team arbeitet so konzentriert und so gut daran, das kann eigentlich gar nicht schiefgehen. Also ich bin mega gespannt auf dieses Spiel. Ja, absolut. Und man muss natürlich auch dazu sagen, du hast völlig recht, natürlich ist NeoGAF nicht die Allgemeinheit, aber für eine einzelne Plattform, an der sich so viele Videospieler eben auch sammeln, ist es trotzdem natürlich ein Stück weit repräsentativ und ich finde es auch krass, weil es eben kein japanisches Es hat kein Final Fantasy. Ist. Ja, nee, also nicht nur das, sondern vor allem, weil es kein japanisches Videospielforum ist, sondern eben ein westliches, gerade da erwartet man viele Titel auch nicht unbedingt und dass es da auf Platz 2 landet, sagt schon, glaube ich, auch viel darüber aus. Wir haben schon oft genug darüber geredet, was für krasses Potenzial das hat, was das bedeuten könnte, dass das neue Final Fantasy so ein bisschen quasi werden kann, nicht das neue, aber ähnlich wie Final Fantasy tatsächlich einfach krass erfolgreich werden könnte im Westen. Schauen wir jetzt mal, die letzten paar Monate haben wieder ein bisschen anders ausgesehen, aber es ist immer noch auf jeden Fall auf dem Radar der Spieler und da sind wir jetzt mal gespannt. Definitiv nicht der auch ganz kontrovers und ganz viel diskutiert wird und das auch schon seit Monaten und der, glaube ich, auch auf fast allen Radaren überhaupt irgendwie stattfindet, zumindest irgendwie was Videospiele angeht, ist Star Citizen. Auch das eins dieser riesigen, verrückten Endlos-Projekte, 100 Millionen über Crowdfunding, immer noch komplett einzigartig. Ein Titel auch, der so ein bisschen wie No Man's Sky nach völliger Utopie klingt. Im Gegensatz zu No Man's Sky haben wir da jetzt schon ein bisschen mehr von gesehen. Außerdem ist da Chris Roberts dabei und Chris Roberts ist naja, einer der großen Veteranen der Spieleindustrie. Also super viel Kritik, die es da in den letzten Jahren gab. Bäcker, die ihr Geld zurückhaben wollten, weil das Spiel eigentlich für 2014 angekündigt war und bis heute nur noch aus einzelnen Modulen besteht. Trotzdem immer wieder das, was die Presse davon sieht, das, was Leute davon sehen, die spielen können, immer wieder wird gesagt, meine Güte, dieses Spiel ist irgendwie trotzdem immer noch sehr beeindruckend. Man hat immer noch das Gefühl, das könnte alles zusammenkommen, weil immer, wenn man wieder so ein Einzelteil sieht, das natürlich nicht einfach ne, das Ganze letztendlich repräsentiert, aber immer wieder, wenn man so ein Einzelteil sieht, sieht man die diese Brillanz, die wir von diesem Titel erwartet haben und deswegen haben wir so viel Geld investiert, die scheint da durch. Und es ist immer noch so, dass Chris Roberts sagt, wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben einen kompletten Plan für das Spiel, wir haben auch das ganze Geld, das wir jetzt eingenommen haben, wir haben einen Plan für. Es ist nicht so, dass wir rudern, dass wir schwimmen, dass wir Gefühl haben, wir haben zu wenig Geld oder zu viel Geld, sondern wir haben das Geld, das wir haben, das haben wir richtig eingeplant, der Plan steht und wir müssen jetzt einfach nur das Ganze durchziehen. Extrem spannend, was da nächstes Jahr daraus wird. Also wenn das irgendwann tatsächlich mal zu einem Spiel zusammenkommt, was manchen immer noch unmöglich erscheint und andere Leute wiederum sagen, ich habe bislang alles gesehen, was man vom Spiel sehen kann, ich glaube, das funktioniert. Ganz selten mal, dass man so eine krasse Spaltung hatte. Und auch gerade bei einem Titel, der eben so öffentlich ist. Ein Titel, der eben nicht hinter geschlossenen Türen stattfindet, wo man sah, wo die drei Leute, die es gesehen haben und der eine, der es gespielt hat, alles Mögliche erzählen können. Weil das Gefühl, hier tatsächlich ist die Meinung von vielen Leuten irgendwie und diese Meinungen gehen krass auseinander. Aber gleichzeitig hat man das Gefühl, sie sind alle realistisch. Die Leute, die super skeptisch sind, sind realistisch. Und die Leute, die sagen, hey, ich habe das alles gespielt, es wird zusammenkommen, sind auch durchaus realistisch. Also von daher, ich bin einfach super gespannt persönlich. Star Citizen seit Jahren eins dieser großen Themen irgendwie und eins dieser großen Spiele, wo man das Gefühl hat, so wow, das könnte der Holy Grail der Videospielentwicklung werden und das könnte auch komplett nach hinten losgehen. Schauen wir mal, was 2016 bringt für Star Citizen. Ja, ich glaube ja nicht, dass es 2016 komplett fertig sein wird. Nein, also, glaube ich auch nicht. Das wird garantiert noch bis Mitte 2017 irgendwie noch weiterentwickelt werden. Aber wenn wir zumindest irgendwie mal so 3-4 zusammenhängende Module haben, derzeit sind die alle noch komplett losgelöst voneinander. Wenn man das erstmal das Gefühl hat, so dieses Spiel, was eben so viele Dinge vereint mit einem Social Hub, mit First-Person-Shooter, mit Weltraum-Simulation und Handel und alles Mögliche. Wenn es irgendwann mal zumindest ein paar Module davon zusammenkommen und auch mal so ein Modul komplett fertig ist und dann in anders integriert ist, ich glaube, dann können wir zumindest irgendwie im Laufe des 2016 vielleicht mal sehen, was daraus wird. Aber klar, ich glaube auch nicht, dass es 2016 fertig wird. Glaube ich nicht, nee. Ja, dann haben wir jetzt noch so zwei Mainstays irgendwie so auf der Liste. Das eine, weil es eigentlich immer klar ist, dass irgendwann eins kommt und man deswegen immer drüber reden kann. Und das andere, weil es seit Jahren auf der Liste von vielleicht kommt es ja doch noch irgendwann, als Running Gag drauf ist. Wir reden natürlich von The Last Guardian und von The Legend of Zelda. Last Guardian kommt, jetzt wissen wir es. Die Frage ist, kommt es dieses Jahr? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Spiel existiert noch und es wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Es wird zumindest jetzt, also die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher als jemals bevor, dass es fertig wird. Und ja. Wir haben jetzt auch seit der E3 nicht mehr so viel davon gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass Sony nicht den Fehler begeht und oder zweimal begeht und nochmal das angekündigt und jetzt, hat und nicht weiß, okay, wir sind jetzt auf dem Weg, dass wir es wirklich realistischerweise fertig kriegen. Letztendlich, deswegen, es bleibt auch nichts mehr dazu zu sagen, als wenn ich schon so E3 darüber gesagt habe, außer dass natürlich die Erwartungshaltung durchaus immer noch groß ist. Das liegt natürlich vor allem daran, dass eben Shadow of the Colossus eben so, ja, dieses eine große Spiel war und mit dem Ueda auf jeden Fall für immer verbunden sein wird und alles einfach gespannt, egal wie das Spiel sich jetzt letztendlich komplett spielen wird. Man hat ja das schon gesehen, dieses Zusammenspiel zwischen dem Jungen und dem, soll ich jetzt Monster sagen? Es klingt irgendwie so böse, aber und der Kreatur und dem Guardian. Richtig, halt und dem Guardian, wie das dann genau alles aussehen wird, wie das er sich wie ein Eco spielen zum Beispiel, welche Elemente aus Shadow of the Colossus wird er zum Beispiel haben oder welche neuen Elemente wird es eben haben, eben das, was eben auch Shadow of the Colossus eben geschafft hat, uns irgendwie nochmal neue Möglichkeiten in des Videospielmediums aufzuzeigen. Und ich glaube, das ist das, was alle von The Last Guardian erwarten. Das trifft auch auf mich zu. Also ich freue mich weniger jetzt auf das direkte Spiel, habe ich das Gefühl, sondern eher darauf, welche Erfahrung ich mit diesem Spiel machen werde. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es genau das ist, was Shadow of the Colossus eben so beeindruckend gemacht hat. Nicht, dass ich das Gefühl habe, es ist genau jetzt dieses Spiel an sich, sondern einfach das Spielen, die Erfahrung, die ich bei dem Spielen dieses Spiels gemacht habe, die mich so fasziniert hat. Und ich bin gespannt, was Ueda diesmal, ja, mit uns anstellt als Spieler. Ja, absolut. Also ich meine, ich bin ja auch jemand von denen, die vor Ewigkeiten Shadow of the Colossus gespielt haben. Ich wollte das ja immer nochmal wieder spielen. Muss ich vielleicht auch irgendwann nochmal wieder machen, aber Shadow of the Colossus ist halt eben so dieses Road-Movie-Feeling, dieses so, das ist so eine Erfahrung, die einfach passiert und dass man da jetzt irgendwie tatsächlich sagen kann, ich habe das Gameplay geliebt über alles oder sonst irgendwas, sondern es war einfach so, das Spiel hat einfach krasse Gefühle in dir ausgelöst und du hast das ganze Gefühl, es ist komplett einzigartig ist in dem Erlebnis, das du da hast. Auch wenn du gewisse Teile logischerweise überall schon mal gesehen hast, das Gefühl, was man mit diesem Spiel hat, ist einfach absolut, ja, unique gewesen. Und auch deswegen allein bin ich gespannt auf Last Guardian, definitiv. Aber ja, schauen wir jetzt mal, was letztendlich daraus wird. Legend of Zelda. Ja. Ja, ist halt Legend of Zelda. Wird langsam Zeit, dass ein neues kommt. Wir haben lange jetzt wieder nichts davon gesehen. Seitdem sie es angekündigt haben und verschoben haben, haben wir quasi nichts Neues gesehen. Wir wissen auf jeden Fall, die Welt wird so riesig wie noch nie eine Zelda-Welt zuvor. Davon absolut. War auszugehen. Also es wird das erste Mal, dass man wirklich, sag ich mal, auch im westlichen Sinne von der Open World sprechen kann. Und Ja, alle sind mega gespannt natürlich darauf, wie wird das sich das Ganze spielen. Ich habe eigentlich relativ wenig Skepsis daran, weil Ja. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Nintendo Core entwickelten Spiel Skepsis hatte, was die Qualität angeht. Es werden sich alle Leute wahrscheinlich wieder die Köpfe darüber einschlagen, wie gut dieses Zelda ist, aber am Ende wird wahrscheinlich wieder, ja, Widespread Acclaim und Accolade dastehen bei einem Legend of Zelda. Also ich kann es eigentlich, alles andere würde mich mega überraschen, also. Absolut. Es sieht auch tatsächlich überzeugend aus. Ich mag es bisher. Ich mag den Stil. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass es auf dem richtigen Weg ist. Es gibt durchaus Titel in der Zelda-Franchise auch, wo ich sagen würde, die sind nicht ganz so gelungen tatsächlich. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist ein relativ safes Ding. Das kann eigentlich nur gut werden. Jetzt sind wir mal, schauen wir halt mal, was die Nintendo-Fans draus machen. Im Normalfall läuft das ja eigentlich. Es wird auf jeden Fall ein guter Abgesang auf die Wii U. Und ich Ja. rechne immer noch damit, dass eine NX-Version angekündigt wird. Also ich kann mir Ich das nicht bin, vorstellen, dass ja. Ich das Wii meine, U sie haben den exklusiv ganzen Move bleibt. schon mal gemacht mit dem GameCube und Richtig. Twilight Princess. Könnte schon durchaus sein. Auch dieses Mal hat man wieder das Gefühl, es ist so eine Übergangskonsole, die beschissener läuft, als Nintendo es erwartet. Und deswegen haben sie schneller irgendwie einen Nachfolger zur Hand, als eigentlich ursprünglich mal geplant war. Und deswegen verschieben sie auch einen Zelda. So ein bisschen lief es ja beim GameCube auch so. Und mit einem NX, mit einem neuen Zelda zu launchen, ist natürlich viel besser, kannst du natürlich eigentlich nicht War launchen. ja damals der Plan bei der Wii Und genauso, ja. es Und hat es hat ja auch auch geklappt, funktioniert. weil Twilight Princess war Ja. ausverkauft für Wochen. Richtig. Also könnte durchaus spannend werden, ja. Ich bin jetzt auch mal gespannt drauf, aber das müssen wir jetzt mal abwarten. Und jetzt noch einen allerletzten Titel, bevor wir noch so zwei kurze Titel einfach name droppen. Uncharted 4. Ja, Uncharted 4 kommt im April raus. Eigentlich wollten wir nicht so viel dazu sagen, aber im Laufe des Podcasts ist mir doch noch etwas eingefallen, was ich da ganz gerne anmerken würde, weil Merlin war ehrlich gesagt sehr überrascht davon, als ich ihm erzählt habe, dass NeoGAF Uncharted 4 zum meist erwartetes Spiel 2016 gewählt hat. Und nachdem ich jetzt vorhin im Podcast Open World Fatigue erwähnt habe, habe ich das Gefühl gehabt, Uncharted 4 erscheint genau zur richtigen Zeit und genau deswegen Ja. ist es, glaube ich, so weit heiß erwartet. Weil Uncharted 4 wird, glaube ich, seit langer Zeit das erste sehr traditionell lineare Singleplayer-Spielerlebnis mit vielen Setpieces, sehr linearem Level-Design. Aber ich glaube, das ist genau das, was die Spieler jetzt gerade haben wollen. Nachdem 2015 so Open World fixiert war und die Leute mittlerweile einfach nur das Gefühl haben, ich möchte einfach nur noch ein Spiel haben, 12 Stunden von mir aus Korridor, aber sehr viel Entertainment, sehr viele cool gemachte Setpieces, cool geschriebene, also coole Charaktere, gutes Motion Capturing. Ich glaube, dass Uncharted 4 genau jetzt das ist, was viele Menschen haben wollen. Und ich glaube, deswegen ist es so, also ganz davon abgesehen, dass Uncharted eine riesige Fanbase hat und es natürlich einer dieser großen PS4-Exklusivtitel hat, habe ich das Gefühl, dass dieser Fakt, dass dieses Open-World-Fatigue momentan existiert, Uncharted 4 mega helfen wird. Da könntest du tatsächlich recht haben, ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, ich war einfach auch nur ein bisschen überrascht, weil Uncharted 3 ist sehr lange her und ich bin auch der Meinung, Uncharted 3 war nicht unbedingt der beste Teil der Franchise. Ich würde sagen, 2 war der beste. Ich habe die ja irgendwann, ich habe die auch mittlerweile alle gespielt. Was heißt mittlerweile? Das ist ja schon ein paar Jahre her, als wenn die Leute auch im Podcast mitgekriegt haben, aber ich würde sagen, definitiv, der 2. war der beste. Ich weiß, Uncharted liegt vielen Leuten am Herzen. Ich weiß auch, dass viele Leute sich auf 4 freuen. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, Uncharted gerade zu heutiger Zeit ist irgendwie so ein bisschen überholt. Und für mich habe ich immer das Gefühl gehabt, auch wenn das jetzt irgendwie ein bisschen gehypt wird, bei den meisten Hypes kann ich es halt verstehen. Also weißt du, komplett objektiv kann ich einfach drüber nachdenken und sagen, ich verstehe, warum das passiert. Bei Uncharted habe ich es tatsächlich letzte Zeit einfach nicht wirklich verstanden. Ich weiß nicht, warum Uncharted 4 so ein großes Ding ist. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen hinter seiner Zeit. Das ist nicht mehr irgendwie so spektakulär. Es sieht nicht letztendlich so aus, wie viele Leute es vielleicht erwartet haben. Und ich habe das Gefühl, das könnte irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, es könnte auf hohem Niveau sogar enttäuschen. Völlig unabhängig von mir, weil ich es wahrscheinlich nicht spielen werde. Deswegen war ich wirklich tatsächlich überrascht. Aber ich glaube auch, du hast schon so ein bisschen recht. Das ist eben wie dieses Ding so, mittlerweile sieht man sich vielleicht wieder nach sowas. Nach so einem ganz straightforward. Wie du auch schon gesagt hast, es muss keine 40 Stunden dauern, sondern einfach zack, rein und du hast einfach ein richtig gutes Erlebnis. Einfach so von vorne bis hinten. Keine Downtimes, es geht gut durch. Du hast nicht das Gefühl, du musst noch durch die Welt laufen und hier hast du noch Quests und hier und du Genau. bist völlig überfordert oder overwhelmed mit dem ganzen Zeug, was du machen kannst. Ja, sondern du hast einfach eine richtig gute Popcorn-Kino-Erfahrung und da hast du, glaube ich, wirklich tatsächlich recht. Ich glaube, das ist tatsächlich sowas, was in diese Zeit gerade sehr, sehr gut Und ich reinpasst. glaube, Naughty Dog, weil du das ja auch gesagt hast, weil du gesagt hast, Uncharted passt nicht mehr so ganz in die Zeit eigentlich. Ich glaube, Naughty Dog ist sich dessen auch sehr bewusst, weil auch Neil Druckmann jetzt erst, glaube ich, vor ein paar Stunden getweetet hat oder es gab ein Interview mit ihm, wo er gesagt hat, warum das auf jeden Fall der letzte Uncharted-Titel wird. Okay. Und ich glaube, wir wissen alle, Naughty Dog ist es sehr selten für sie, dass sie überhaupt irgendeine Franchise über Generationen hinweg mitnehmen, weil das ehrlich gesagt das erste Mal ist, dass das passiert. Weil Crash nie wirklich von Naughty Dog auf die PS2 rübergenommen wurde, genauso wie Jak und Daxter nicht auf die PS3 rüber. Deswegen Ja, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich der letzte Uncharted-Titel wird. Deswegen sind natürlich auch viele in dem Sinne natürlich auch gespannt darauf, was wird die Closure sein, was wird mit Drake passieren. Ja, ich glaube auch einfach, so eine fokussierte Singleplayer-Erfahrung ist auch gerade etwas, was sehr vermisst wird im Spielebereich. Ich glaube, viele wissen das vielleicht nicht bewusst, aber das war letztes Jahr, war nicht wirklich viel, wo man sagen könnte, das war früher das, was alle Spiele waren, diese linearen Singleplayer-Erlebnisse, waren es halt letztes Jahr gar nicht. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Das könnte tatsächlich sehr gut sein, ja. Ja, da würde ich sagen, sind wir ein bisschen am Ende angelangt. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, die wir haben nur kurz Name droppen. Es erscheint auch noch Street Fighter 5. Und zwar schon ist auch nicht nächsten mehr lange Monat, hin. ja. Genau, ist schon demnächst. Ja, nachdem sie Ja. Street Fighter 4 so totgemolken haben, glaube ich, wird es Zeit für Street Wird's Fighter 5. Zeit? Und es sieht auch ziemlich cool aus, muss ich auch sagen. Sieht super cool aus. Ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass da kann fast nichts schief gehen. Street Fighter 5 wird super cool werden. Es wird gerade bei den auch wirklich sehr kompetitiven Fans eben, glaube ich, auch gut Außerdem ankommen. muss ich auch sagen, der Typ, der Ono, der Producer, das ist der glücklichste Mensch der Welt immer. Ich weiß auch, Ja. wenn ihr sie auf dem PSX gesehen habt, der Typ reißt Witze überall und eieiei. Ja, der ist einfach eine große frohe Natur auf jeden Fall, der Kerl. Aber kann auch sein. Street Fighter 4 und 5, glaube ich, ja, Street Fighter 4 lief extrem gut und 5 wird es, glaube ich, einfach fortsetzen. Und Deus Ex Mankind Divided. Dazu nur noch ganz kurze, ganz minimale, kleine Ausflug quasi. Auch das ist aufgetaucht in den Top 10 Most Wanted Spielen auf NeoGAF. Für mich komplett unverständlich. Das ist auch wieder so eine Sache, das ist so ähnlich, so ein bisschen wie bei Uncharted 4, dass ich nicht weiß, wo das herkommen soll. Nicht mal, weil ich das Spiel nicht mag oder sowas. Ich meine zum Beispiel Uncharted 4 ist so ein Titel, wo ich sage, der ist mir persönlich relativ egal. Ist gar nicht so. Ich mag Deus Ex, ich mochte auch das Reboot. Das Reboot war bei weitem nicht so gut wie der Original Deus Ex-Titel. Muss es aber auch gar nicht sein, war immer noch ein super Spiel und ich habe es gern gespielt. Trotzdem muss ich sagen, ja, es ist auch immer noch nur ein Deus Ex. Ich verstehe nicht genau, warum das gerade tatsächlich einfach so auf aller Leute Radar stattfindet. Das wird ein Schleichshooter werden. Der wird darauf basieren, dass man im Idealfall eigentlich quasi niemanden umbringt. Und das ist an und für sich einfach eine Nische fertig. Und warum das dann tatsächlich irgendwie auf Platz 6 oder 7, glaube Ne, ich, das 9 war? war es, 9 war. 9? Okay, gut, immerhin war es relativ weit unten. Aber trotzdem, auf Platz 9 irgendwie von so einer, wie gesagt, wir haben schon gesagt, NeoGAF ist nicht die Allgemeinheit, aber trotzdem, NeoGAF hat einen gewissen repräsentativen Faktor. Das hat mich tatsächlich überrascht. Ich persönlich bin überhaupt nicht gespannt drauf. Ich glaube, das wird grundsolide mehr nicht. Also gerade nach dem, was das letzte Spiel geliefert hat, habe ich jetzt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass das tatsächlich in irgendeiner Form viel besser wird als der erste Reboot-Teil. Ich hoffe, dass sie das wie ähnlich wie Tomb Raider einfach jeder in sich verbessern werden. Was ich bislang vom Trailer gesehen habe, hat mir überhaupt nicht gefallen, weil der Trailer viel zu brutal war. Auch da wieder, das haben wir jetzt auch eben schon gesagt bei anderen Spielen, wo man eben das Gefühl hat, so, das ist gar nicht so unbedingt auf Gewalt und was ich was ausgelegt, und das ist so ein bisschen Fehlrepräsentation, wie zum Beispiel Mirror's Edge. Klar, das ist ein Trailer und da wollen sie bestimmt auch ein bisschen Action zeigen. Trotzdem finde ich, repräsentiert es überhaupt nicht diese Franchise und deswegen gefällt es mir auch nicht. Ich bin gespannt drauf. Ich erwarte da definitiv keinen, oh, plötzlich ist es irgendwie eine 92 und alle finden es total geil. Von daher. Aber wenn es doch passiert, dann wäre Ja, aber ich es. meine, wäre super. Ich freue mich drüber. Das sage ich ja gerade. Das Spiel ist total was für mich. Ich liebe solche Schleichshooter. Also ist jetzt ja kein Geheimnis, dass ich extrem gerne Schleichspiele spiele. Dass ich ein riesen Thief-Fan bin. Und dass mir das total liegt. Von daher, klar, ich habe da total Bock drauf. Und wenn das ein richtig guter Titel in diesem Genre wird, geil. Ich glaube bloß nicht daran, dass das einfach irgendwie plötzlich so ein Mainstream-Appeal haben könnte. Woher? Dann hatte der erste Titel schließlich auch nicht, der erste Reboot-Titel. Sind wir mal gespannt. Aber naja, kommen tut's auf jeden Fall auch. Und ja, gucken wir mal. Aber wie wir jetzt schon gesagt haben, um das zusammenzufassen und zum Ende zu kommen, letztes Jahr hätte ich von Anfang an gesagt, kein Titel, den ich irgendwie in irgendeiner Form, es sei denn jetzt zum Beispiel The Division wäre rausgekommen, aber letztes Jahr hatte ich eigentlich keinen Titel auf meiner Liste, wo ich gesagt habe, den kaufe ich mir auf jeden Fall zum Launch. Dieses Jahr habe ich mindestens drei. Beziehungsweise du hast Evolve Mindestens. zum Launch gekauft, immerhin einen. Ja, stimmt, Evolve habe ich zum Launch gekauft, das stimmt ja auch, ja, definitiv. Aber ja, jetzt sind es wie gesagt schon drei Titel direkt, die ich definitiv zum Launch haben will oder eben sehr, sehr zeitnah und die ich auch spielen will. Und das sind auch noch drei große Titel dieses Jahr. Ich glaube, Das heißt bei also mir sind dieses sogar Jahr. vier. Und ich habe ja, und dazu muss man ja auch noch sagen, wir haben ja viele Titel nicht erwähnt. Alle wissen ja, ich bin ja auch noch Fan von japanischen Nischenspielen. Davon kommen auch noch einige. Das heißt. Ja. Ich meine, für mich sind auch definitiv noch Spiele auf der Liste, die noch kommen, auf die ich super gespannt bin. Ja, definitiv. Also das Jahr 2016, um es zusammenzufassen, sieht extrem gut aus. Sind Sachen wie VR zum Beispiel. Das sind Sachen wie der Nintendo NX, der mich persönlich eigentlich in dem Sinne nicht interessiert, als dass ich nicht vorhabe, mit denen zu kaufen, wahrscheinlich. Aber einfach gespannt bin, was Nintendo draus macht. Und das ist einfach ein riesiger Batzen Spiele. Zum Teil Spiele, auf die ich seit Ewigkeiten warte. Zum Teil Spiele, ja, auf die ich quasi erst seit kurzem warte, aber trotzdem super gespannt bin, wird noch besser als 2015. Und wie wir gerade schon in der Rückschau festgestellt haben, 2015 war ein verflucht gutes Jahr für Videospiele und 2016 sieht aus, als ob es noch besser werden könnte. Ja. Und das will irgendwie schon was heißen. Also ich meine, klar, Disclaimer, wahrscheinlich werden ein paar von den Spielen, die wir jetzt erwähnt haben, noch nach 2017 verschoben. Also das sind vielleicht werden ein paar auch nicht so gut, wie wir sie gerade das ist immer das Traurige. Also, am Anfang des Jahres, so, oh yes, wenn man sich die ganze Release-Liste anschaut, alles kommt dieses Jahr. Und wir hatten Zelda auch schon letztes Jahr in der Vorschau, wenn ich mich richtig erinnere, auch an Uncharted 4. Auch Persona 5 war letztes Jahr schon auf der Liste. Wir hatten auch 2014 ein paar Spiele auf der Liste, die 2015 noch erst rausgekommen sind. Ja, definitiv, das ist so. Aber ist ja das Lustige, bei NeoGAF haben sie gesagt, es gibt bisher eine Tradition, dass die Nummer 1 auf der Liste immer verschoben wird. Bisher war es immer der Fall. Aber Uncharted 4 wird, glaube ich, der erste Mal sein, dass es nicht passiert. Das wird auf gar keinen Fall passieren, ja. Ja, ich, ja, wie gesagt, gutes Jahr. Sehr, sehr gutes Jahr. Ja, und ich hoffe auch für den Podcast wird es ein gutes Jahr. Stimmt. Ja, wie gesagt nochmal, also es tut uns echt leid, dass es jetzt so lange gedauert hat. Aber dafür habt ihr ja jetzt auch wieder gute 2,5 Stunden Podcast, denke ich mal. Ich meine, das muss ich auch noch dazu sagen. Ich meine, gewohnt ist man natürlich von uns beim Jahresrückblick, dass wir 2 Folgen machen, die dauern jeweils 2,5 Stunden. Richtig. Und wir haben halt einen für den Jahresrückblick und einen für die Vorschau. Das konnten wir diesmal nicht liefern. Völlig zu Recht irgendwie hast du gesagt, das tut uns leid. Das tut uns auch wirklich leid. Wir fanden es natürlich super schön, dass es halt genug Leute gab, die einfach gesagt haben, hey, wo bleibt ihr? Schön zu merken, dass auf jeden Fall da echt einige Leute da sind, die sich darüber freuen, wenn wieder was kommt. Wir liefern jetzt. Eigentlich denke ich mal, für mich zumindest wird es ab nächsten Monat ruhiger. Dann geht es wahrscheinlich bei Joe los. Und dann schauen wir mal, wie wir es dann hinkriegen. Aber im Idealfall, ja, kriegen wir ab jetzt wirklich wieder regelmäßig Sachen hin. Also für mich wird es auf jeden Fall... Ich habe auch wieder Lust drauf, weil über News zu reden, ich habe das Gefühl, ich habe es, auch wenn ich, wie du ja schon gesagt hast, ich habe die Nachrichten ja noch ein bisschen verfolgt. Was ist ein bisschen, ich habe sie verfolgt, im Gegensatz zu dir. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich für Oktober, November, Dezember irgendwie so ein Loch habe. Irgendwie so, ich weiß schon, was passiert ist, aber ich habe nicht das Gefühl, mich wirklich ausführlich damit beschäftigt zu haben, wie ich das sonst mache. Das ist ganz komisch. Ja, definitiv, wird wieder Zeit. Und ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf. Und entsprechend, ja, das wird wieder mehr werden. Und es hat jetzt auch gerade wieder super viel Spaß gemacht, diesen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich nicht aufs Schneiden, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, in Zukunft wieder mehr davon aufzunehmen. Und ja, wir werden natürlich den Podcast weiter fortführen. Ich glaube, tatsächlich auch in den kompletten 4 Monaten, wo man, glaube ich, auch zwischendurch mehr hätte denken können, hey, setzt man das jetzt eigentlich fort? Verläuft sich das jetzt gerade hier so ein bisschen im Sand? Das hatten wir gar nicht. Also wir haben immer wieder zwischendurch drüber geredet. Wir haben auch immer wieder zwischendurch geplant, eine Folge aufzunehmen und mussten es dann letztendlich absagen, weil es einfach nicht geklappt hat. Aber wir haben nicht ein einziges Mal irgendwie eine Situation gehabt, wo wir gesagt haben, ey, übrigens, was machen wir eigentlich mit dem Podcast? Und das war immer so, ja, natürlich, der Podcast geht weiter. Hast du morgen Zeit? Ja, wir schauen mal. Und dann hat es jetzt einfach echt richtig lange nicht funktioniert, aber wir waren die ganze Zeit immer noch mit dabei. Wir hatten die ganze Zeit Bock und das wird sich auch so fortsetzen. Also irgendwie werden wir den, glaube ich, nicht los, den verdammten Podcast. Und ihr uns damit auch nicht. Und ja, das ist ja auch gut so. Genau. Und ja, zum Abschluss dann vielleicht natürlich noch die obligatorische Frage an euch natürlich. Was waren so für euch so die Videospiel-Highlights 2015? Also welche News zum Beispiel haben euch besonders schockiert oder überrascht? Welche Spiele haben euch besonders gefallen? Also was waren eure Lieblingsspiele 2015? Was waren eure Enttäuschungen? Und wie seht ihr den Ausschau aus 2016? Auf welche Spiele freut ihr euch denn am meisten? Bei welchen Spielen seid ihr vielleicht skeptisch? Was erwartet ihr vielleicht auch, was vielleicht potenzielle Ankündigungen angeht? Was erwartet ihr euch von NX, von VR? Habt ihr vielleicht sogar Oculus bestellt? Alles wollen wir von euch wissen. Und deswegen entweder schreibt uns Kommentare auf unserem Blog oder schreibt uns auf Twitter an oder auf Facebook oder schreibt uns eine E-Mail. Die Kanäle kennt ihr ja alle. Und ja, genau. Wir freuen uns immer darüber, wenn Leute uns schreiben. Und auch wenn es manchmal vielleicht mit Antworten ein bisschen länger dauert, wir versuchen immer zeitnah zu antworten. Und das nicht immer, aber richtig. Tun wir auf jeden Fall. Und das gilt auch natürlich für selbst für Leute wie euch. Ich meine, was waren eure Highlights vom letzten Jahr? Unsere Highlights waren alte Spiele. Wenn ihr alte Spiele gespielt habt, her damit. Freuen wir uns auch drüber. Wir selbst haben ja tatsächlich nicht so krass viel zeitnah und exklusiv irgendwie mitgenommen aus 2015, weil wir im Backlog gearbeitet haben. Richtig, zum Beispiel 2016. Ich habe jetzt schon 2 Spiele gespielt. Eins war Portal 2, was auch schon fast schon steinalt ist, irgendwie, wenn man das bedenkt. Aber immer noch unfassbar fantastisch ist. Absolut. Ja, definitiv. Und bei mir sieht es ja auch so ähnlich aus. Ich wiederhole ja auch eher, als dass ich tatsächlich irgendwie gerade vorankomme. Das, wie gesagt, ändert sich hoffentlich bald, aber derzeit ist es so. Also wenn das euer Spieljahr 2015 war, auch her damit. Wir freuen uns auch darüber. Vielleicht ist auch wieder ein oder andere Titel dabei, den wir schon wieder gar nicht mal im Backlog hatten, weil wir ihn schon wieder vergessen haben. Und dann, ja, kommt er vielleicht noch drauf und dann sparen wir uns 2016 doch wieder neu. Selbst wenn einer kommt und sagt, ich habe letztens erst Pong gespielt und es hat mein Leben verändert. Kein Scheiß, ey, wer weiß. Ich habe Pong Ich glaube, das Original-Pong habe ich noch nie gespielt. Also auf dem Original-Atari habe ich es nicht gespielt, aber Pong habe ich schon mal gespielt. Ja, gut, natürlich habe ich Pong auch schon mal gespielt, ja. Ich meine, es könnte ja sogar derzeit tatsächlich irgendwie, ja, wirklich so sein, dass da irgendwie dann im nächsten Jahr dann auch wieder doch nochmal sich einiges irgendwie verschiebt und dann wieder doch wieder so ein Jahr aus Retro-Spielen draus wird irgendwie. Schauen wir mal. Pillars of Eternity ist ja auch so ein guter Throwback eigentlich. Ja. Vom Prinzip her. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ja. Wir hoffen, die Folge erreicht euch so schnell wie möglich. Hoffentlich kriege ich sie dieses Wochenende geschnitten. Dann solltet ihr sie am Sonntag haben. In eigentlich gewohnter Manier, ja. Aber dadurch, dass wir heute auf Twitter schlauerweise angekündigt haben, dass wir aufnehmen, kommen wir ja nicht ganz quasi drum rum, um das jetzt auch wirklich halbwegs zeitnah zu machen. Ja, wir hoffen einfach, dass ihr uns bis dahin dann auch wie immer gewogen bleibt. Aber ihr habt es so lange durchgehalten. Also 4 Monate. Danke dafür, dass ihr so lange dabei geblieben ja, seid. Ja, definitiv. Und uns immer wieder auf den Sack gegangen seid, damit dass ihr jetzt eine neue Folge haben wollt. Das ist unter anderem auch der Grund, warum es die jetzt endlich gibt. Und ja, dafür machen wir es. Das macht Spaß. So soll es sein. Also, nur noch ein bisschen warten und dann kommt wieder Regelmäßigkeit in den Podcast. Genau. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr habt gerade Uncommon Tastes Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontastes.de. Bis dann, ciao. Auf Wiederhören. Du musst hören sagen, ich finde. Und dann fangen wir es nochmal an. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Solange es nicht Folge 0 wird, ja, kannst richtig. Du was dazu sagen? Eigentlich nicht. Ja, richtig. Oh Gott, das war echt eine schlimme Folge. Okay, also lass loslegen. Melons. I heard all... Oh. Kein Scheiß, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, Joe. Das ist kein Witz. Holy fuck. Wir sind raus aus dem Podcast-Business. Das ist einfach. 4 Monate sind zu lange Zeit. Okay, so, nochmal beruhigen. War mal cool. Wow. Oh Gott. Okay, jetzt nochmal kurz durchatmen, dann geht's los. I'm a professional. Ja, richtig.